Bevor der eigentliche Podcast losgeht, ein kleiner Aufruf an alle langjährigen Plauschangriff-Zuhörer. Ich plane demnächst ein kleines Special zu machen, bei dem ihr alle zu Wort kommen sollt. Deshalb, wer ein wenig die Zeit findet und ein bisschen was zu sagen hat, eine kleine aufgenommene Sprachnachricht unter podcast@gameone.de zu mir schicken und dort könnt ihr euch gerne einmal akustisch und sprachlich austoben und dort sagen, was denn der Plauschangriff so über die Jahre für euch bedeutet hat und bei welchen Gelegenheiten ihr den Plauschangriff gehört habt. Ich würde mich freuen, da zahlreiche Voice-Aufnahmen von euch zu bekommen. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe des Game One Plauschangriffs ist angesagt. Ich bin der Gregor. Na komm, wenn man das sehen könnte jetzt. Ich bin der Simon. Und ich bin der Daniel. Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr heute hergekommen seid. Es ist ein ganz spezielles Thema, weswegen ich gerade euch beide dann hier haben sollte, denn heute reden wir über den Muttertag. An einem Muttertag aufgezeichnet. Ja, so es gibt keine bessere Gelegenheit, ja. Weil jeder von uns ist ja auch schon Mutter. Ja. Zweifach. Zweifache Mutter. Budi auf jeden Fall schon zweifache Mutter. Doppelmutter zumindest. Aber wir haben die Gelegenheit genommen und huldigen unseren werten Mamas, indem wir uns mal wieder zusammensetzen. Ist ein bisschen länger her, dass wir, glaube ich, in dieser Dreierkonstellation das gemacht haben. Sehr lange, muss ich sagen. Was war das letzte? War das noch Kubrick oder schon John Carpenter? Nee, Tom Cruise, oder? Tom Cruise war es, Tom, ne? Tom Cruise, stimmt, der dritte Tom Cruise. Da haben wir uns im Keller hingesetzt und dann abgeschlossen hier im Keller, genau. Genau, über Filmklassiker wie Lions for Lambs oder sowas dann. Genau, der letztens noch im Fernsehen lief. Der letztens auch noch im Fernsehen lief, wo über einen betagten Krieg gesprochen wird. Aber auch egal, zumindest, es ist ein bisschen länger her, dass wir über Tom Cruise zumindest gequatscht haben. Und gerade in dieser Runde macht es mir ja mit am meisten Spaß, dass wir über Filme, über Regisseure, über große Themen der Weltliteratur ein wenig quatschen. Und wir haben uns mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, worauf hätten wir Bock? Bei welchem Regisseur, bei welchem Schauspieler, bei welcher Filmserie kommen wir denn überein, dass wir Bock haben, drüber zu quatschen? Und irgendwie hat sich dann, aber es ist jetzt eh keine Überraschung, weil es wahrscheinlich eh schon im Titel drin steht, wo die Leute das Ding runtergeladen haben, ist die Diskussion dann darauf hingegangen, dass wir ein wenig über Paul Verhoeven sprechen. Dem ist nicht der größte Regisseur aller Zeiten, aber einer, mit dem ich zumindest viel verbinde, mit den Filmen von ihm. Ja, Kultfilmregisseur auf jeden Fall. Ich finde, nach drei Kultfilmen ist man auf jeden Fall, hat man sich das Prädikat verdient. Mehr noch. Also ich meine, ich würde sagen, er hat noch mehr Kultfilme. Also ja, bei mindestens drei fängt's an. Bei mindestens drei fängt's an. Und ich meine, guck mal, der hat fünf Filme gemacht, die auf jeden Fall eine absolut große Aufmerksamkeit im ein oder anderen Wege erfahren haben. Ja, also positiv wie negativ, von mir aus. Und davor schon zwei Filme gemacht, ja, die zumindest in seinem Heimatland, aber auch hier in Deutschland arg umstritten waren und sogar auf dem Index gelandet sind. Ja, also er war auf jeden Fall immer recht häufig in der Diskussion, egal was für Filme er gemacht hat und vor allem, weil es ja nicht nur an dem Film an sich liegt, sondern auch, was für eine Message ist drin, was will er damit sagen, wo ist er daraufhin hinaus und wie können wir das am besten remaken, um ordentlich viel Geld dann damit zu machen, was ja zumindest auch noch dann seine publikumsverträglichsten Filme. Genau, wer Paul Verhoeven nicht kennt, das ist, wie der Name es schon andeutet, ein niederländischer Regisseur, der kam, wenn ich mich nicht irre, vom Fernsehen ursprünglich mal her. So seine Anfangskarriere kenne ich maximal noch, wenn man mal in der TV-Spielfilm mal geschaut hat und dann, oh, da ist dein Film holländisch und sowas, Paul Verhoeven, den kenne ich doch, ne? Und da war es sowas wie Der vierte Mann, kann ich mich noch erinnern. Vierte Mann, ja. Sowas zum Beispiel. Das war zum Beispiel auch der erste, so, der wirklich, glaube ich, dann ihn richtig bekannt, oder beziehungsweise bekannter gemacht hat, so. Ich glaube, der nächste, der hat ihn dann wirklich erstmal auf die Aufmerksamkeitsliste irgendwie gesetzt, aber der vierte Mann war auf jeden Fall, glaube ich, schon so der erste Achtungserfolg, den er, glaube ich, ja, also es gibt einige Sachen, wir werden jetzt hier natürlich nicht, weil das auch wieder 18 Stunden ungefähr dauern würde, jeden Film einzeln nochmal auseinanderklabüstern, sondern uns hauptsächlich auf unsere fünf sozusagen, wie Simon es schon angeführt hat, die Kultfilme dann dort primär beschränken, aber wir wollen es natürlich ein bisschen hier einführen. Ja, du sprichst wahrscheinlich darauf an, oder? Ja, wer die Filme gesehen hat, die frühen Filme von ihm, der ist gerne hier aufgerufen, kurz mal zusammenzufassen, ob die gut waren und was es da ging, ob das irgendwo was Interessantes war, ob das schon so Foreshadowing war für die späteren erfolgreicheren Sachen, seine Art einfach als Regisseur, dann würde mich schon interessieren, aber ich habe die frühen wirklich nicht gesehen. Für mich, um schon mal vorwegzunehmen, fing es an mit Starship Troopers, dass ich einfach dass du den überhaupt wahrgenommen hast, dann, dass, ne, ich ihn wahrgenommen habe und dann natürlich im Nachhinein, wenn man sich auch mehr wieder für die Regisseure und sowas interessiert, als Starship Troopers rauskam, war das für mich noch nicht so. Aber später schaut man die Filme halt nach noch auch. Oder ja, merkt, ach fuck, das war auch hier Robocop oder so. Ja, das in dem Moment habe ich das nicht wahrgenommen, aber im Nachhinein merkt man einfach, wie bei Carpenter auch, wow, ey, das sind so viele Filme, die einfach geil sind und ich habe die, ohne dass ich wusste, dass die von demselben Kerl sind, alle gut gefunden, ja, und in meiner Jugend halt einfach gefeiert. Es ist wahrscheinlich ähnlich wirklich wie bei Carpenter, wenn man jetzt nicht aktiv jedes Mal geguckt hat, welcher Regisseur hat welchen Film gemacht, auf einmal merkst du, hey, der hat den gemacht und den und den und den und den, oh, das finde ich total interessant und so weiter. Ich habe auch, als es dann angefangen hat mit der ganzen, ey, dass du im Internet nachschlagen kannst, wer welchen Film gemacht hat. Vorher warst du ja eher auf dein Hintergrundwissen angewiesen oder dass sich jemand bei der TV-Spielfilm oder anderen Zeitschriften mal darum bemüht hat und irgendwas in einem Artikel geschrieben hat. Ich dachte zum Beispiel auch lange Zeit, dass Running Man einer von Verhoeven ist, aber das stimmt ja gar nicht. Obwohl der wahrscheinlich sehr viel bei Verhoeven abgeschaut hat, was so Tonalität und Art dann angeht. Ja, vor allem vom Look fand ich. Also Running Man in gewissen Teilen erinnert schon an Verhoevens, keine Ahnung, Ausstattung, sage ich mal. An seine Ausstattung, seinen Look, sein Schaffen sozusagen innerhalb der 80er. Ich habe zumindest dann öfters, dann muss ich wieder auf die TV-Spielung zurückgehen, was das Einzige ist, was ich als Kind dann gelesen habe, was so Kino und anderes dann betrifft. Speziell, da habe ich nochmal aufgeschaut, wenn ich Verhoeven gesehen habe, weil ich ihn hauptsächlich als jemanden im Kopf hatte, der Robocop und solche Sachen gemacht hat. Der vierte Mann war mir ein Begriff. Türkische Früchte hatte ich auch mal was davon gehört. Das müsste, glaube ich, so ziemlich der erste Film sein, wo Rutger Hauer dann ins Licht der Öffentlichkeit getreten ist. Ja, die beiden haben sich ja wohl ziemlich gut verstanden, also als die sich das erste Mal kennengelernt haben. Mhm. Und was aber wohl auch ein bisschen unschön auseinandergegangen sein soll, also die Arbeitsgruppe, die haben dann irgendwie eine ganze Reihe von Filmen gemacht. Und Türkische Früchte, glaube ich, das ist halt einer der ersten Skandalfilme hier von Paul Verhoeven in Deutschland gewesen, so. Also da hatte man, ich muss sagen, mein erster Kontakt war Robocop, definitiv. Mhm. Ja, aber da wusste ich. Bei den meisten. Da wusstest du nicht, dass er es gemacht hat. Da war es auch kein Begriff, oder? Da war ich halt noch so jung, da war mir das eigentlich egal. Weißt du, beziehungsweise wurde es mir erst dadurch bewusst. Also ich habe Robocop gesehen und Robocop hat mich umgehauen. Ja, und ich muss sagen, ich habe damals als kleiner Bub auch nur die geschnittene Fassung gesehen, beziehungsweise die erste Fassung, die es hier nach Deutschland geschafft hat. Das geht uns sagen gleich. Da werden wir gleich nochmal im Detail aber dann hingehen. Und dann gab es aber mal, und meine Filmzeitschriften, so die ersten, die ich mir geholt habe, das war die Kino, die hieß wirklich nur Kino, und die Cinema. Ja, also die Cinema war immer so dieses große Nobelheft, so wo ich mir gedacht habe, ist Hochglanz. Weiß ich nicht. Kostet ist nicht ein paar Mark so, mehr. Genau, kostet ein paar Mark mehr, ne, dann nehme ich mir doch lieber einfach mal die Kino, ja, die ist auch hübsch, ja, erste Kino, die ich habe, weiß ich, da, die habe ich mir gekauft, weil vorne Arnold Schwarzenegger in Predator drauf war, ein richtig schönes Motiv, so, der mit seiner fetten M16 steht. Und du machst gerade das internationale Zeichen für Brust gerade anstatt für MG mit deiner Hand. Und die habe ich, das war meine erste Kino, die ich mir gekauft habe und ich fand es voll geil. Und wie gesagt, dann kam also nach und nach die Cinema und dann gab es in einer Cinema, gab es mal einen Bericht über Indizierung in Deutschland, welche Filme auf dem Index gelandet sind und so weiter und so fort. Und da weiß ich halt, da ist es mir dann so bewusst geworden, also da kamen die ersten Verbindungen zustande, weil da wurde dann auf jeden Fall Türkische Früchte auch genannt, genau wie Flesh and Blood. Das waren so ganz berühmt wohl Indexfälle, so die es halt dann mal an die breite Öffentlichkeit auch geschafft haben, weil ich glaube, früher war das ja wohl, muss es ja wohl eigentlich noch unter der Hand, also noch mehr unter der Hand passiert sein als heutzutage, weißt du? Also wir kriegen ja diese Indexlisten und so weiter und können ja so ein bisschen nachvollziehen, was es ist. Und bei der FSK kann man ja auch mal gucken. Aber ich glaube, früher war das noch alles viel, viel, viel schwieriger, um das nachvollziehen zu können, welcher Film warum überhaupt auf dem Index landet, weil er ja einfach nicht hierher gekommen ist. So. Du hast eben so, wie es damals üblich gewesen ist, ein Jugendschützer irgendwie aus der Videothek ausgeliehen und dann sein Amt entsprechend angeschrieben und das und das und schon ist es auf dem Index und du bekommst eigentlich so gut wie nichts mit, wenn du nicht gerade Zugang zur ab 18er Abteilung der Videothek dann ja, hast. Ja, oder wenn du halt nicht irgendwie einen Kumpel als Videothekar hast, der irgendwie diese Listen halt hat, weißt du, und dir mal zeigen kann, ey, guck mal, irgendwann habe ich solche Dinge in die Hand gekriegt, ja. Und die waren noch, keine Ahnung, 3 Jahre alt oder sonst was. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Ja, geil, mal alles durchguckt. Ey, was kennst du schon? Geil. Und was brauchst du noch? Ja, und das ist was ganz Neues. Ey, und da waren halt auch, da sind auf diesen Listen, da stehen ja auch immer, ich meine, ihr kennt es ja von den Spielen wahrscheinlich auch, da stehen ja dann auch immer original solche türkischen Filme oder sowas irgendwie drauf, ja, von denen wir ja nie im Leben auch nur mal ansatzweise Notiz nehmen würden. Ja, also beziehungsweise, das dringt gar nicht zu uns vor, aber die werden wahrscheinlich hier für den deutschen Markt versucht zu vertreiben und oder beziehungsweise an den Mann zu bringen. Ich hätte gedacht, wahrscheinlich so aus kulturellen Sachen, weil dann die Türken ja, solche Sachen dann hier nicht sehen wollen, anderes Kulturverständnis und so. Ich meine, es gab vor ein paar Jahren gab es noch so ein prominentes Beispiel, irgend so ein türkischer Kriegsfilm, der hieß irgendwas mit Wolf, glaube ich. Das sagt mir was. Ja, das sagt mir was tatsächlich, ja. Und der wurde ja auch auf den Index gepackt. Das war dieses Propagandading, dieses ganz komische. Ja. Weil da halt so viel türkische Propaganda irgendwie drin war und da haben der deutsche Jugendschutz oder keine Ahnung, wer das da war, dann die Bundesprüfstelle oder sonst irgendwas, die haben halt gesagt, nee, das können wir hier nicht rausbringen, ja, das ist zu heikel oder sonst irgendwas. Und das war halt nicht irgendwie aufgrund von Sex und Gewalt oder so, sondern einfach aufgrund der politischen Aussage. Ja, und das ist vielleicht jetzt so 10 Jahre her maximal so, weniger, ja. Glaube ich sogar. Es ist nicht so lange her jetzt. Ne? Nee, ich sage ja maximal. Ich weiß es jetzt auch nicht wirklich, aber das war noch, ich glaube, da habe ich bei Coupé noch so gearbeitet. Da habe ich das, ist mir das auf die... War das der Filmtipp der Woche dann? Entschuldigung, aber immer wenn du sagst Coupé, ich kann es nicht verhindern, höre ich diese Stimme. Coupé. Es kommt ganz aus dem Innern tiefer aus mir heraus und ich kann es nicht verhindern. Jedes einzelne Mal, wenn du das davon erzählst. Aber es ist ein Jingle für die Ewigkeit. Ich meine, das ist mal ehrlich. Aber wie du mal dich in mein Gehirn fräst. Das ist für den Fall, dass wenn wir irgendwann mit Demenz dann einfach so bettlägerig, dann sind das Einzige, was wir noch wissen, ist hoffentlich Coupé. Nicht. Du hast diesen Loop. Du hast immer so diese Coupé-Werbung in deinem Kopf und dann vergisst du es auch wieder und hörst sie wieder neu. Die Hölle kann nicht schlimmer Woran sein. Woran habe ich gerade dann gedacht? Ach ja, okay. Ja. Moment. Fürs Ablenken, wir waren ja bei Wehrhöfen. Nein, du hast also, es war zu deiner Coupé-Zeit, dass der Film dann dort auch auf den Index gekommen ist. Genau, und das genau, so weil ich bin natürlich über die Filmlisten durchgegangen und habe geguckt, der stand halt irgendwo und dann plötzlich hieß es ja, nee, der kommt dann doch nicht. Und dann habe ich das irgendwie mitbekommen so. Aber wie gesagt, um darauf zurückzukommen, Cinema-Artikel, Index-Geschichte und so weiter und wie gesagt, da waren halt dann richtig viele Filme von Paul Verhoeven auch dabei, wo ich dann auch dadurch angefangen habe, so mich dann mal an diese Filme ranzutasten. Zum Beispiel auch ein Beispiel, ja, das da genannt wurde, war ja dann die 120 Tage von Sodom. Mhm. Ob man den Film jetzt gut findet oder nicht, ist die eine Sache, aber ich sag mal, er rangiert dann doch eher in einem Umfeld von einem Paul Verhoeven-Skandalfilm als irgendwie in Violent Shit 1-4 oder sowas, ja, also gut, das sind jetzt Amateurstreifen, das wäre jetzt unfair, aber was waren da noch so andere Filme? Da gab es auch so echt voll die Wes Craven-Filme, Crazies und so, ja, die waren ja auch alle auf dem Index so, ja? Beziehungsweise die wurden ja nicht mal irgendwo genannt oder die standen halt einfach nicht in der Videothek, weil halt genau das verhindert worden ist, so, dass die überhaupt jemals nach Deutschland kommen. Irgendwann Texas Chainsaw Massacre, der erste und der zweite. Der zweite, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, aber müsste eigentlich immer noch, aber der erste, der hat es ja auch Ewigkeit nicht zu uns nach Deutschland geschafft. Manche Geschichten sind dann ja eher auch wirklich ein Politikum, was auf den Index kommt oder nicht. Nehmen wir als Beispiel die ganzen Resident Evils, die mittlerweile ja jetzt auch vom Index gestrichen wurden. Die wurden einfach pro forma draufgesetzt, weil der Name dann da ist. Also die wir meinen jetzt gerade die Spiele. Die Spiele, ja. Die Filme leider nicht auf dem Index. Die Filme hätten es wirklich verdient, finde ich. Ja, aus Qualitätsgründen. Die hätten einfach wirklich mal, lass mir nicht zu. Der erste ist ein Guilty Pleasure, aber die anderen nicht mehr. Oh, ich fand den ersten auch schon. Ich sag Guilty Pleasures geht noch. Mann. Ich finde den ersten auch weitaus weniger schlecht als viele andere. Und der Rest ist Sondermüll. Da sind wir aber echt fast schon wieder jetzt bei den Wehrhöfen-Filmen, die uns allen gefallen, weil die sind ja auch teilweise. Das sind Guilty Pleasures. Ja, könnten auch in die Ecke fallen, oder? Nein, also ich sag mal, Robocop ist, sag ich mal, auf Anhieb gesehen, ist es ein Guilty Pleasure. Ja, und das ist ja das, was die, sag ich mal, auch die großen Verhoeven-Filme, die kommerziell wie auch, sag ich mal, von der kritischen Wahrnehmung her erfolgreichsten Filme, was die ja alle auszeichnet, dass sie ja auf den ersten Blick eigentlich beste Unterhaltung sind irgendwie und dann aber auf den zweiten Blick noch Seiten offenbaren, wo man erstmal irgendwie erst drauf kommen muss vielleicht oder sagen muss, ach, guck mal hier, oder ah, nee, ist ja schon eigentlich mehr als so ein Durchschnitts-Actionfilm irgendwie bietet. Ich musste schon wesentlich länger im Nachhinein über Verhoeven-Filme nachdenken als über viele andere, wo du sie gesehen hast und dich über Effekte, über Story, über das gefreut hast, sondern was für Aussagen da drin sind, was da gemacht wurde. Starship Troopers, bestes Beispiel. Ich meine echt, wie spät es bei mir da erstmal geklingelt hat, wo ich noch so Sachen im Nachhinein, obwohl ich den Film schon vorher 15 Mal gesehen hatte oder so und immer wieder geil fand, die mir aber trotzdem erst dann irgendwie aufgefallen sind, beziehungsweise oder wo ich die richtig erstmal so richtig geschaltet habe, so wo ich gesagt habe, vielleicht weil man dann auch ein bisschen noch dazwischen, inzwischen den ganzen Sichtungen irgendwie noch 10.000 andere Filme gesehen hat und dann so seinen Schatz irgendwie so ein bisschen erweitern konnte, um zu sehen, was Verhoeven da eigentlich echt mal durch den Kakao gezogen hat oder worüber er sich lustig gemacht hat oder beziehungsweise was er halt in Frage gestellt hat. Also fand ich, gerade bei diesen großen Filmen gehört das mit dazu, auf jeden Fall. Hey, allein der siebte Sinnstimme bei Starship Troopers, da hat man zum Glück in der Synchro auch echt Humor bewiesen und es richtig umgesetzt, weil es wahrscheinlich eine ähnliche Stimme im Original ist. Also sie klingt da halt, man kennt ja jetzt nicht das amerikanische TV, wo solche Stimmen benutzt werden. Vielleicht, wahrscheinlich war das da auch eine prominente Stimme im Original. Ja, oder halt die für so Werbefilme benutzt wird, weil im Deutschen ist es halt mit der siebte Sinn, mit dem Sprecher perfekt einfach, ja. Auf jeden Fall. Einfach perfekt, besser geht's eigentlich nicht. Da hat jemand nachgedacht bei Carsten. Ich weiß noch, wie im Kino wirklich, ich war echt bei dem Film im Kino wirklich baff, aber da haben auch alle Leute so gelacht, weil es einfach, Mann, es war zu gut. Es ist halt aus heutiger Sicht wirklich total billo eigentlich alles, aber und, also kein Fernsehsender oder so, keine. Es würde nicht wirklich so aussehen in der Welt, die so ist wie Starship Troopers, würde das Fernsehprogramm nicht wirklich so aussehen, weil es wirklich zu dumm ist eigentlich, ist wie Idiocracy schon fast. Aber es ist halt dadurch auch so satirisch genial irgendwie. Ich weiß nicht, ey, wenn du dir jetzt mittlerweile mal so die ganzen Wetter und Homeshopping und ja, Angelkanäle, oder nicht Angel, ich erzähle, also TV. Aber nicht unbedingt in Deutschland, aber in Amerika, ja, das ist ja wirklich nur noch Fließbandprogramm, was da abgespult wird, so, ja. Und das stimmt, aber auf der einen Seite hast du diese militärische Elite in Starship Troopers, die irgendwie sich in Raum, Krümmungs, Weltraumforschung, allem irgendwie auskennt, ja, Mathematik irgendwie so krasser wie Albert Einstein und so getuned darauf, smart zu sein, und dann aber so einen patriotischen Mist dann glauben, einfach blind, ja, das ist ein bisschen unglaubwürdig eigentlich, ja, so. Naja, wenn deine gesamte Menschheit bedroht wird. Ja. Also ich meine, aber ich weiß, wir sind jetzt total in den Film gelandet. Also aber finde ich schön, dass wir da kurz direkt mal reingetaucht sind. Es wird, glaube ich, einiges von dem mal passieren, weil dann ploppt ein Gedanke auf und den muss man ein bisschen dort weiter vertiefen. Ich würde gerne noch kurz reinwerfen, bevor wir dann in die eigentlichen Filme reingehen. Gerade noch gesehen, langjähriger Kameramann von Paul Verhoeven, Jan de Bont. Ja, Jan de Bont, aber parallel zu einem deutschen Kameramann, Joost Vakunen oder irgendwie so heißt der. Lass mal kurz gucken. Mit dem hat er eigentlich die meisten Filme dann gemacht, weil Jan de Bont irgendwann ins Regiefach übergewechselt. Irgendwann ist er ins Regiefach, natürlich am bekanntesten für Speed. Twister hat er auch gemacht. Und das Geisterschloss, glaube ich. Das Geisterschloss auch. Und irgendeinen späteren. Das Geisterschloss war schlecht. Ja, irgendwann ist es mit der Karriere dann auch also vorbei. Das Geisterschloss, da saß ich drin. Das war so dieses Effektkino, wo ich echt schon dann gesagt habe, okay, jetzt wird es zu viel. So, also weißt du, ich meine, Jan de Bont Speed war ja geil, aber. Speed war gut, so viel, Twister kann man auch okay finden, so viel mehr kam da nicht, was richtig meinen Geschmack getroffen hat. Ich wollte es nochmal erwähnen, weil das hier Flesh and Blood, was du dann angesprochen hast, das ist der letzte Film, der ist ja noch Spanien, USA, Niederlande, in Europa, also hauptsächlich dann produziert, entstanden, bevor er dann von den Amis entdeckt wurde und dann diesen Lauf dann hatte an Kultfilmen, die wir angesprochen haben. Aber ich würde nochmal kurz auf deine Ausgangsfrage, ich glaube, beziehungsweise einen Punkt, den du direkt zu Beginn, glaube ich, angesprochen hast. Roter Oktober. Was irgendwie die frühesten Werke sind, von denen wir von dem kennen, so, ne? Also kennt ihr türkische Früchte? Nee, ich schaue auch gerade mal nach, was er alles gemacht hat. Das ist ja eigentlich wirklich eine Menge. Und wart ja vorhin bei Der vierte Mann und das kannte ich schon nicht. Flesh and Blood ist ja scheinbar wirklich der Moment, wo es dann irgendwie losging, dass man ihn wirklich wahrgenommen hat, und da kannte ich ihn auch nicht. Ab Robocop kenne ich dann alles. Aber obwohl, war noch irgendwas, 2006 Black Book. Ja, das ist so ein Antikriegsfilm. Okay, das klingt interessant, habe ich aber nicht gesehen. Also das ist Antikriegsfilm, das ist es ist auf jeden Fall Zweite Weltkrieg Drama irgendwie, und es geht wohl in diesem Buch um eine Liste von Namen, sowas wie, entweder ist es sowas wie eine Art Schindlers Liste oder es ist so eine Liste von Agenten, die halt Mads Mikkelsen spielt mit, die der irgendwie da an sich reißen oder kriegen muss oder beschützen muss. Irgendwas in der Richtung war da, glaube ich, so. Aber ich bin jetzt auch nicht 100%. Von ihm klingt das eigentlich ganz interessant, würde ich gerne mal sehen. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal merken. Der war von der Rezeption auch nicht sehr schlecht. Der lief, glaube ich, sogar in Cannes. Ja, aber das war das letzte Ding, was ich dann auch von Verhoeven irgendwie mitbekommen habe. Also da können wir gleich zu sagen. Ich meine, ich habe den auch einmal gesehen irgendwie. Das war, als ich ihn dann wirklich in meinen Coupé-Zeiten, glaube ich, mal vorgestellt habe. Mhm. Und dann habe ich dann auch, seitdem habe ich das Ding nicht nochmal gesehen. Sehr, so. Sehr interessant. In der Hauptrolle übrigens, war das seine Rothaarige aus Game of Thrones, die Stannis? Caris van Houten, ja, spielt dort auch. Spielt dort auch so eine Verbindung, hört man automatisch auch, oder? Sofort, ja. Hat's im Kopf. Aber irgendwo verbindet sich mit der Coupé dann. Ja, Coupé. Aber wir waren ja eigentlich bei türkischen Früchte, wir schweifen ab. Game of Thrones, ja, Entschuldigung. Ich habe mir türkische Früchte, glaube ich, auch mal irgendwann aus Interesse so ein bisschen angeguckt, aber das war mir dann echt, also das war nichts für mich als kleine das ist jetzt wieder. Es war eben Kino aus den 70ern, was dort dann Grenzen überschritten hat, aber im Nachhinein ist es was du dann aus Interesse halber reinguckst, aber nicht erst, weil du voll Bock drauf hast. Du weißt halt, der Mann hat Robocop gemacht, du weißt, der Mann hat Total Recall gemacht und dann siehst du halt die Rumbumserei und dann Spaß haben. Vielleicht nicht für die ganze Länge eines Films interessant. Er war noch jung, er wollte experimentieren. Ja, wahrscheinlich. Mit dem Medium-Film und ficken. Weshalb hast du die Kamera aufgebaut? Ach, kümmere dich gar nicht drum. Ja, komm mal, er wusste gar nicht, dass sie läuft. Ja. Zumindest, sein Werk von 69 bis 85 kam Flesh and Blood, 69 Flores als Fernsehserie ist hier als erstes vermerkt vom TV aus. Für uns geht es dann aber wirklich los 1987 mit immer noch einem meiner liebsten Filme, muss ich sagen. Ah ja, bei Flesh and Blood, Entschuldigung, bevor wir jetzt zu dem Großen kommen. Okay, dann Flesh and Blood, führ noch bitte an. Flesh and Blood kann man sich echt angucken, ey. Also beziehungsweise sollte man sich vielleicht mal angucken. War so ein Mittelalter-Ding? Ja, so ein Mittelalter-Ding, ja. Rutger Hauer als Söldner. Mit expliziter Gewalt, habe ich nur gelesen. Genau, und auch Bumserei. Ja, okay. Expliziter Bumserei? Expliziter Bumserei und Gewalt. Kein Wunder, dass der indiziert wurde. Ja. Also hat er verdient. Aber ja, hat er sich echt verdient, offensichtlich. Ja, natürlich alle Aussagen dann hier nicht wertend über diese Filme, aber die auch indiziert sind. Ich sag mal, okay, so vielleicht stumpf, wie das irgendwie für den manch einen wirken kann, dieser Film. Auch da war, aber schon bei diesem Film war irgendwie, ich habe mir den halt auch im Nachhinein dann angeguckt, da war so ein bisschen Verhoevens, sag ich mal, Finesse in Sachen Gewalt irgendwie schon bemerkbar. Also das sah schon alles fies aus. Weil ich finde ja, was Verhoeven wirklich, sag ich mal, sehr, klar, auch übertrieben, aber trotzdem schmerzvoll inszenieren kann, ist halt Gewalt. So, ja. Stimmt, da hatten wir uns, glaube ich, sogar mal drüber unterhalten, speziell im Sinne von Robocop. Viele, die dann auch Splatterfilme speziell machen und so weiter, die zelebrieren das auf die eine Art, guck mal, wie cool das dann und so weiter dort aussieht. Bei speziell, wo ich im Nachhinein dann den ungeschnittenen Robocop dann gesehen habe, der mit der Erschießungsszene von Murphy am Anfang. Ja, der zelebriert es auch. Da zucke ich heute noch zusammen. Trotzdem ist das fies, gucke. Ja. Also ja. Die Szene, die kommt halt, ja komm dann, also ich sag nochmal so, wenn man sich für das Werk von Paul Verhoeven interessiert und den Film vielleicht noch nicht gesehen hat, sollte man das schon mal machen, ja. Weil, wie gesagt, das ist ganz gut gemacht, das ist ein guter Darsteller und ja, es wird halt, also, gibt halt Sex und Gewalt. Hausaufgabe, wer alt genug ist, dass er den angucken darf, gucke ja. Er sich. Oh, Entschuldigung, ja, wer alt genug ist. Oh, ja, Mann. Ganz genau. Das und, wollte ich jetzt natürlich nicht. Ja, ja. Und es zählt nicht, wenn zwei Neunjährige zusammenkommen und dann über 18 sind ja, und sich den angucken. So funktioniert das nicht. Nein, liebe Kinder, also, wenn das noch nicht. Wir waren zu zweit, das macht 18. Wenn ihr noch nicht im richtigen Alter seid, wartet noch ein bisschen ab. Ja, aber danach ist alles gut. Eben, für die Kids gibt es von heutzutage dann wahrscheinlich demnächst das Remake von Flesh and Blood mit Markus Nispel, oder? Oh, ja, das. Aber könnte es nicht, wenn jemand jetzt überlegen würde, den Film nochmal neu prüfen zu lassen? Wir haben ja jetzt irgendwie jetzt mittlerweile eine andere Art von Toleranz für sowas. Und gerade wenn es realistisch ist, und irgendwie eine simple Story, vielleicht wäre das gar nicht mehr Grund für eine Indizierung. Ich glaube, heutzutage sind andere Sachen, sind irgendwie wichtiger. Mhm. Glaube ich, weil das wäre auch ein Punkt gewesen, wo ich gerne auch nochmal irgendwie ein, aber das habe ich auch wieder vergessen, oder da sind wir dann ja, du kannst es ja weiter. Jetzt machen. Noch. Ja, genau. Was ihr nämlich gesagt habt, von wegen Resident Evil waren ja auch erstmal pro forma indiziert und sonst übrigens, ja. Übrigens, wir können aufatmen, im März 2013 wurde Fleisch und Blut nach einem Antrag auf Listenstreichung wieder vom Index gestrichen. Na endlich! Jawohl. Na endlich! Geil! Da warte ich doch seit Jahren drauf, sage ich das, habe ich in den Foren getwittert, hier, das muss mal anders. Hast du getwittert und gefacebookt? Seit Jahren, ich bin großer Fan. Genau, der Film muss der breiten Öffentlichkeit zugänglich geworden sein. Ich werde den gucken jetzt. Ich werde gucken. Auf YouTube gibt es den wahrscheinlich. Bestimmt. Also, voller Länge. Was ich, ungeschnitten. Was ich halt sagen kann, wo wir noch bei den Frühwerken sind, was ich halt durch YouTube dann auch entdeckt habe, ist dann ein Frühwerk von ihm, der ja auch für zumindest in seinem Heimatland für Kontroversen gesorgt hat. Spetters heißt der. Knallhart und romantisch. Knallhart und romantisch. Wer den deutschen Untertitel verpasst hat, weiß ich nicht. Aber Spetters, ich habe, wie gesagt, ich hatte letztens noch mal irgendwas über Verhoeven, so einen Artikel gelesen, ob es jetzt in der Weiß oder sonst irgendwo war, keine Ahnung. Es war aber irgendwas Schönes, so ein Artikel abseits irgendwie von dem gängigen Verhoeven-Geschichten. Und da wurde dann halt auch auf Spetters hingewiesen und dann gleichzeitig auch noch ein Link zu dem, also auf YouTube irgendwie, also YouTube verlinkt, wo man sich den ganzen Film halt angucken konnte. Und der ist halt im holländischen Original, also man versteht halt nichts, aber es gibt ja mittlerweile bei YouTube diese. Ich muss sagen, ich habe holländische Verwandte, ich verstehe schon ungefähr, ich weiß nur nie, was die genau gesagt haben. Also grob versteht man das schon, wenn man Deutsch kann. Ich glaube auch, so grob kann man sich den Sinn aus Englisch und Deutsch und so ein bisschen zusammensetzen, vielleicht noch ein bisschen Französisch reingepackt oder sowas. Aber ja, den habe ich mir dann mal durchgeskippt. Mhm. ich habe keine Lust, diese YouTube. Das Ansehen von heute. Habt ihr mal diese YouTube-Untertitel von ja. Die automatisch generierten, genau, diese automatisch generierten. Das ist aber Comedy pur, automatisch generierte YouTube-Untertitel. Ich weiß, aber das war mir dann halt eine Zeit echt zu anstrengend und dann habe ich halt durchgeskippt, weil der Film ist halt kontrovers aufgrund einer, wie soll man sagen, einer sehr unschönen Liebesszene. Kann man das so sagen? Sag es, wie es ist. Naja, es ist eine Vergewaltigungsszene von einem Mann. Da wird ein Mann von drei weiteren Männern vergewaltigt. Sagen wir es so. Also auch noch von drei anderen. aber nicht gleichzeitig. Also die Reihe alle, oder? Nicht so dreckig klingen, aber also da das wird ist, ein Mann von, ich weiß auch nicht warum. Ja, ich habe den. Du konntest es nicht aus den Untertiteln auslesen. Als ob es irgendwas gäbe, was das rechtfertigen würde. Eine Erklärung. Ich habe es nicht verstanden. Also ich weiß, es geht wohl um so drei desillusionierte Biker. so halt so Penner irgendwie, oder was heißt Penner, aber halt so Abschaum heißt es, glaube ich, oder soll das bedeuten. Mhm. Und Scum, glaube ich, heißt er im Englischen. Und die, weiß ich nicht, die bauen halt ständig Scheiße. Unter anderem halt auch diese Nummer dann. Und mehr. Klingt ein bisschen wie hier Clockwork Eis am Orange. Ich dachte Eis am Stiel. Eis am Stiel und jetzt und auch ist es aber Clockwork Orange. Tiere schief gegangen. Ja, Eis am Stiel. When Eis am Stiel goes terribly wrong. Genau. Zachi Neu kann sich drei Wochen nicht mehr hinsetzen. Ich finde, der war wirklich am Boden, als er hier bei Supertalent aufgetreten ist. Das war das Ende. Der arme Zachi Neu. Das war echt übel. Der arme. Hallo, ich bin der Typ von da. Wer nicht weiß, worüber wir sprechen, irgendwann dann der Eis am Stiel Blauschangriff. Alle 800 Teile. Ey, nee, ich habe die nie zusammen gesehen. Ich habe immer mal rein durchgesehen. Nein, ich habe die waren verbotene Frucht, ey. Sowas durfte ich nicht gucken. Die Speerspitze der israelischen Comedy. Ey, wenn du dir das jetzt anguckst, Alter, lass dich kaputt. Ja. Da siehst du bei American Pie, siehst du mehr so. Ja. Das ist wirklich krass. Ja, solche alten Klassiker verbotene Filme, Porkies oder Eis am Stiel, alles so oder betagt. Screwball, glaube ich, hieß der. Screwball, aus den 80ern, ne? Ja, genau, aus den 80ern. War auch gut. Krasses Zeug. Der Typ mit dem irren Blick. Oh ja, den kenne ich auch. Der war super. Nee, ich dachte gerade, der Flick mit dem irren Blick. Aber das war Dings. Louis de Finet oder war das Pierre Richard? Das war Peter Sellers. Peter Sellers? Das war Inspektor Clouseau. Inspektor Clouseau. Ja. Nee, der Blonde mit dem schwarzen Schuh. Das war Pierre Richard. Ey, da könnte man eigentlich mal, also ich verstehe nicht, warum die Franzosen irgendwie mit Danny Boone da jetzt gerade so richtig die Euphorie haben. Also, weißt du, der hier Willkommen bei den Stiesen so gemacht hat. Und jetzt aktuell super Hypochonde und ach, da kommt demnächst noch einer. Also der ist ja gerade auf der richtigen Welle, ja. Und da wird auch schon, da werden auch schon so Sachen gesagt wie der neue Louis de Funès, was ich jetzt nicht wirklich nachempfinden kann. Aber warum man nicht nochmal sowas wie Pierre Richard macht, ja? Ich meine, der große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Das war fantastisch. Großartig. Sehr, sehr gutes Zeug. Kennst du die Filme? Ja, ich war kurz eine Minute weg. Wir sind bei Pierre Richard. Ja, super. Ja, auf einmal. Weiß ich, Gregor, warum haben wir darüber keinen Podcast gemacht? Die habe ich auch alle gesehen. Pierre Richard, ne? Oder ich meine, wie hieß der Film? Fröhliche Ostern oder so, wo er so sich so seinen eigenen Zwilling spielt? Oh. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber ich weiß, welchen Namen er hat. Weil er, glaube ich, so ein Zwillingstussi-Pärchen, also zwei weibliche Zwillinge verführen will, oder beziehungsweise weil er auf beide Weiber abfährt, oder keine Ahnung, ja. Gibt sich dann als sein eigener Zwilling noch aus. Würde ich sofort gucken. Das ist toll. Das klingt super. Ja, gab es, glaube ich, auch irgendwann mal ein Remake mit Jean-Paul Belmondo. Nee, lieber Pierre. Echt? Aber Belmondo fand ich auch cool. Belmondo hatte auch seine Momente, vielleicht aber dann für den französischen Kinocast mit. Da fehlt mir auch, da fehlt mir das Filmwissen, das französische Filmwissen. Ach, da kann man sich heute noch viele coole Sachen aber angucken. Aber Louis de Funès hast du gesehen, Finet oder? Und Wie was? Ja, klar. Also ich meine, viel. Neben Pierre Richard auch. Ich habe, glaube ich, alle Louis de Funès Filme gesehen. Gibt es da welche, die ich noch nicht gesehen habe? Welche? Nee, so enorm finde ich nicht. Zuletzt gab es auf Arte eine ganz schöne Doku über Louis de Funès. Entschuldigung, ja, ich sage es immer wieder falsch. Ja, ich sage auch Funès, ist es dann. Funès, ja. Weil er kann spanische Vorfahren oder irgendwie sowas so, hat. Ja. Aber kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, das kann man noch auf Arte online dann angucken, so 1,5 Stunden. Ist eine tolle Doku. Da wurde ich letztens noch drauf hingewiesen, wieder mal, dass ich es immer wieder falsch ausdrücke. Tut mir leid. Von der Funès. Finesse, Finet, bla bla bla. Das war für mich immer Franzose. Mann. Ja, da gibt es mehr als genug. Auch Jacques Tati und wie sie alle heißen. Ja. Da gibt es coole Filme, über die man reden könnte. Kehren wir doch mal wieder zurück über Spatters. Ja. Spatters, ja. Also, ey, es ist keine Empfehlung. Ja, ich weiß nicht, ob der Film jetzt wirklich irgendwie wirklich gelungen ist. Aber so 15 Minuten, da kann ich nicht empfehlen. Ey, ich würde nur sagen, auch wissen, warum. Das ist halt, also ich habe mir den Film, wie gesagt, aus Interesse mal durchgeskippt. Weil ich mal so ein bisschen gucken wollte, nachdem ich ja schon echt, das war jetzt, keine Ahnung, das ist kein Jahr, das ist ein paar Monate her, dass ich das gemacht habe. Ja, und ich habe irgendwie, weil ich halt, wie gesagt, so lange nichts mehr von Paul Verhoeven gehört hatte und gelesen hatte oder geschweige denn gesehen, dass ich gedacht habe, cool, guck doch mal, was von seinem Werk quasi schon damals irgendwie vorhanden war. Und da war einfach halt auch diese Vergewaltigungsszene, klar, das war halt ein Schatten, der vorausgeworfen worden ist, ja, für so einiges, was der Mann dann an Härte auf den Bildschirm geschmissen hat. Also ich denke, auch wenn es dann nicht gerade den Genres entspricht, die man später von ihm gewöhnt hat, ins Sci-Fi, ins Action-Fach oder sowas, wo es gegangen ist, man erkennt die Handschrift, auch bei den älteren Sachen wieder. Ob es dann nicht zu betagt ist, ob man es sich heute angucken kann, kann man, glaube ich, auch ganz gut selbst für sich entscheiden. Zumindest, dann würde ich jetzt Richtung Robocop gehen, oder? Ja. Können wir jetzt langsam hin zu Robocop kommen, bitte? Also Robocop 1987, für mich als jemand, der mit Videothekenfilmen aufgewachsen ist, eigentlich bis letzte Woche habe ich nur aus der Videothek Filme geguckt und sonst nichts. Bei mir auch vor ein paar Tagen erst die letzte DVD zurückgebracht. Das ist schön, das fühlt sich Ender's Game. Ja. Oh, mit dem gelangweilten. Hat sich's gelohnt. Alle irgendwie ein bisschen gelangweilt. Ey, eine Frage nur ganz kurz, Ender's Game. Besteht eigentlich diese gesamte Weltraumforschung aus 4 Leuten? Oder? Weil du siehst original in dem ganzen Film nur diese 4, 5 Leute, die das betreuen, als ob das so eine große Verarschung wäre für irgendeine Fernsehserie. Und der Rest sind diese Kinder. Ist es mal einem aufgefallen, da laufen auch nie Leute rum oder so? Ich habe die Bücher leider nie gelesen, die sollen wahrscheinlich wesentlich das alles erklären, warum man so wenige Leute dort sieht. Da geht die Ausbildung auch, glaube ich, diverse Jahre länger als in dem Film dargestellt. Das geht in 10 Minuten, ey, der ist in 10 Minuten Major oder so. Das geht so, sie sind hier schon, die werden erstmal befördert. Lustig, aber genau das hatte ich letztens, also genau diese Geschichte hatte ich letztens. Komisch. Da hatte ich mit Ede, von wegen, da wird man so schnell befördert, weil ich genau dann auch irgendwo, glaube ich, gesagt habe, naja gut, aber bei Starship Troopers braucht er halt auch nicht lang, um irgendwie plötzlich... Ja, aber da wird erklärt, warum. Ja. Bei Starship Troopers sterben sie einfach, wie die fliegen. Und das ist wirklich, in vielen Kriegsfilmen ist es ja genauso. So, ey, was willst du machen? Okay, der Major ist toll. Nee, Major wäre nie von an der Front. Ich kenne mich nicht aus mit militärischen Graden. Schröcker, das ist dein Ding. Major ist ziemlich weit oben. Aber auf jeden Fall, die sterben halt auch im echten Krieg, wie die fliegen. Und dann musst du halt irgendwie Ersatz finden. Oberes Mittelfeld. Im Krieg macht man natürlich am meisten, erreicht man natürlich am meisten in der Armee, ist ja klar. Genau. In einem Kriegszustand. Ja. Als nur, wer die meisten Kniebeugen machen kann. Ist, wie gesagt, wir haben uns darüber unterhalten, wie schnell man in Filmen aufsteigen oder Karriere machen kann. Das ist das Äquivalent von dem Perk-System bei Call of Duty. Dann immer so aufgestiegen, zack, zack, noch ein Orden. Okay, jetzt, wo waren wir? Robocop. Also. Robocop. Oder? Dialoge, die ich dann angefangen habe. Zumindest von den Filmen, die ich in den 80ern geschaut habe. Wir, Daniel, haben uns ja schon zu Genüge über Schwarzenegger und die Sachen unterhalten, die die Dolph Lundgrens, die Jean-Claude Verdammt, wie sie alle heißen. Robocop speziell dort ist einer der Filme gewesen, der bei mir auch auf jeden Fall ganz oben in der Liste dort stand. Ich habe mich auch sehr gefreut, weil meine Videothekenfassung leider irgendwann das Band gerissen ist, die ich mir dann sicher kopiert so habe. Traurig. Wenn man das dann ist todtraurig. Habe mich gefreut, dass der im Fernsehen gelaufen ist und ich habe den auch dann, ach super, jetzt habe ich den endlich selber nochmal zum Angucken. Ich fand den geil, mir ist nie aufgefallen, wie ultra geschnitten der ist. Also ja, na jein, weil Robocop war halt auch so ein Film, der damals in dem Cinema-Artikel genannt worden ist. Also was mir dann aufgefallen ist und klar, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war mir das egal. Mhm. Ja, da war das dann okay, da wurde der Typ über den Haufen gefahren, ja, und dieser Gerüllhaufen, da lag der halt drunter von mir aus. Da wollte ich das einfach so wahrhaben und hatte keine Ahnung davon, dass der nochmal auf die ganze Frontscheibe spratzt. So, ja. aber das fand ich nicht schlimm, ich fand es trotzdem hart. Ja, also ich meine, du hast ja auch den Schuss in die Eier, den hast du gesehen. Also das war ja schon fies. Und dass es nicht angenehm ist, wenn der Ed 209 vor dir steht und aus 2 Metern in Entfernung mit seinen Großkaliber-Maschinengewehren, weiß ich nicht, 50 Salven in dich reinballert, war auch okay so, ja. Also es war jetzt nicht wirklich, wo ich gesagt habe, scheiße, nee, das hätte ich jetzt aber gern blutiger gehabt oder sonst irgendwas. Also das hatte auch so den eigentlich guten Impact, den es haben sollte. Es hat auch so funktioniert. Mir ist das später eben nur aufgefallen, dass okay, so kenne ich das nicht, so kenne ich das nicht, so kenne ich das nicht. Es hat für mich aber auch dann funktioniert. Es war einer der Filme, die in der Linie waren von vielen, diese Kapitalismuskritik mit dabei, den 80ern dann so schick gewesen ist, weil dort ja gerade hier die Yuppies, Wall Street, viel Geld. Die Gewaltspirale geht nach oben, die Welt geht für die Hunde, die Corporations übernehmen das alles und es wurde dann visualisiert in diesem Sci-Fi-Ding mit einem selbstgebauten Superhelden sozusagen, mit dem Robocop, der nicht aus den ganzen Comics dann vorkommt, sondern ich weiß es gar nicht, da gab es vorher keine Comics, die sind später gekommen, ne? Nicht, dass ich das wüsste. Das war kein vorher nicht so ein Comic-Held, wo man dann da was gemacht hat, sondern der ist wirklich dann entstanden erst durch den Film. Ja. Ne? Also, da war das. Ich muss mal nachgucken, weil ich irgendwas klingelt. Als ob dann kam das schon was gab. Da also später auch bestimmt mal die Crossover mit Terminator und so weiter. Also die Vorlage ist ja offensichtlich. Also die ist ja, da müssen wir uns ja nicht irgendwie, also das ist, dass die schon scheiß alt ist und zigfach irgendwie anders schon mal umgesetzt worden ist, alles ja kein Thema. Aber die Geschichte zumindest, die Grundfeste, die meisten, denke ich mal, die diesen Podcast hören, haben schon davon gehört, um es kurz zusammenzufassen. Polizist Alex Murphy wird bei einer Drogenrazzia oder was ist es gewesen, zumindest bei einem Nee, das Vorfall. War ein Banküberfall und die sind in so einer Fabrik auf jeden Fall dort gelandet, in Detroit, der Stadt, die von meisten am Verbrechen dann übermannt wurde in der nahen Zukunft. Ich weiß sogar nicht mehr, in welchem Jahr genau es spielt, 97 oder so zumindest in der unmittelbaren Zukunft dann dort. Und Alex Murphy wird von den Bösewichtern dann komplett zerschossen, zerballert, so dass so gut wie nichts mehr von ihm übrig ist. Übrigens ganz großartig, Kurt Will Smith in der Rolle, die man später ja von Clarence Boddicker. Clarence Boddicker, ein fantastischer Bösewicht, so richtig. Ein großartiger Bösewicht. Ekelhaft, ja. Ne? Und schön viele coole Sprüche mit dabei. Später diese 70er-Jahre-Show oder wie hieß sie nochmal? 70s-Show, dann als der Vater, der dann. Die wilden 70er. Die wilden 70er hieß es, den kennen die meisten vielleicht dann dort eher. Und Alex Murphy, anstatt den einfach dann auf den Friedhof zu karren, wird er ein wenig zusammengeflickt und dann als Experiment benutzt für den ersten Robocop, den ersten Cyborg, den ersten Hybriden zwischen Mensch und Maschine, der Recht und Verfassung aufrechterhalten soll. Im Auftrag, man muss es ja dazu sagen, wir befinden uns in der Zukunft. Genau, die Regierung hat nicht mehr so viel zu sagen in der Zukunft. Und vor allem ist die Polizei ja nun nicht mehr in staatlicher Verwaltung, sage ich jetzt mal, sondern gehört halt dem Konzern OCP. Der aber lieber auch, sag ich mal, elektronische oder mechanische Bullen auf Streife schicken würde. Und weil ein Experiment bei denen quasi schiefgelaufen ist, wird halt dieses Robocop-Programm. Du meinst jetzt der ED-209, oder? Genau. War das nicht erst später mit dem Experiment, dass es da, ich dachte, der Robocop war da schon längst unterwegs, wo sie dann den ED-209, diese große Riesenmaschine, wo dann keine Cyborg-Parts so richtig offensichtlich mit dabei waren, als Ersatz für Robocop geholt haben, das neue Modell? Nein, Robocop wird ja erst dadurch möglich, dass Ed-209 den einen Typen in der Konferenz über den Haufen ballert. Nee, dann habe ich das nicht mehr ganz richtig im Kopf. Ja. Strange, ich habe den nur noch vor 2 Jahren geguckt. Merkwürdig. Ich dachte, die Szene kam viel später, weil sie sich so eingebrannt hat, dann im Kopf zumindest. Ja, aber es ist ja so, dass die nicht funktionieren richtig und Probleme machen, oder? Und zu aggressiv sind, die Roboter, und deswegen auch für die Menschen quasi ein etwas menschlicherer Gegenpart irgendwie gesucht wird. Nee, auch mit ein bisschen Gesicht und allem dann. Nee, im Original ist es ja eigentlich, also ich kann es jetzt nur, ich habe die deutsche Fassung halt zigtausendmal gesehen. Und da ist es halt so, dass die, also OCP wollte mit Ed 209, ja, dick ins Rüstungsgeschäft einsteigen und gleichzeitig irgendwie Polizisten oder ersetzen quasi. Ja, also da ist ja am Anfang, wird ja geschildert, dass die Polizisten ja streiken oder beziehungsweise kurz davor stehen, in Streik zu gehen, weil OCP ja, sich halt null um die Cops kümmert, die Gewalt ständig ansteigt, die Bullen nicht richtig ausgerüstet sind, irgendwie nicht richtig krankenversichert und alles und so weiter und quasi vor die Hunde gehen. Und OCP, es wird ja schon deutlich, dass die quasi die Polizei oder die Behörde langsam ausbluten lassen wollen, damit halt Ed 209 über die Straßen dann patrouillieren, über den Straßen patrouillieren kann. Genau, die Menschen hängen sozusagen noch dem Fortschritt der Firma noch, die stehen dem noch im Wege. Ja? Wir können unsere Wachstumsraten mit menschlichen Polizisten nicht so gut erreichen wie mit mechanischen Polizisten. Ja, ja, und dann aber passiert eben der Vorfall. Es gibt eine Präsentation und die geht halt böse dahin nach hinten los. Ach so, ja, ich war schon einen Schritt weiter tatsächlich. Und zwar bei dem Moment, wir haben ja Alex Murphy, den Polizeibeamten, der dann aber gnadenlos zusammengeschossen wird. Mhm. Einen aufrichtigen und optimistischen und einen der Guten, ja. Ja, ja, ein mit Herz. Der auch nochmal ganz gerne, weil er hat es seinem Sohn dann gezeigt, wie cool er mit der Waffe so herumwirbeln kann, ja, so wie so ein Westernheld und so weiter. Der hält seine Lieblingsfernsehshow TJ Laser. Das ist aber unverantwortlich, finde ich. Unverantwortlich von seinem Kind mit der Waffe so rumzumachen eigentlich. Es ist Detroit, ja. Und da gehört dazu. Okay, in Detroit, okay, na gut. Mhm. Aber guck mal, und da kommt jetzt schon wieder, da kommt es ja schon ins Spiel, weißt du? Da ist in der schon, Welt ist es okay. Nein, in der Welt ist es nicht nur okay, in der Welt ist es schon längst akzeptiert. Ja, das war so am Anfang, der Robocop fängt ja an mit dieser Nachrichten, also mit dieser Nachrichtensendung irgendwie. Ja. Ding, ding, ding, ding, ding und so weiter, hier neue News und so. Und ich denke am Anfang so, oh, hier, was, Atomkraftwerk, scheiße und Überfall und so, böse, ja. Und wenn du noch Polizist im Dienst erschossen und hörst halt immer nur miese Sachen. Und da war das noch nicht so auffällig. Und dann kommt aber jetzt schon so, TJ Laser, weißt du, ein Polizist, der alle mit seiner Laserknarre abknallt und danach hier cowboymäßig seinen Colt im Gürtel verschwinden lässt. Und Lieblingsheld seines Sohnes, ja, wie alt ist der Sohn? Man sieht ihn irgendwie nochmal kurz vorher, irgendwie klein, so, ja, alles cool. Und da war mir das noch nicht so bewusst. Und dann kommt irgendwann diese Spielwerbung für dieses Nuke Them, glaube ich. Könnt ihr euch erinnern? Wo, das ist sowas wie Risiko mit so einem, mit so einer 3D-Projektion, ja. Wo du halt gegenseitig den Gegner irgendwie nuklear bombardieren kannst, so, ja. Und das war halt wirklich 1:1 so eine richtige, also das kannte ich, da wusste ich als kleiner Junge sogar schon, wo mir so diese ganze Satire und Ironie noch nicht so wirklich bewusst war, ja. Also beziehungsweise wo man das noch nicht so wirklich komplett gegriffen hat. Warte mal, das ist doch hier wie MB präsentiert oder so, weißt du, so diese richtig typischen. Hat nur der Gong gefehlt, ja, ne? Ja, genau, hat nur noch der Gong gefehlt, so, ja. Aber da war mir klar, okay, ja, da wird sich darüber lustig gemacht, dass da Spiele gespielt werden, in denen es um Atomkrieg geht und das als irgendwie Gesellschaftsevent irgendwie dargestellt wird, so, ja. Und das sind so diese kleinen Spitzen, die Verhoeven ständig irgendwie da drunter streut und die dann aber nicht auffallen. Ja, am besten ist er wirklich, wenn er dieses Fernsehprogramm zusammenmischt. Mhm. Also ich würde mir den Paul Verhoevens Sender, würde ich mir 24/7 angucken. Der würde sich ja auch jedes Jahr verändern, weil es ja jedes Jahr neuen Kram gibt, über den man sich fast wie South Park lustig machen könnte. Naja. Wir waren aber bei Alex Murphy. Er trifft noch verdammt, ich bin so schlecht in Namen. Seine Partnerin, wie heißt sie? Es war Nancy Allen. Nancy Allen war es. Und wie hieß sie dort? Ich check das mal kurz. Sie heißt genau wie der Typ im Dings. Nee, warte mal jetzt hier. Die Frau. Okay, halt. Ich wäre nicht drauf gekommen tatsächlich. Wie heißt sie? Officer Ann Lewis. Lewis. Ann Lewis. Lewis. Er sagt doch am Ende, Geduld, Lewis. Wir sind alle nur Menschen. Du hast recht, verdammt nochmal. Du hast recht, das wäre so eine gute Nerd-Quiz-Frage schon wieder gewesen. Weil man eigentlich weiß man. Trant darf diesen Podcast nicht anhören. Ja. Also, du hörst weg, Trant, ja? Dann. Oder wir jubeln ihm die Frage unter, weil wir kennen ja jetzt die Antwort. Und dann wir müssen so. Wir müssen subliminal, dass er selbst auf die Frage genau, kommt. Genau, er muss denken, es ist seine Idee. Genau. Nachts einbrechen und ihm das ins Ohr säuseln. So funktioniert das auf jeden Fall am besten. Ja, okay. Oder wir legen ihm einfach heimlich die Robocop Blu-ray, die neue, auf den Tisch. Wo in der 4K-Abtastung noch ungeschnitten und was weiß ich jetzt neu rausgekommen. Legen wir einfach hin. Einfach so, ohne Kommentar. Und dann, Immer wieder mal einfach, meine neue Brotdose. Robocop-Brotdose. Dann aufzumessen. Nee, Simon, du hast da aufgeführt. Also seine Partnerin, mit der gerade, die war noch gerade erst frisch sozusagen als Partner unterwegs, glaube ich. Ne? Genau. Nicht so enorm lange, Murphy und Lewis. Und dann gab es eben den Vorfall, wo Murphy dann getötet wurde. Es wurde ja der Polizei offiziell dann auch gesagt, nee, Murphy ist verstorben. Währenddessen wurde ja nicht gesagt, dass er dann die Grundlage für Robocop gebildet hat. Der hat ja auch dann in dem Anzug diese Maske dann auf und man sieht nur seinen Unterkiefer. Lewis muss eher speziell darauf kommen, dass wirklich Alex Murphy da drin steckt in dem Anzug. Ja, Lewis kommt, ja gut, Lewis wird ja schon stutzig, als er beim Skistand. Klar, den Move macht, den Laser, Joe Laser. Den TJ Laser. TJ Laser. Ja, Thomas Joe Laser. Thomas Joe Laser, genau. Ja. Thomas Jakob. Thomas Jakob. Entschuldige, ich muss gerade dran denken, da hat jemand gerade getwittert, den Grabstein von Herrn Eduard Laser. Das ist nicht lustig, aber ich muss gerade dran denken. Was wolltest du denn mit Lewis jetzt sagen? Nein, ich wollte in der Story vorankommen. Entschuldigung, weil wir stehen geblieben sind. Nee, du hast ja absolut recht. Zumindest hat das Experiment anscheinend dann funktioniert, dass der Robocop so funktioniert, wie er funktionieren soll. Und im Auftrag der OCP dann losgeht und Detroit befriedet. Ja, und effizient es auch vor allem so macht. Aber nach und nach kommt es ja so langsam, dass der Cop eigentlich mit den eigentlichen Interessen von OCP, die sich ja nicht zu 100% um die Aufrechterhaltung des Gesetzes dann handeln, ein bisschen dann in die Quere kommen. Speziell hier Ronnie Cox, wie heißt er nochmal? Dick Jones. Ja, der Präsident von OCP ist er gewesen? Oder nee, Vice President. Der Vice President zumindest. Der hat ein bisschen Dreck am Stecken, ein bisschen viel Dreck am Stecken. No? Ja gut, sein Projekt Ed 209 geht schief und jetzt kommt der andere Typ, der Miguel Ferrer. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie er im Film heißt. Der hier spielt den Bob Morton. Bob Morton, genau. Ich musste Bob Morton töten, weil er einen Fehler begangen hat. Es wird Zeit, dass dieser Fehler ausradiert wird. Ach, das war die Szene, wo er dann mit den Nutten und dem Koks oder genau, so. No? Genau, genau, genau. Wo Bodyguard zu ihm reinkommt und ihm erstmal schön die Kniescheiben wegschießt. Schönen schön Sonntag. Die Kniescheibe. Frohe Ostern! Bam! April! April eine Kniescheibe, oder was? Warum ist ein Schuss in die Kniescheibe so lustig? Das ist wirklich, okay, weiter im Text. Ja. Ja, also weil das Projekt, was der Miguel Ferrer, der Bob Morton, dann angeleiert hat, erfolgreicher ist als das ED-209-Ding. Und zumindest kommt dann Robocop auch seinen Mördern sozusagen dann auf der Spur, weil dann die Handlanger von wie hieß er denn nochmal? Ich muss immer an die Schauspieler denken. Der Clarence Boddicker? Clarence Boddicker ist natürlich Kurt Russ mit, aber er ist sozusagen, das sind seine Handlanger, die dann für den Vice President für OCP arbeiten. Und es steuert ja dann hin auf dann quasi das Aufeinandertreffen der Ex-Killer von Murphy, wie er sie dann zu ja, nicht vor Gericht stellt, aber Gerechtigkeit an ihnen ausübt. Nennen wir es mal so. Er bringt sie alle erstmal sicher ins Gefängnis. Genau, und dann kommen sie wieder raus. Ne? Dann kommen sie wieder raus. Ich habe einen Anwalt, ich habe einen guten Anwalt. Ja, weil, das Ding ist ja, Boddicke verplappert sich ja, beziehungsweise sagt ja Robocop quasi, dass er für Dick Jones arbeitet. Mm. Ja. Dick Jones ist von OCP, OCP verwaltet die Cops. Und dadurch wird ja Robocop erstmal auf die Spur gebracht von Dick Jones. Und damit verstößt er ja gegen Direktive 4. Ach, die Geheimdirektive, die nicht unter den typischen drei Asimovschen Robotic Laws, die eingebaut wurden bei Robocop. Jetzt kommt Simon. Nee, ich habe nur Asimov, ich lese ja gerade die Robotergeschichten und bin fast durch. Deswegen will ich auf jeden Fall teilnehmen an dieser Diskussion. Wie waren denn die drei Asimovschen Robot-Laws sozusagen, an die sich jeder Roboter, der darunter programmiert ist, halten muss? Ist lustig, weil im ganzen Buch geht es um nichts anderes. Aber das erste ist, du darfst keinem Menschen Schaden zufügen. Mhm. Du darfst nicht einen Menschen zu Schaden kommen lassen, wenn du Unterlass durch das Unterlassen von Befehlen. Und man muss sich um sich selbst kümmern. aber nur, wenn es nicht den anderen Gesetzen widerspricht. Also der, also das habe ich jetzt ganz schlecht übersetzt, aber der Roboter soll quasi auch seine eigene Existenz wahren, aber nur, wenn das Regel 1 und 2 nicht widerspricht. Aber ist es ein Robocop? Sind das die Gesetzmäßigkeiten? Er hat doch, oder es ist ungemünzt bei Robocop, ne? Es ist ein bisschen was anderes, oder? Bei Robocop ist es irgendwie, beschütze die Unschuldigen, uphold the law, also wahre das Gesetz. Wahre das Gesetz, ja. Und beschütze die Unschuldigen und noch irgendwas, diene dem allgemeinen Wohl, glaube ich. Und das vierte war dann die Geheimdirektive. Und die vierte Direktive ist halt, fuck nicht irgendwie mit OCP rum. Never fuck OCP. Never fuck the company. Ja, genau. Ja. Never fuck the company. Das ist Direktive 4. Und weil er gegen Direktive 4 verstößt, wird er ja quasi fast zerschrottet. Ja, es ist ja wirklich wie die Firma in Aliens eigentlich, OCP. Nur halt auf kleinerem Maßstab. Ja. Weil die Firma, es ist ja eigentlich die ganze Welt. Ist nur noch eine Firma und hier scheinbar nur Detroit gehört halt OCP. Gut, ja. Wenn jetzt die ganzen Alien vs. Predators nicht gekommen wäre, man hätte sich eine Welt vorstellen können, wo OCP dann in Wayland und Yutani dann mündet. Ey, ein Robocop, der gegen Aliens kämpft, das ist verdammt geil eigentlich. Gibt's naja. Das nicht auf dem... Ach nee, gibt's natürlich im Universum, im Comic-Universum gibt's das, aber im Film gibt's dazu nicht und keine gute Storyline, die darauf hinführt, aber eigentlich passen die ja schon ein bisschen zusammen. OCP könnte ja der Vorläufer sein, der, also ich sag der mal, Firma. Ich finde, die Welt von OCP kann gut zusammen mit der Welt von Wayland Yutani existieren, sag ich mal, das sieht fast, also klar, das ist stilistisch natürlich irgendwo immer unterschiedlich, aber trotzdem finde ich, das wären Welten, die meiner Ansicht nach zusammen perfekt koexistieren könnten. Der 80er nach natürlich, wenn du jetzt diese ganzen Okay. Paul W. Anderson Universum Scheiße. Ist natürlich ein 80er-Universum. Ja, es ist ja ein bisschen 80er noch. Restideologien müssen noch vorhanden sein. Auch die Aliens, alles in diesem Universum ist 80er. Es wäre nur aber blöd, wenn Robocop gegen Alien antritt. Dann kann er doch nur irgendwie auf die Ferne gehen. Also ich meine, wenn er irgendwie so ein Alien auseinanderreißt, dann ätzt ihm doch alles weg. Ne, er kann ja neue Legierungen kriegen und so. Also es ist ja möglich. Dann muss halt die Forschung da mal ein bisschen, wenn man bedenkt, was der für später dann für Upgrades bekommen hat, die natürlich nicht in Paul Verhoeven-Filmen dann gewesen sind, ja, mit seinen Jetpacks. Mit dem Jetpack, ja. Ja, das ist aber, nee, darüber reden wir nicht. Darüber brauchen wir nicht. Ich meine, ich muss für den zweiten hin und wieder mal doch schon so eine kleine Lanze brennen, ja. Lanze brechen, der ist schon, also er wird auch öfter mal schlechter gemacht, als er dann doch ist. So. Wer hat bei dem zweiten nochmal Regie geführt? Ich glaube, es ist Ivan Kershner. Ist es Ivan Kershner? Ich glaube, ja. Cool. Ja. Zumindest da aber besser als der dritte Film, der dann irgendwann in den 90ern entstanden ist und nicht mehr. Ey, die habe ich mir gar nicht mehr angeguckt. Damals war ich schon ein bisschen abgeturnt vom Ivan Kershner Sequel. Ich glaube, es ist Ivan Kershner. Wenn du jetzt gerade mal nachguckst, das ist derjenige, der auch Imperium schlägt zurück gemacht hat. Also werden wir hier nochmal kurz gucken. Ich möchte auch nochmal Peter Weller nochmal herausstellen in der Rolle des Robocop. Großartig. Sehr ikonisch dargestellt für jemanden, der, habe ich auch in diversen Dokumentationen da nochmal gesehen, es muss ja die Hölle gewesen sein, in diesem Kostüm dort zu drehen. Etliche Kilo mit den Schalen und so weiter drauf. Und du hast, als Schauspieler wird hier quasi das Mittel genommen, deine Augen, die obere Hälfte deines Gesichtes, um da mit Emotionen dann zu vermitteln. Hier musste eben alles über seinen Art Robotergang, seinen Mundwinkel verziehen und so weiter. Durch reduziertes Schauspiel hat er mich echt überzeugt. Ja, aber er hat den Roboter einfach sehr, sehr gut gemacht. Super geil. Der war, glaube ich, ein halbes Jahr bei so einem Pantomimen in Training, so deswegen. Ey. Ja. Und da muss ich mal kurz aber nochmal den Vergleich zum zweiten machen. Also ich weiß nicht, ob ihr da mal so drauf geachtet habt, aber zum Beispiel, das klingt jetzt blöd, ja, aber am Arsch von Robocop. Ja. So heißt mein Tumblr übrigens. Am Arsch von Robocop. Also am Robo-Arsch. Ja? Ja. Beziehungsweise am Übergang vom Robo-Arsch zum Robo-Oberschenkel. Am Robocop-Arsch. Ja, am Robocop-Arsch. Ja. Der Übergang zum Robocop. So, ja. Robo-Schenkel. Was ist denn da sieht man im zweiten Teil halt voll oft, dass da halt wirklich, ja, genau. Genau, den Suit, der wird da halt wirklich offensichtlich. Mm. Ja. Und da, das ist halt großartig, was Verhoeven im ersten gemacht hat, weil da ist es nämlich nicht so, beziehungsweise da achtest du nicht da drauf. Also da fällt, also ich weiß nicht, mir ist das dann irgendwann wirklich aufgefallen, weil es fängt halt beim Arm an, ja, der sich halt irgendwie dann so auf und ab bewegt im rechten Winkel und so, dass du halt irgendwie schon mal so ein bisschen zwischen die, sag ich mal, Rüstungsteile und sowas spähen dann kannst und diesen schwarzen Anzug siehst und so weiter, der da drunter ist. Aber das ist jetzt nicht so auffallend, aber halt dann am Arsch, also beziehungsweise wenn er läuft oder wenn er noch schnell laufen soll und so, da merkst du es dann halt doch sehr, dass es auch da wirklich Plastik ist, was er damit sich rumschleppt. Und da hat Verhoeven das halt geschafft, dass das nicht einmal wirklich großartig so ins Auge fällt oder beziehungsweise auch fragwürdig ist. So, ja, ich meine, ich für mich war Robocop, das war für mich ein Titanmann. Ja, also da hätte ich halt Brief und Siegel drauf schweren können. Da hat wirklich Metall damit rumgesetzt. Drauf schießen ist An den passenden Stellen eben, wenn dann mal Details gezeigt wurde, die es rund gemacht haben, wie das Close-Up aufs Bein, wenn die Knarre rauskommt, genau, dass da wirklich auch Platz für die Knarre dort ist und kein richtiges Bein es eigentlich ist. Also das hat es besser verkauft. Ja, also einfach. Er hat die Figur Robocop beziehungsweise dieses Konstrukt Robocop einfach wirklich besser in Szene gesetzt als der zweite oder irgendwelche Teile danach geschafft. Und auch gute, ich weiß jetzt nicht genau, wer die Effekte natürlich dann dort gemacht hat. Da gab es ja auch so ein animatronisches Modell, wo auch das Gesicht von Peter Weller doch dargestellt wird, ne? Glaube ich, wo er dann auseinandergeschraubt wird, die Maske runterbekommt und dann ist es komplett ein Modell dann, ne? Nicht von Weller dann selbst gespielt. So ein bisschen wie diese Terminator-Szene, oder? Wo er sich den kompletten Kopf abschält. Genau. Nur weniger auch, Fake. Sieht auch nicht so scheiße aus. Ey, also ich glaube, beim ersten Terminator war es ja Stan Winston irgendwie, der da mitgemacht hat. Mhm. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, und der ist ja schon, ich meine, der Typ ist ja nur der Creature und Puppenmeister überhaupt. Natürlich, klar. Bei Werwölfen weiß ich nicht, aber ich fand es halt immer schön auch, dass Werwölfen auch so oft auf Animatronics gesetzt hat. Wie jetzt bei Total Recall dann nochmal. Ja, auch Starship Troopers hat auch viele Props immer noch. Es ist natürlich zwangsläufig, kann es nicht wirklich. Genau, da sind zwar jetzt so vermehrt digitale Effekte so, aber trotzdem waren da viele Props. Viele Sachen sind Props und andere würden das, in George Lucas würde, weißt du, alles und den Raum drumherum auch noch animieren. Übrigens für, das ist ein schlechter Vergleich. Für zwei Oscars nominiert gewesen, Robocop, und zwar beste visuelle Effekte und bester Schnitt. Na, siehst du? Wurde dort gemacht. Ja, ich glaube, da hatte eben auch das, was du dann mit den TV-Sendung dann angeführt hast, diese Einschübe, die dann immer gekommen sind. Das ist natürlich ein Stilmittel, was man heute kennt. So kleine Clips, Minimatzen, um aber die Welt runterzumachen. Aber wurde da eingeführt. Ich glaube auch schon. Also ich kannte es von vorher zumindest nicht. Oder es war popularisiert. Also so in der Art und das auch diesen satirischen Unterton. Ja, da gab es bestimmt den einen oder anderen Fachmann, der jetzt sagt, Idiot, Alter. Natürlich, das gibt's ja immer. Es gibt immer einen Film, irgendein Buch, irgendwas, was davor war. Das wissen wir alle. Aber wir kennen keins. Genau, wir kennen es nicht. Genau. Es hängt davon ab, wer es popularisiert hat, ja. Resident Evil ist auch nicht der Vater des Survival-Genres, aber es ist der Begründer, weil es popularisiert wurde. Ja. Vielleicht jetzt, man könnte ja sagen, 1984. Ja, da könnte man jetzt sagen, okay, ich weiß nicht, war Brasil früher, vorher? Das war vor 81, glaube ich. Brasil, könnte man jetzt solche Filmnerds, unglaublich. Ich fühle mich jedes Mal, gehe ich hier mit so einem ganz kleinen Ego immer wieder raus, weil aber ich mal wieder jetzt, merke, wie wenig du musst kenne. Es nicht wissen, du musst nur so tun, als ob du es weißt. Aber, aber das will ich nicht. Sagt dir Brasil nichts? Nee. Terry Gilliam? Oh Mann, das klingt, als müsste ich den gucken. Also eigentlich müsstest du den gucken. Aber jetzt, weil, bevor du jetzt wieder sagst, das ist wieder so ein typischer Depri-Film, den ich dir empfehle. Ja, der ist nicht positiv, beziehungsweise, aber ey, der ist wirklich, Simon, glaub mir, du hast selten einen Film, in dem brüllend komischer Humor und blankes Entsetzen so dicht aufeinander gefolgt sind wie in diesem Film. Okay. Und das aber auch wirklich durchgehend. Brasil. Und optisch ist der wirklich toll. Ja, das habe ich genau erwartet wegen hier Terry. Also, ja, Terry Gilliam kennt man ja eher von Monty und der Python. Spielt Bob Hoskins, Robert De Niro, Vincent Price, spielen richtig gute Leute mit. Also, ich bin überzeugt. Das ist eine sehr einzigartige Zukunftsutopie. Ja, eben. Ja. Die man sich auf jeden Fall mal angucken kann. Hatten wir Robocop jetzt eigentlich schon zu Ende erzählt? Ich war ja kurz weg vorhin. Oder wollen wir noch? Ja, ich meine, was passiert jetzt noch, ne? Alex Murphy. Das geile Ende zum Beispiel. Also, und der Kampf gegen den ED-209. Ja, da waren wir jetzt noch nicht, aber wir waren jetzt so mit der Story eigentlich, dass Alex Murphy dann auf die Suche nach seinen Mördern geht. Damit waren wir ja eigentlich schon, das hat mir schon erklärt. Die Story ist jetzt nicht das Aufregendste, aber die Verpackung, wie sie erzählt wird und die Untertöne, die da mitschwingen, darum geht's. Ja. Ne? Und eben visuell, was er dann da bedeutet hat, der Filmszene. Das Ende jetzt dort direkt, es hat zumindest wieder ein bisschen Hoffnung dann dort gezeigt, obwohl Detroit da als die scheiß trostloseste Stadt aller Zeiten dargestellt wurde, wo man wirklich nicht wohnen möchte. Also als hätte es geahnt. Ja, heute nicht so weit weg von dem, was wir damals gesehen haben. Detroit ist wirklich abgeranzt mittlerweile. Ja, hört man leider echt immer wieder. Aber dass dieser OCP, der Obermods von OCP, ist ja noch so halb gut, weil er ist ja dann doch empört, dass sein Vize so ein Arsch ist und feuert ihn, wodurch ihn ja Robocop auch feuern kann. Ja, sie ach, und da muss man sagen, bei OCP. Ich meine, ich habe das als Kind gefeiert, ne, dass er sagt, ey, Dick, sie sind gefeuert. Ja, so von wegen, ey, der gute Konzernbus, den gibt's ja, noch. Genau, ja. Hoffnung. Aber ey, Alter, eigentlich wollte der Typ nur seinen eigenen Arsch retten. So ey, fertig aus. Ja, so fertig aus. Man hat es einfach nicht gecheckt. Man war dann noch zu sehr in diesem leichten Gut-Böse-Schema. Ja. So, der ist eindeutig gut. Der Konzernbus, ja. Ja, es gibt doch noch das Gute im Business. Aber nein, dann merkt man auch, dass Leute das aus anderen Motiven heraus machen, ja, sowas. Oh, fürchterlich. Ein Punkt, der auch ein bisschen, ich glaube, speziell im Remake dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, das Verhältnis von Murphy zu seiner Familie und sowas, die dann zwar auch dann natürlich vorkommen, wo Murphy im originalen Robocop zu seinem Haus dann dort oder in der Nähe seines Hauses ist und die so langsam diese Flashbacks zurückkommen, Murphy natürlich angeblich sein Gehirn gelöscht als Robocop, aber dass er seine Identität wiederfindet, gehört natürlich dazu. Das ist im Remake jetzt ein bisschen, glaube ich, mehr Teil der Story als da, ne? Also, gleich vorweg, ich meine, ich habe das Remake, da hatte ich ja wirklich Angst vor. Also das beziehungsweise das fand ich ja schon, als ich den ersten Trailer gesehen habe, habe ich gesagt, das wird scheiße. Ja, ich muss meine Meinung im Nachhinein echt ein bisschen relativieren. Ach, echt? Ja. Mhm. Oh, okay, das ist wieder... Weil ich finde den nicht so schlimm. Also im Vergleich jetzt zu dem Total Recall Remake zum Beispiel, ja. Und ich möchte nicht wissen, wie so ein Starship Troopers Remake jetzt demnächst aussehen wird. Aber ist echt ein Starship Troopers Remake geplant? Ist ein Film, der kein Remake braucht? Ja, nee, aber wenn, dann von ihm vielleicht, würde ich es mir nochmal angucken. Ja, oder von Ridley Scott oder irgendeinem wirklich krassen anderen Regisseur. Nach Prometheus vielleicht nicht mehr so. Ach, der würde einen Kick-Ass Film machen, glaube ich. Das wäre ganz geil, wenn er das dann... Das wäre was anderes. Egal, aber okay. Das Remake. Aber, das Remake von Robocop, ey, das ist nicht toll, ja, also wirklich, das ist kein Spitzenfilm und so und das hat Versäumnisse an allen Ecken und Enden, aber ich muss sagen, der José Padilla, der hat wirklich schon ein paar geile Bilder da kreiert, ja, und der legt den Schwerpunkt halt, was ich gedacht habe bei Robocop irgendwie am Ende, oh Gott, das wird bestimmt so eine iRobot-Nummer, weißt du? Dass man sich gegen die Direktiven zur Wehr setzt oder was? Ja, und wo dann noch so eine Armee von von geklonten Robocops dann ist, genau, gegen die gegeneinander kämpfen. Er übernimmt sie am Ende alle, die Macht über sie. Ja, oder er ist der Einzige, der sich entgegenstellt. Genau. So, und dann, weißt du, so? Nein, sowas halt nicht. Weißt du, und das fand ich eigentlich ganz geil, weil Robocop, der Neue, konzentriert sich eigentlich schon eher mehr auf die Figur Alex Murphy, ja. Also, dass das nicht wirklich gelungen ist, okay. Ja, aber ich find's halt gut, dass er, dass Padilla das dann doch irgendwie einen anderen Ansatz gewagt hat, ja, und auch dann schon noch recht kritisch mit Amerika umgeht, ja, und ich muss sagen, ja, für einen FSK 12 Film, der hat eine Härte teilweise, die ist zwar nicht grafisch irgendwie deutlich, aber sie ist vorhanden, also man kann sie nachvollziehen, gleichzeitig macht er aber den Fehler, dass er so ein bisschen Schießbuden-Mentalität damit reinbringt, ja, also da gibt's dann so eine Ballerszene. Im Original gibt's diese Ballerszene, wo er durch die Drogenfabrik marschiert. Ja, die ist ja schon eigentlich relativ. Wo einfach alle laufen wie wild herum und Robocop ganz ruhig. Die ist ja großartig, ja. Also, und da gibt's eine vergleichbare Szene, da rennt er auch in so ein Lagerhaus rein, aber dann macht er halt alles dunkel und dann sieht man halt quasi alles nur in der Thermosicht von Robocop. Also aus der Videogame-Perspektive dann. Genau. Und da denke ich mir, okay, ich kann verstehen, warum du das machst. Und ich find's ja auch ganz eigentlich relativ smart, sag ich mal, angegangen, dass man jetzt irgendwie, um zu zeigen, dass er da wirklich zig Leute über den Haufen knallt, aber nicht so unbedingt grafisch das irgendwie darstellen möchte, dass er halt diesen Weg wählt, so, ja, aber trotzdem verkommt da irgendwie einfach die Härte, die da eigentlich drin sein müsste, weißt du, also ich finde, man muss schon mitkriegen, okay, da werden jetzt gerade Menschen durchsiebt. So, ich finde, also es passt halt schon eher zu dem ernsten Ton, den der Film auch durchgehend anschlägt, ja, also es gibt eine Szene, wo halt dieses Frankenstein-Motiv ganz, ganz deutlich gemacht wird, ja, also wo man halt nicht so wie im Original wirklich sehen kann, was von Alex Murphy noch übrig ist, also was von dem Menschen noch da ist, den dieser Metallpanzer umgibt. Und da muss ich sagen, ey, das hat er wirklich richtig, richtig gut hingekriegt in dem Moment, diese Szene, wie er die darstellt, was er damit aussagen will und wie er es bebildert, weil das ist unangenehm anzuschauen, also ich muss echt sagen, klar, es ist ein Hollywood-Blockbuster-Film und so weiter, der hat 150 Millionen Budget, der soll jetzt keinen irgendwie mit miesen Gefühlen nach Hause schicken, aber die Szene, da muss ich sagen, das war schon echt gut gemacht. Aber von solchen Szenen gibt es halt nicht wirklich viel, weißt du, also wo ich sage, okay, das würde ich, sage ich mal, als Gleichgewicht zu den Stärken eines Paul Verhoeven-Films sehen. So, ja, aber davon gibt's halt nicht so viel. Gut, ja, das kann man, glaube ich, auch dem Umfeld ein bisschen zu Schulden kommen lassen. Der Film ist primär gemacht, um auf dem Namen von Robocop die Leute abzuholen, die das damals gemocht haben und vielleicht dann ein neues Franchise aufzubauen. Und das hatte ich beim ersten Robocop zumindest zu der Zeit. Da ist mehr von Verhoeven auf der Leinwand gelandet und weniger, als wie das Studio das gerne gehabt hätte. Ja, also, ja. Ne, ja, aber ich meine, aber dieser Padillas, der hat vorher diesen Tropa de Elite gedreht. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Hatte ich leider nicht gesehen. Ja, doch mal gesehen. Ja, aber und der ist halt von der Action, ist der halt so sehr direkt und sehr grob und also so auch so nahkampfmäßig unterwegs, so, ja. Also wirklich immer dicht dran, immer dieses Gefühl des Dabeiseins irgendwie vermittelnd so auf Augenhöhe. Und der hat schon wirklich ganz gutes Auge, sage ich jetzt mal, für Bilder, für Schnittabfolgen und so weiter. Das will ich gar nicht abstreiten. Also das fand ich, hat sich abgesetzt vom Rest des Einheitspreis, den man so mittlerweile an Action-Regisseuren und sowas oder beziehungsweise an Hollywood-Action, die man geboten bekommt. Und ja, aber für mich fehlte dann doch einfach da die nötige Härte, die dieses grimmige Umfeld eigentlich bietet. Weißt du, also das bei Robocop, beim Original, das ist ja eine scheiß Umgebung. Das ist ja einfach eine Zukunftsversion, die ist ja einfach nicht cool. Also die ist ja beängstigend, weißt du? Und da passt es halt hinzu, dass der Film halt auch so hart ist, so gnadenlos, so eiskalt irgendwie, ja? Und auch wirklich dann verheerend teilweise, ja? Wenn der Typ da in den Säurebehälter fällt oder wenn Alex Murphy halt wirklich, der wird ja nicht einfach erschossen, nee, sondern der wird halt wirklich mit der Shotgun komplett in Fetzen geschossen, so, ja? Und ich finde, das passt halt viel besser zu dieser kalten, fiesen, unbarmherzigen Zukunft. Und bei Robocop, da soll natürlich auch dann diese Technisierung, ja, da geht's halt auch darum, dass, also das ist natürlich auch noch, der Bezug ist natürlich jetzt auch so ein bisschen aktueller, weil es ja da auch um so eine Art Drohnen geht, ja, also die vom Krieg quasi jetzt auf die normale Bevölkerung quasi losgelassen werden soll. Und das ist, da ist dann mit der Figur von Samuel Jackson jemand, der das die ganze Zeit befürwortet. Ja, der halt sagt, ey, das muss so sein. Wenn wir unser Land lieben, ja, dann müssen wir auch hier Roboter unter unser Volk schicken können, um für Recht und Ordnung zu sorgen und so. Und da muss ich sagen, ey, das ist für so einen FSK-12-Film, ist das Kritik, die man nicht unbedingt von so einem FSK-12-Film erwartet. Ja, gerade wenn es jetzt irgendwie so, wenn man eher das Gefühl hat oder wenn man eher befürchtet, dass dieser Robocop-Film so ein neuer Iron Man ist. Mhm. Jedenfalls, auch wenn der nicht schlecht ist oder in dem Sinne schlecht, wie viele von uns dann dort erwartet haben. Ich glaube, der Effekt, wenn sich heute ein 12-Jähriger dann den Robocop von heute anguckt, der wird nicht jetzt in 20 plus Jahren dann nochmal mit so Energie wie wir das über wär, den Alten dann quatschen. Das wäre vielleicht ein schönes Experiment, dass irgendwie so einen Jugendlichen, der jetzt... Ja, zeigt einem 12-Jährigen den originalen Robocop. Ja. Das ist eine sehr gute Idee, finde ich. Ja, was? Aber und frag ihn in 20 Jahren nochmal. Können wir nochmal gucken, was irgendwie so mehr, keine Ahnung, Effekt hervorruft. Ja. Hey, aber um es zusammenzufassen, Robocop immer noch super. Den zweiten kann man sich noch angucken, bei Vibe nicht ganz so gut wie der erste, aber der hat noch seine eigenen Interessanzien, alleine das Ding mit dem Gehirn und in dem Glas und auch so schöne visuelle Sachen und so weiter. Den dritten kann man vergessen, TV-Serie kann man auch komplett vergessen. Oh, da gibt es eine aus Kanada, eine ganz, ganz schlimme. Habe ich nie gesehen. Ja. Nee, brauchst du auch nicht. Kann man sich bei YouTube, glaube ich, sogar alle Folgen angucken, die deutsche Robocop-TV-Serie als deutsch synchronisiert. Das ist aus dem Herkules-Xena-Qualitätsniveau, so 90er Jahre, Samstagnachmittag, Sonntagnachmittag auf RTL. Herkules-Xena war doch jetzt zu Beginn gar nicht mal so schlecht vom Budget, oder? Nein, ich mag beide Serien, aber ich meine einfach, was du dann erwarten kannst von so einer TV-Serie. Ja. Ne? Es sieht aus wie eine typische Sonntagnachmittag RTL 15 Uhr TV-Serie aus, das Robocop. Es gibt so 20 Folgen, glaube ich, ungefähr, oder 13 bis 20. Würdest du eine Serie wie V, die außerirdischen Besucher kommen, qualitativ vergleichen mit Xena? Oh, oder mit, sagen wir mal, mit du meinst das originale V aus den 80ern, ja, genau, oder? Ja, genau. Oh, na, ich finde V ein bisschen wertiger, muss ich auch schon sagen, ja. Weil das mal so, das hatte damals so richtig Eventcharakter, als V gekommen ist, und Xena ist, obwohl das gut geschauspielert, gute Stories und so weiter drin sind, heutzutage heftet so ein bisschen oder haftet so ein bisschen der 90er Jahre Billo-Charme ein wenig dran, obwohl das eigentlich aufwendig gemacht wurde zu der Zeit. Zu der Zeit schon. Aber zu der Zeit ist es schon. Ich meine, auf Tele5 und so, das laufen ja immer bei Herkules und Xena und läuft da ja immer irgendwie wieder, und wenn ich dann mal hin und wieder drüber stolper und so, denke ich mir auch, boah, Alter. Oder auch so Sachen wie Sequest DSV. Sequest DSV. Ach, Roy Scheider, was machst du da? Roy Scheider, ja, warum machst du das, ey? Ey, ich habe die damals na, geliebt, in Anführungsstrichen, aber ich habe die immer gerne geguckt, auch sowas wie Erde 2, Earth 2, glaube ich, gab aber es damals. Earth 2 ne? ist doch doch noch ein Stück aufwendiger, oder? Hey, das ist alles aus der 90er-Jahre-TV-Schiene eben, was damals fürs Kabelfernsehen produziert. Ich meine nur in dem Kontext eben, dass die Robocop-TV-Serie auch dort mal probiert wurde, eine zu machen. Und also, war doch bestimmt kein Meter grimmig. Oder das war nee, überhaupt nur, nicht. Ey, die ist dann... Das war TJ Hooker in der Zukunft, oder? Eigentlich schon. Wurde in Kanada produziert, also sieht alles aus wie Toronto, ne? anstatt Detroit. Und alles ein bisschen sauberer, ein bisschen klarer. Und dann, ich habe mir eine Handvoll Folgen mal angeguckt aus Jux und Dollerei, aber viel ist da nicht besonders dran. Space Cops müssen wir irgendwann noch mal ein bisschen drüber quatschen. Kennst du noch mit den Gummi-Aliens dann zusammengebaut? Lief auch dann in den 90ern nachmittags bei RTL. Space Cops hieß das. Da war ein Polizeipräsidium, wo halb Menschen war und das halb so Jim Henson-Aliens. Also Jim Henson-Puppen mit so einem Alien mit zwei breiten Augen und so weiter. Ah, ja. Oh Gott. Da gab es das gelöst. Ganz dunkel, ganz dazwischen dunkel. Dazwischen ist bestimmt auch Robocop dann dort gelaufen. Okay. Der nächste Film, da will ich persönlich nicht so viel dazu sagen, weil ich mich im Schwarzenegger-Plauschangriff schon sehr dazu ausgelassen habe. Ich bin in mich gegangen. Es ist eigentlich mein liebster Schwarzenegger-Film insgesamt. 1990, Regie geführt von Paul Verhoeven, Total Recall ist es damals gewesen. Und ich finde ihn immer noch großartig. Ich kann ihn heute noch gucken. Der macht ich weiß nicht. Warst du gerade bei... Ich versuche die Musik. Diese geile Musik. Kennt ihr die nicht mehr? Die Musik, die da läuft. Nee, oder ja, ich dachte gerade an Running Man, so wie du es gemacht hast. Nee, wovon reden wir gerade? Total Recall. Total Recall. Ich bin so bescheuert, gell? Habe ich Running Man gemacht? Du hast Running Man gerade. Running Man, war, weil wir das beim Nerdquiz hatten. Weil es beim Nerdquiz hatten als Frage. Auch die Musik. Ja, daher kommt es. Da ging es, ja, ich dachte nur, es ist nur mein Gehirn. Aber ja, okay. Nee, wir hatten Running Man als Nerdquiz-Frage. Ja, jetzt erinnere ich, jetzt erinnere ich mich. Aber ich habe die Musik von Running Man. Aber jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich die Melodie von Total Recall nicht mehr im Kopf habe und gesagt habe, dass es mein Lieblingsfilm dort ist. So ein bisschen. Ja, egal. Basierend auf jeden Fall auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick, wie viele andere Filme, die dann, die Blade Runner, alles drum und dran, ohne Ende viel Zeug, dann entstanden. Super Quelle, wenn man mal so ein bisschen lesen will, wo die ganzen guten Filme, die man irgendwie liebt, herkommen, ist auf jeden Fall Dick, ist super. Da gibt es viele Sammlungen an Kurzgeschichten und auch längere Sachen, die man sich gerne dann mal angucken kann. Und da kennt man viele Sachen wieder, wenn man dem Kino nicht abgeneigt ist, wo dann Inspirationen dann stattgefunden haben. Habt ihr Scanner Darkly gesehen? Scanner Darkly, habt ihr den gesehen? Ja, habe ich auch gesehen. Das war der Rotoscope-Film mit Keanu Reeves. Und eine der Rollen, wo Robert Downey Jr. wieder im Aufkommen war, bevor er dann mit Iron Man richtig losgestartet ist. Da war der aber auch so nervig in dem Film. Ey. Aber ich fand ihn visuell auf Dauer ein bisschen ermüdend. Er war anstrengend dann irgendwann mal auch. Ja, das Gimmick hat sich vielleicht nicht ganz über seine 100 plus Minuten dann dort gehalten. Der war aber auch echt übertrieben lang. Ich weiß noch, dass ich mal mittendrin eingepennt bin und dann lief er immer noch eine Stunde. War es nicht so, dass die auf der gleichen Geschichte basieren wie Total Recall und Scanner Darkly oder zumindest irgendwie nah dran sind? Irgendwas habe ich da dann noch im Kopf. Das ist natürlich gemeinsam. Gemeinsamkeiten. Also wahrscheinlich sind es aber so allgemeine Themen, die einfach Philip K. Dick dann gerne mit Maschinen, Träumen und was auch immer dann dort passiert ist. Total Recall, um es kurz zu fassen, Schwarzenegger, ja, als, was ist er, ein Bauarbeiter ist er auf der Erde, ne? Ja. Und wünscht sich gerne... Ein ehrlicher Bauarbeiter. Ja, ein Bauarbeiter, der aussieht, als ob er den ganzen Tag nichts anderes macht, als LKWs zu stemmen, ja, weil er ein bisschen... Und Presslufthammer zu kontrollieren. Genau, ja. Also der ist der Presslufthammer. Andere pressen ihn in den Boden rein, während er vibriert. Der Unterschied bei Schwarzenegger ist es, dass sein Presslufthammer keinen Motor drin hat. Ja, dass er den dann einfach selber das kann ich dann so betätigt. Und natürlich mit als jemand, der nicht so ein großes Einkommen hat, natürlich mit Sharon Stone in ihrer besten Phase, dann... Wie kriegt der so eine heiße Frau? Hat er sich nie gefragt, was da los ist? Hat er sich nie gefragt. Abgekartet ist. Zumindest sein Leben hat ihm nicht genug... Jetzt stuft ihr sie aber sehr materiell ein, die Dame. Ja, als was stellt sie sich denn am Ende raus? Naja, als eiskaltes Miststück, aber... Ja, ja aber zumindest... Ob, aber nicht unbedingt wegen der Kohle. Ob des ganzen, ob des ganzen Glanzes, in dem der Charakter von Schwarzenegger dann dort lewiese, Douglas Quaid natürlich. Hast du jetzt überlegt, wie der heißt. Ja, das hätte ich jetzt auch gleich sagen können. Du bist schon der Beste. Ist ich gut. Dachte dort... Nein, aber das, ich dachte an Hauser zuerst, aber das ist aber ja... Hauser ist ja sein eigentlicher Name. Genau. Hat den Wunsch, dass er einen Urlaub macht auf dem Mars. Nur, den kann er sich nicht leisten, viel zu teuer, aber es gibt ja andere Wege und Möglichkeiten, Urlaub zu machen. Die Gedanken reichen danach aus. Und er geht zu einem Dienstleister, der sozusagen zu Recall, ne? Recall, Recall, Recall, Recall. Der schöne Jingle. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Hättest du nicht gewusst? Ich schäme mich ein bisschen, ja. Aber da auch wieder das Trademark dann schon von Paul Verhoeven, da auch diese Werbespots dann eben, die dort gezeigt werden von denen. Sie möchten dann Urlaub machen, da. Und der Typ mit dem dritten Auge in der Stirn, das hätten wir auch hingekriegt. Also das hätten wir auch hingekriegt. Ja, das kriegen wir. Das kriegen wir. Aber er muss nur ein X. Das X markiert die Stelle. Das passt schon. Er geht zu dieser Fabrik, zu diesem Dienstleister hin und lässt sich Erinnerungen an einen tollen Marsurlaub dann einpflanzen. Und ab da beginnt für mich zumindest auch der Punkt, der mich dann auch lange zum Nachdenken bewegt hat. Okay, ist es das, was wir jetzt sehen, ist das der Film, wie er dort passiert? Oder ist das die Vision, die er sich hat einpflanzen lassen? Das kann man ja auch immer nie zu 100% beatmen, finde ich. Ja, es wird ja auch später dann aufgegriffen. Es ist ja wirklich dieser Moment, wo es eskaliert in diesem... Genau, also in diesem Raum, wo ihm die Erinnerungen quasi injiziert werden, was übrigens ultra brutal war für mein Empfinden. Also ich hätte da schon keinen Bock mehr gehabt. Mit dieser Maschine, wo er drinsteckt und fest. Nicht. Nee, ich gehe wieder, ich gehe auf Malle irgendwie 2 Wochen, das reicht auch. muss nicht Maß sein. Ich lasse mir Erinnerungen injizieren. Und da eskaliert es. Und da, ab da könnte es theoretisch... Ab da könnte der Punkt gekommen sein, das ist das, was einen belohnt, wenn man diesen Film mehrfach dann eben schaut. Ja, als ich das erste Mal geguckt habe, da war ich glaube ich, dann meine 12 oder 13 oder was auch immer zu der Zeit. Und da denkt man vielleicht auch nicht so tief nach. Das hast du ja schon bei Robocop ganz schön ausgeführt, ne? Beim mehrfachen Gucken fallen auch einmal. Ja, also das Ding war ja, Total Recall war ja für mich so einer meiner großen ersten oder einer der großen Aufreger in meiner alles, was indiziert wird oder was auf dem zensiert wird, ja, scheiße, beziehungsweise pro, ja, also es gab ja dann, ich weiß, in der Videothek kam die Version ab 16. Die 16er Fassung. Und ich habe mich so aufgeregt, ja. Vor allem auch, weil sowas so Schnitte bedeutet. Man hat natürlich, wenn man zwangsläufig in der Videothek Filme ausgeliehen hat und nicht an die ab 18 Sachen konnte oder im Fernsehen die Sachen geschaut hat, es wurde so dilettantisch geschnitten, ja. Du hast dann die Action-Szene, die dann richtig aufbaut, die Musik wird ganz anders, dann Schnitt und beide gehen aus dem Raum raus oder irgendwie sowas. Also ganz, ganz schlimm, so total, du merkst es sofort. Und ich durfte dann in der Videothek auch nicht in die ab 18 Area und Internet in dem Sinne gab es nicht. Kumpels, die, sag ich mal, Filme hatten, hatte ich jetzt nicht so viele, die ab 18 Version hatten. Und dann guckst du halt nur die Scheißversion, wo alles geschnitten ist. Du hast gerade, Schröck, du hast doch vor ein paar Tagen hast du erzählt, dass du auf einem Flug dir ein paar Filme angeguckt hast und gucken wolltest, wie die geschnitten sind. Zum Beispiel die Flugzeugszene in World War Z. Genau, die fehlt halt. Die fehlt halt komplett. Also einfach sie steigen in ein Flugzeug und dann liegt da auf dem Boden. Sie steigen ins Flugzeug, dann kommen die Zombies irgendwie an und dann siehst du wohl Brad Pitt, wie er die Knarre irgendwie und dann siehst hochholt. Du das Wrack auf dem Boden, oder was? Nee, nicht mal. Nein, kein Wrack, bist du irre. Nicht mal, Alter. Ich hol die Knarre hoch, Schnitt. Und dann ist er plötzlich, wacht er dann in dieser Station da auf der Liege auf. Alter, das ist ja mindestens 20 Minuten vom Film weg. Ja, aber du kannst ja nun mal auch so einen Film, sollte man dann gar nicht aufnehmen, ja. Der hat nun mal ein Flugzeug abstürzt. Also, okay, das kann man im Flugzeug selbst, gar nicht zeigen. Die haben den Gleiterabsturz aus Elysium von David William Fichtner haben sie rausgeschnitten. Echt? Ja. Der ist auch nicht richtig drin, so, ja, also. Fand ich sehr lustig, dass du auch dann, du bist wirklich so ein Nerd, ey, der ist dann hingegangen und hat sich die ganzen Filme angeguckt, wo er sich erinnern konnte, um zu gucken, ob da was rausgeschnitten ist. Ob da die Flugszene drin ist. Ja, und das ist schon lustig. Das Ding war, ey, 60 Filme, du kennst Props alles, dich, ey. Ja. Du kennst alles. Beziehungsweise waren da halt auch so viele irgendwie asiatische Filme und dann halt immer O-Ton. Und das tut mir leid, nee, warum soll ich mir das angucken? Der hätte sich beschweren müssen. Ich kenne alle diese Filme schon. Ja. Was wollen Sie mir? Ja, ey, und das Geilste ist, dafür habe ich nicht bezahlt. Der einzige Film, das muss man echt, es tut mir leid, ja, das soll jetzt keine wirklich wertende Aussage sein, aber der einzige Film, den ich nicht kannte, den ich wirklich gucken wollte, Monuments Man, bei dem bin ich eingepennt. Oh, der soll auch nicht so gut sein, habe ich gehört. Aber weißt du, ist John Goodman, Bill Murray, es muss doch super sein. Ja, aber ich bin eingepennt. Es war echt, es hat mich nicht, es hat mich nicht wachhalten können. War nicht traurig genug, ja? Wahrscheinlich. Sind nicht genug Leute gestorben. Ja, also nicht depressiv genug. Ich wollte schon Robocop sagen, um auf Total Recall wieder zurückzukommen, natürlich viele Schnitte, viele dilettantische Schnitte auch dabei, trotzdem auch einer der Filme eben gewesen dadurch, dass dann quasi da ein Agenten-Action-Abenteuer daraus geworden ist, mit einer Reise auf dem Mars, mit ultra vielen ikonischen Szenen. Mit Mutanten. Mit den und die Augen platzen raus. Das hab ich ja nicht gesehen. Ja, aber das war wirklich also so ganz schlecht. Ja, da denkt man heute noch drüber das nach. Ding war, das geile, Ding war, geile Puppe. Dann du stehst dann super. Da vor dieser scheiß VHS-Kassette in der Videothek und du hast das blaue FSK-Siegel drauf. Und du kotzt im Strahl und du fragst dich, warum ist das 18er nicht zu uns gekommen und wieso und wann kriegst du den und aber du weißt, okay, da ist Arnold Schwarzenegger dabei, ja, dann nimmst du das Ding mit. Ja, also mit. Das war für mich, stand für mich außer Frage. Ich hatte zwar gekotzt wie ein Reiher, aber ich wollte es natürlich sehen, weil ich im Kino konnte ich nicht sehen. Und ja, und ich habe mir trotzdem angeguckt und der war trotzdem noch heftig. Also alleine. Auch wenn du jetzt nicht siehst, wie hier, wie er mit dem geilen Armgriff dem Typ die Halsschlagader da perforiert und dann das Blut da meterweit rausspritzt und so, ja. Ja, also, und oder die Szene dann mit, wie heißt er denn nochmal hier? Michael Ironside. Mit dem Armen, wo er dann dranhängt. Du hast hier, du hast was vergessen. Wir sehen uns auf der Party, Richter. Und so weiter, alles natürlich so zusammengeschnitten. Trotzdem aber so Geschichten, wie wo sich Quaid dann die Sonde aus der Nase rauszieht. Oh, ey, toll. Geil, und die Puppe. Das war toll. Ich meine, du hast gesehen, es war eine Puppe, aber trotzdem sah es gut aus. Also aber warum ich mein, leuchtet die Sonde? Das ist doch völlig bescheuert. Damit es durch die Nase durchleuchten kann. Ja, natürlich. Deshalb, okay. Ne? Also, ist auch ein geiler Effekt, aber er gibt eigentlich nicht Sinn. Aber warum sollte man sowas analysieren? Also Quatsch, vergiss einfach. Also, aber wie geil auch der Moment, wo er mit sich selbst redet. Also dieses Ganze mit dem Handtuch und so. Das war ein geiler Moment. Und das war super, ja. Das wird ja später auch noch so wunderbar aufgelöst. Vor allem, warum hat die Sonde original so eine Überraschungseikugel da drum und ist selbst vielleicht nicht mal größer als eine Büroklammer? Ja. Warum schieben sie ihm nicht das Ding ja, in die Ja, aber nur um ihn zu quälen. Das sieht aus wie ein Zäpfchen. Also eigentlich, der ist wunderbar geeignet für ein Zäpfchen. Ein rundes Zäpfchen, kugelartiges Zäpfchen. Vielleicht in den Nebenhöhlenraum schließen. Ja, und dann halt aber auch wirklich mit so einer Persil-Waschkugel, weißt du? Ja, die Sicherheitskugel. Vielleicht, war es ein Zäpfchen und es ist nur hochgewandert oder so. Ja, vielleicht. Damit es besser mit seinem Greifarm greifen kann. Ja, oder? Am Anfang fing es, du hast recht, als Zäpfchen, rundes Zäpfchen fing es an und wanderte aber nach oben. Wie bei die Leuten, die dann Probleme dann haben, wo der Hoden hochgewandert ist, dem ist dann dass die Zäpfchenkugel dann ins Hirn gewandert. Ja. Wanderhoden. Dann da aus. Nein, ich meine so. Alle, der ganze Jakobsweg ist voller Wanderhoden. Solche Szenen, wo auch, wenn der offensichtliche Splatter jetzt dort gefehlt hat, trotzdem das Ganze noch heftig wirken lassen und auch hier wie bei Robocop diese Zukunftsvision, die nicht ganz so ultra abgeranzte, auf der Erde zumindest dann gewesen ist, die hat man ja auch nicht so lange auf der Erde dort gesehen, dafür aber das trostlose Bild des Mars dann gezeichnet hat, mit der Kuato beispielsweise, dort, wo ich auch nicht gewusst habe, sind Sie der Kuato? Nein, ich bin es. Mach das Hemd dann geile Idee. Eine geile Idee, also dass er wirklich die Eier hat, das durchzuziehen, so ein Schrumpelgnom in den Bauch eines Mannes irgendwie als Figur super zu gut installieren. Wer hat da die Effekte gemacht? Weiß das jemand? Weil das war auch ziemlich eklig. Und, ja, muss mal checken. Ich hätte da jetzt auch Münzen gedacht. Wieder mal ein Beweis, ganz kurz, du kannst wieder ein Beweis, dass einfach Puppen, wenn sie gut eingeschleimt sind und irgendwie gut animiert sind, dass das einfach so viel geiler ist als alles, was man in CGI machen kann. Jetzt mal abseits von Gollum oder so ein paar Sachen, ja. Aber guck mal, wie weit die Technik mittlerweile ist. Weißt du, also ich sag mal, das, was Quato, wie geil man jetzt Quato mittlerweile machen könnte. Weil jetzt ist die Technik ja noch weiter. Das macht ja nur keiner mehr, weil es so aufwendig ist. Okay, das meinst du. Ja, aber ich glaube, damit geht auch die Erfahrung verloren und die Entwicklung. Wenn das keiner mehr macht, dann gibt's auch keine Evolution in der Technik an sich, sondern dann bleibt's auf dem Stand von 90. Ich wollte gerade anerwähnen, da hatten wir, glaube ich, in einem anderen Podcast nochmal drüber gequatscht, das Remake von The Thing oder die Neuinterpretation, das Prequel und sowas, was gekommen ist. Das war ja auch mit richtigen Effekten gemacht, wo sie dann doch noch CGI drüber gemacht haben, weil es dann aus welchem Grund auch immer für die so nicht funktioniert hat. Rob Bottin. Ja. Rob Bottin, das war ja auch The Thing, glaube ich, und Indiana Jones, oder nicht? Oder zumindest die Indiana Jones Sachen, die schmelzenden Gesichtern, müsste Bottin gewesen sein. Jetzt darf ich jetzt Rick Baker nicht irgendwie durcheinander bringen. Mit Rick Baker hat er zusammengearbeitet, ich check mal kurz hier. Und Explorers, Legend, Robocop, Total Recall, Basic Instinct, okay, Mission Impossible. Basic Instinct haben die Sharon Stones Mitte animiert. The Thing, das Original, das 82er von Carpenter, war Rob Bottin, also die ganzen Creature Effects, der hat die auch für Total Recall dann hier dort gemacht. Das ist mir gerade in dem Zusammenhang gefallen, war eben der schon die richtig geilen physischen Effekte bei dem Originalen das Ding aus einer anderen Welt gemacht hat. Rob Bottin. Bin ich auch absolut dafür. Also ich habe das Remake jetzt nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie sie da mit solchen Sachen umgegangen sind oder nicht. Das ist mir aber auch relativ wumpe dort. Also ich muss sagen, das Remake, klar, kommt nicht an den Carbon daran, aber an den die Effekte, muss ich jetzt mal sagen. Ach, oder das Thing. Bei Thing, okay. Ja. Die Effekte, die waren schon gut. Also da gab es zwar auch welche, die waren ein bisschen scheiße, klar. Aber da waren schon, teilweise war die Fusion aus richtigen Sachen, also aus Animatronics und dann CGI-Effekten kam echt gut. Und wer das ja auch, sag ich mal, einmal wirklich sehr eindrucksvoll bewiesen hat, ist Gaspar Noé. Der hat bei Irreversible hat er halt auch so eine fiese Szene, wo er halt mit Puppe, Digitaleffekt und echtem Schauspieler, also eine Kombination aus allen drei irgendwie arbeitet. Und das sieht so übel aus. Also es sieht so einfach so, so unglaublich echt und ekelerregend aus. Und da muss man sagen, es geht, weißt du? Also es gibt noch Leute, die halt irgendwie dann versuchen. Ja, das, aber ja, das, heutzutage wird man das eher animieren. Das Maß zumindest da zu finden, wo CGI so sich einschmiegen kann in die Szene, dass es nicht mehr als, ich guck mal hier einen Effekt, dann sozusagen auffällt. Aber das hat uns, glaube ich, im Fall von Total Recall zum Glück dann nicht so sehr zu befassen. Ne? Viele Leute auch, die bei Robocop mit dabei gewesen sind. Ich habe mich sehr gefreut, dass Cohagen hieß er ja dann dort, der gute alte Ronnie Cox, als Bösewicht dann wieder aufgetreten ist. Im Neuen, glaube ich, dann von hier Walter White dann dargestellt. Ja. Ne? Aber zumindest im alten Film genauso wie ein ekliger Bösewicht er bei Robocop gewesen ist, auch hier. Ne? So ein Typ, den man gern gehasst hat. Ey, Cohagen war einfach cool. Ey. Also ich meine, was heißt cool? Der war einfach ein richtig geiler Arsch. Ja, also. Ja, ich richtig geiler Arsch und ich lese gerade Sharon Stone, die hat auch einen richtig geilen Arsch. Ja. Dann dort gehabt. Nee, gute Böse, wie der Ironside eben als der Handlanger dort gesagt, die ganze Agentennummer-Geschichte und das Umfeld auf dem Mars. Ikonische Szenen mit dem hier. Wie lange wollen Sie denn bleiben auf dem Mars? 2 Wochen. Ja, und wo gesehen? 2 Wochen. Das muss ich sagen, war die einzig schöne Szene in Total Recall im Remake. Als er dann da die Reise antritt und Ich habe ihn gesehen, ich kann mich nicht mehr erinnern. Wie haben sie es nochmal gelöst? Er hat da so ein Halsband um, was halt einmal so ein digitales, aber, so eine also digitale ein Maske mit drumherum macht. Aber es ist nicht dieselbe Frau oder so? Nein, dieselbe Frau geht halt vorher irgendwann an den Schalter und sagt, und sagt halt 2 Wochen halt. Das ist geil. Das ist cool, ja. Das ist sehr cool. Geil. Ja, aber das war auch, wie gesagt, die einzig schöne Szene an Total Recall. Ja, aber da hatte die 2-Wochen-Frau nochmal richtig ihren Auftritt. Ja, hoffentlich. 20 Jahre später. Okay, und ich meine, ich weiß jetzt nicht, es gibt ja wohl auch 2 Versionen von der 3-Titten-Szene in dem neuen Total Recall. Es gibt eine entschärfte, wo du sie, glaube ich, nur unter so einem Plastikding siehst. Und es gibt halt eine offensive, wo du wirklich alle 3 Brüste siehst. Aber es ist dann für die DVD-Blu-ray-Fassung, wo die einfach so ab 12 Filme auch schon mal ab 18 mitdrehen, ne? Und dann die Szenen einfach reinschneiden. Und wisst ihr, wer der Mutant ist, der da die Rebellion mit anführt? Das weiß ich. Ja? Das ist der Tony Norris aus Breaking Bad. Genau, der Hank. Der Hank aus Breaking Bad ist der Mutant mit dem halb zugeschwurrtem Gesicht. Ja, genau. Mit dieser komischen, mit diesem Enddarm im Gesicht. Mir ist es nur im Gedächtnis hängen geblieben, weil ich den so gut in der Rolle fand bei Breaking Bad, dass ich nochmal geschaut habe, was er sonst gemacht hat. Und dann, nee, der war doch nicht bei Total Recall mit dabei. Und bei Starship Troopers spielt er den Oberböse, also den Oberbefehlshaber, der dabei ist, als Johnny Rico ausgepeitscht wird. Mm, okay. Da steht er so richtig geil, da so hat er so kaum kurz, also so richtig kurze Beine. Ja, ja, ich glaube, ich kann mich, das kommt hin. Ja. Das ist der, wo er ihn fragt, hier, ist das Ihr Befehl auf Entlassung und so weiter? Das kann doch kein Schwein lesen. Genau, das kann doch kein Schwein lesen. Da guckt er noch vorher, der Ausbilder, übrigens der Kogan aus Highlander. Clancy Brown. Ist nicht Kogan aus Highlander? Weiß ich nicht. Doch, Clancy Brown ist es doch. Heißt der Clancy Brown? Ja, Mr. Krabs, die Stimme. Die Original. Mr. Krabs. Jetzt sind wir einfach in drei Wörtern zu Mr. Krabs. Das ist Wahnsinn. Ey, Clancy Brown kennt man doch, ja. Heißt der Clancy Brown? Ja, ich zeig. Der, wie hieß, oder heißt der Kogan bei Highlander, der Endgegner? Oder, ja, der Kogan. Kogan oder wie auch immer er hieß, auf jeden Fall Clancy Übrigens, Brown. Das finde ich auch so eine schöne, das ist fast schon so eine Stiefzwilling-Anatomie, möchte ich jetzt mal sagen, zwischen Highlander und Robocop. Sieht man ihn doch. Ne? Clancy Brown, okay. Clancy Brown. Von Lost auch. Da ist er, ja. Ja. Clancy Brown, ach super. Ach, Highlander war so toll. Ey. Stiefzwilling zu Robocop, Highlander. Ja, also nein, eine Stiefzwilling-Anatomie. Highlander, Teil 1. Okay. Geil. Cooles Guilty Pleasure, schöner, unterhaltsamer Film, geile Stilistik und so weiter. Auch noch eine gute Gewaltgrad, so auch noch mit Stars dabei und so weiter und so fort. Ja, hat auf jeden Fall eine Benchmark gesetzt, war Erzeuger mehrerer Fortsetzungen, blablabla, pass auf. Und war auf jeden Fall, hat sich in der Popkultur schon so gewisserweise verankert, mit geilem Soundtrack und so weiter. Robocop. Hart, ironisch, brutal, irgendwie hintersinnig, aber auch geile Action, schöner schwarzer Humor, was weiß ich, ikonische Szenen, coole, einprägsame Musik, auch Erzeuger mehrerer Fortsetzungen und Spin-offs. Und alles wurde systematisch schlechter, beziehungsweise im zweiten Teil nochmal umso mehr aufgeblasen, Highlander wie Robocop. Teil 3 interessiert eigentlich schon keinen Mensch mehr. Ja, Highlander 3, wer kennt den? Ja, und dann kommt noch weiter, kommt eine TV-Serie und vielleicht nochmal irgendwann so ein Direct-to-DVD, billig, ach komm, wir schlachten die Lizenz nochmal aus. Ja, ich würde dir ein bisschen widersprechen, was die Qualität der Filme in der Abfolge reingeht. Ich finde zum Beispiel den zweiten Highlander wesentlich schlimmer als den zweiten Robocop. Ja, okay. Das ist so einer der schlimmsten überhaupt. Und ich fand die Highlander-TV-Serie gar nicht mal so übel, muss ich sagen, mit Adrian Paul damals. Die ersten Folgen habe ich auch geschaut. Die war nicht so schlecht. Damals wurde es ja noch groß angekündigt. Ja. Entschuldigung, ich esse ein bisschen was. Entschuldigung. Ist das Kuchen? Selbstgebackene Plätzchen, die aber leider nicht schmecken. Aber sie muss ja, einer muss sie essen. Einer muss sie essen. Das sieht aus wie ein Brot. Ja, kannst gleich drüben sind welche. In der Box. Ich habe auch noch ein Stück Käse abgepackt. Aber ich muss dich warnen, Ströckert. Ey, deine Frau kann wunderbar kochen. Das hier ist wirklich Dreck. Das ist wirklich absoluter Dreck. Vielleicht musst du das auch essen, damit du das umso mehr wertschätzen kannst, genau. Was dir da serviert wird an Leckereien. Ich war beim Bund, Alter. Also, viel Spaß. Das war schon ein Keks. Aber ich wollte es nur einfach mal so. Okay, nee, aber das kann man, also Serien, die abgestiegen sind auf jeden Fall, nachdem sie einen Lichtblick gehabt haben mit dem Anfang. Meist in den 80ern halt, ne? Meist in den 80ern. Potenzial, und dann, aber nichts draus gemacht. Genau. Die Verlierer der 80er. Ich warte auf das Uwe Boll Remake von Highlander. Das dann kommt mit Christopher Lambert. Obwohl es war ein Highlander-Remake mit Ryan Reynolds, glaube ich, im Gespräch. Oh Gott, warum? Aber der A-Team-Film hat es ja auch nicht hinkriegt. Drei Engel für Charlie war, finde ich, perfekt umgesetzt, also so als Idee. Einfach also völlig zu übertreiben, fand ich schön, hat euch auch, waren zwei oder drei Filme? Zwei waren es, glaube ich. Okay, hat für zwei, finde ich, auch gut funktioniert. Und dann war es auch, zum Glück, gab es da nicht noch mehr. Es hängt immer davon ab, ob so ein Konzept vernünftig umsetzbar, modernisierbar, adaptierbar ist. Und Drei Engel für Charlie war eh nie das ernsthafte Werk. Das große Werk. Genau, ja. wo dann zumindest Verrat am Original dann begangen wurde, indem man das ein bisschen absurder, ein bisschen peppiger, ein bisschen moderner so gestaltet. Und mehr Filme sollten Sam Rockwell drin haben, an den kann ich mich noch erinnern. bei Drei Engel für Charlie. Aber wir waren ja wirklich jetzt ganz woanders. Ja, du hast reingebissen. Ja, eigentlich, also ich habe das meiste, was ich über Total Recall sagen will, schon im Schwarzenegger-Podcast gesagt. Nee, wieder natürlich viel länger dieser Part hier geworden. Aber ich liebe ihn weiterhin und für mich auch mit einer der besten Filme, die ich je dann dort gesehen habe. Man kann die Brücke gerne aber auch schlagen dann von Recall auf den nächsten Film, den er gedreht hat. Die Schauspielerin, die Frau von Schwarzenegger verkörpert hat, Sharon Stone, das war quasi ihr richtig großer Durchbruch, auch wenn sie schon länger dann unterwegs gewesen ist als Schauspielerin, meist in Nebenrollen und so weiter. Das kam zu der Zeit raus, da war ich, wie alt war ich? 14, als das Ding rausgekommen ist. Basic Instinct im Jahr 1992. Und alter Verwalter, es gab, glaube ich, für mich gefühlt, ob Schulhof, ob Fernsehen, ob sonst wo gewesen ist, kein anderes Gesprächsthema als Basic Instinct für mindestens ein halbes Jahr gefühlt. Weil einfach der Film richtig viel aufgewühlt, aufgerüttet hat. Alter, gerüttelt hat er einiges. Ich weiß nur, wie ich versucht habe, irgendwie mit der Pausenfunktion irgendwie die eine Stelle zu finden. Aber besser war dann doch irgendwie die Bravo oder so, die es irgendwie gedruckt hatte, oder ich weiß es nicht mehr. Natürlich, die haben dann den guten Videorekorder gehabt, wo sie jeden Frame dann abgehen können, das machen können. Zumindest Grundstory auch eigentlich eher simples Murder-Mystery oder die Jagd nach einem Serienkiller, nach dem Eispickel-Serienkiller von Michael Douglas als Polizistin und als Polizist. Und der Verdacht fällt auf Sharon Stone, jetzt weiß ich natürlich auch nicht mehr, wie sie im Film hieß. Du weißt es natürlich, Daniel. Catherine Tremell oder so. Das heißt, sie heißt Catherine Tremell, natürlich. Und wie heißt Michael Douglas? Jack auf jeden Fall. Nee. Wie du? Nee, warte mal. Ja. Nick heißt er. Detective Nick Curran heißt aber er. Aber im Zweifel ist Jack immer richtig. Jack, nee, aber Jack kann man auch nehmen. Oder Dean. Ich weiß noch, da ist so eine Szene, wo er in der Bar ist und endlich mal wieder anfängt zu saufen, nachdem er ja so lange trocken war. Mhm. Und dann kommt einer so hin und meint so noch so einen doppelten Jack, Nick oder irgendwie sowas. Ah. Oder sind wir wieder auf Jack, Nick oder so? Oder sind wir schon wieder bei Jack, Nick? Irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Und ja. Und es war zumindest von der Geschichte her ein doch spannend präsentierter Film. Ist sie die Killerin, ist sie nicht die Killerin? Aber es war auch sehr viel darum, wie Sharon Stone in Szene gesetzt wurde und wie explizit dort Sachen auf der Leinwand gezeigt wurden, die eigentlich nicht wirklich so richtig explizit waren. Na, du hast mal die jodelnde Sharon Stone von hinten gesehen, wie sie sich auf dem Bett rumwirkt und dann den Eispickel hochholt oder die, okay, man kommt nicht umhin, über diese Szene zu quatschen, ne, mit im ja, Moment, Verhörraum. Moment, ich sag mal so, also Vorspiel. Die Eispickel und die Szene, ja. Eispickel und Verhör, mehr ist der Film nicht. Naja. Nein, das ist jetzt mal provokativ gesprochen. Erzähl du weiter, du warst gerade an irgendwas dran. Die Eispickel und die Verhörszene. Darauf reduzierst du den Film? Nein, das war, oh Gott, nein. Nein, ich meine, ich frage, also Spaß. Das, aber... Na, mehr klar, es sind, Spaß. Also, nein. Ich möchte einfach nur versuchen zu erörtern, ob es wirklich nur diese zwei ikonischen Szenen sind. Nee. Er knattert noch seine alte, nachdem er so aufgegeilt ist. Und? Knattert er seine alte noch schön irgendwie übers Sofa gebeugt. Ja. Genau so, ist richtig, so muss es immer laufen. Die Jean Tüppelhorn, wie sie heißt. Hier kommen noch Leute. Und der. Hallo. Hallo. Fast. Wir machen einen Podcast. Ja. Wir quatschen wir nehmen das auf. Ja. Ich habe noch Karaoke-Sets zu Hause. Singen. Karaoke? Oh Gott, nein, wir machen kein Karaoke. Später. Ja. Die Putzkolonne. Denken wir, machen Karaoke. Das ist zu gut. Hallo. Von Graschel. Ach, vielleicht sollten wir sagen, wir sind diesmal nicht im Keller. Nein. Wir sind in der Redaktion oben im Kaminzimmer. Und sitzen da gerade. Und essen und Simons Kekse. Ey, jetzt wird's aber hier gerade laut, Leute. Ich sag's nur schon mal. Jetzt wird hier, ich kenne das schon, das wird hier das laut. Ja, aber das ist dann Atmo sozusagen. Atmo. Das ist dann gelebter so daraus. Der Film wird natürlich gerne auf solche Szenen runter reduziert. Die andere, die sich, glaube ich, vielen dann ins Hirn gebrannt hat, wo Michael Douglas seine wirklich knackig trainierten Backen dann präsentiert hat, richtig in die Kamera rein. Naja, die eigentliche, also für mich noch eine ikonische Szene oder beziehungsweise eine Szene, über die auch oft gesprochen wurde, ist ja nun mal die erste Nummer von Sharon Stone und Michael Douglas, also hier, wo er noch sagt, der Fick des Jahrhunderts. Weil. Habe ich irgendwie nicht mehr so im Gedächtnis. Da gibt's doch diese Fellatio-Szene, die man noch vom Spiegel sieht und so, und er, der die Hosen runterlässt, wo man seine Backen sieht. Da stand noch Harald Schmidt bei Verstehen Sie Spaß? Also noch Verstehen Sie Spaß? Oder, nee, war das, mit der versteckten Kamera Verstehen Sie Spaß, ne? Ich glaube, das hat er für ein Jahr gemacht oder so mal, ja. Nach Kurt und Paola. Mhm. Ja. Da stand noch Harald Schmidt. Bei Verstehen Sie Spaß irgendwie und hat sich mal irgendwie umgedreht mit dem Rücken zum Publikum und guckt so in den Monitor und meint so, oh, mein Gesäß hängt so schlaff. Ich fühle mich schon gleich wie Michael Douglas. Genau als der Film halt rauskam. Fand ich sehr witzig. Ja, die auf jeden Fall auch. Ist es noch Popkultur oder Popokultur? Der war zu gut. Der war zu attraktiv, um den liegen zu lassen. Nicht gut im Sinne von qualitativ gut. Wollte ich nur klarstellen. Ja. Den hätte man aber auch echt. Weiter im Text. Ja, weiter im Text. Michael Douglas Arschbacken. Okay, Michael Douglas Arschbacken. Ist auch mein Tumblr. Aber ey. Und dann, keine Ahnung. Dann würde ich noch sagen, der Bart Simpson am Schlüsselanhänger, aber das war's auch. Ja, so viel, obwohl der so viel Aufregung oder für Aufregung zu seiner Zeit gesorgt hat, wurde es natürlich mittlerweile, ist das mehr so eine Fußnote. Das Einzige, was du noch siehst, ist die Verhörszene, tausendfach parodiert wurde, auch bei, war das Sharon Stone bei Loaded Weapon? Bei Loaded Weapon, ja. Dann auch nochmal, kann ich übrigens heute auch noch empfehlen, mit Samuel L. Jackson und Emilio Estevez. Fantastisch. Super. Emilio Estevez! Ich hab den im Kino mit dem Kumpel geguckt, wir haben uns so kaputt gelacht und so weiter. Ich fand den auch gut. Der war so den sehr, sehr lustig. Ich hab den auch im Kino gesehen. Achtung, wir werden verfolgt. Auf dem Rücksitz jetzt den beiden, gib Gas. Umschnitt. Sag mal, hast du letztens die Stallone-Retrospektive gesehen? Ja, fand ich auch großartig. Ach, sehr, und, sehr schön. Da ist die drin, ja. Ich meine, bei Last Action Hero hast du ja Sharon Stone vor der Polizeirevier, zündet sich eine Kippe an, genau in der Pose, wie sie auch dann, auch in demselben Dress, wie sie dann bei Basic Instinct drin war. Mhm. Und so weiter und so fort. Sie hat sehr gezerrt natürlich von Ruhm oder von der Berüchtigkeit, die Basic Instinct dann gemacht hat. Sie wollte die Szene ja nie machen, ne? Also beziehungsweise sie war ja nicht... Sie wurde versichert, dass sie nicht reinkommt. Genau. Scheiße, jetzt kommen hier echt die Flaschen. Ja. Wollen wir vielleicht die Tür vielleicht zu machen? Warte mal, ich mach die Tür zu. Ich mach sie zu, ja. Gregor, ich bin näher. Dann, ich würde jetzt mal in den Keks beißen. Ja, mach das. Sag mal, kurze Frage. War die Absicht, dass die knusprig sind oder war die Absicht, dass die eher so ein bisschen weich sind? Die Absicht war, dass sie dir sämtliche Flüssigkeit raussaugen und du einfach erstickst nach so ein Quadratmeter tötet Menschen von dem Ding essen. Das war die Absicht war eigentlich, ich wollte mit Stevia backen statt Zucker. Mhm. Und ich habe gelernt irgendwie, also vielleicht habe ich auch tausend andere Fehler gemacht, aber das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle. Hast du nur Stevia genommen und dann in eine Form gegossen und gebacken, bis es braun war? Ich habe Stevia einfach wie Lava, heiß gekocht und dann Haferflocken dazu gemacht. aber da ist Haferflocken, Mehl, Stevia, dann noch mehr Stevia. Brich mal ein Stück ab, das muss ich mal probieren. Nimm einfach, es ist wirklich knallhart, ekelhaft. Es ist wie diese Knusperbrote, die man kaufen kann, diese flachen. Sie werden uns jetzt alle haschen. Entschuldigung, es tut mir leid, aber ich hab voll Hunger. Wir haben uns hier getroffen und wir haben noch nichts gegessen. Und es ist was? 6 Uhr fast? Ja. Und die Putzkolonne ist da und wir müssen einfach auch fertig werden, glaube ich. Wir werden nicht fertig. Ein Vorschlag zur Güte, wollen wir nicht eventuell später nochmal einen zweiten Teil dazu machen? Weil das Starship Troopers möchte ich nicht hetzen. Nee, wir brauchen auch nicht zu hetzen. Ich glaube, wir sind ja auch eh fast schon an Starship Troopers dran, weil Basic Instinct haben wir eh nicht mehr so enorm viel zu sagen. Und kam da dazwischen denn noch einer? Weil ich würde auch natürlich nicht über Starship Troopers hetzen. Ja, aber Showgirls will man natürlich auch eine Weile reden. der Schröder hat dazu einige Minuten beizutragen. Wir sagen jetzt schon mal, wir werden uns nicht hetzen und sagen, jetzt müssen wir fertig werden, reden nur 2 Minuten über Starship Wars. Wenn wir sehen, oh, jetzt sitzen wir schon so lange und müssen jetzt noch über Starship Wars reden, machen wir das hinten dran. Dann irgendwann mal zeitig. Das brechen wir nicht so übers Knie. Es könnte aber sein, dass besser wäre, wenn wir kurz ernsthaft eine Pause machen, damit die ja einmal durchputzen können, weil dann sind die hier oben nämlich fertig. Das ist nur so ein Tipp nebenbei. Das schlage ich nur vor. Können wir dann gerne machen, wenn die dann hier dann zur Tür kommen, machen wir dann einen kleinen Break und. Alter, ihr hört es hoffentlich nicht, aber hier ist wirklich. Ich hoffe es auch nicht. Die Mikros zeigen ja direkt auf uns hier so drauf. Basic Instinct gab es ja noch einen zweiten Teil, der nach langer Zeit dann der war ja auch in der Produktionshölle sozusagen. Ich ersticke. Ich habe einen Kekskrümel im Hals. Ich glaube, ich kaue jetzt auf diesem Keks jetzt noch gefühlt 2 Tage rum. Und du beißt noch mal rein? Mir ist schlecht. Oh. Wann kam der zweite Basic Instinct? Ja, Basic Instinct 2. Keine Ahnung, 2008? Irgendwie sowas, wo der lange Jahre in Planung sein sollte, wo sich Sharon Stone noch mal ordentlich in Form gebracht hat. Dafür aber, der ist ja komplett dann gefloppt. Zu der Zeit, ja, zu Recht, ey, der war auch echt schlecht. Der war wirklich schlecht. Das war eigentlich eine Frechheit. Das war auch. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass der erste Basic Instinct das cleverste Drehbuch aller Zeiten hat, so, ja, aber der hat es wenigstens verstanden, irgendwie die Spannung und das Rätsel hat trotzdem bis zu ganz zum Schluss aufrechtzuerhalten. Mhm. Okay, stopp! Die letzte Szene. Falls jetzt irgendwie. Achso, wer es noch gucken will und nicht die. Genau, Spannung. Genau. Spoiler. Ja, für Basic Instinct 2. Nein, für Teil 1. Okay, Teil 1, gut. Ich dachte, bei 2 wäre es egal gewesen, für Teil 1 Spoiler. Spoiler. Will. Ich meine, die letzte Szene, das ist ja wirklich auch noch ein ikonisches Ding. Die war cool, die war echt gut. Ja, der Eispickel unter dem Bett, jetzt habe ich gesagt. Also die ganze Frage während des Films war es ja, eigentlich wusstest du oder hattest das Gefühl, dass es Sharon Stone ist, aber es war auch nicht zu 100% bewiesen. Naja, sie musste es sein. Aber ja, am Ende kommen die damit, ich meine. Ja. Ja, bitte. Ja, dann machen wir. Dann machen wir einmal kurz Pause und ihr habt in Ruhe, euch vom Spoiler vorzubereiten. Ja. Okay, bis gleich. Tschö. Aber ey, jetzt mal ehrlich, ich habe jetzt wirklich in der Zeit, wo wir drüber geredet haben, es war jetzt nicht wirklich viel, aber habe ich jetzt nicht so wirklich mitgekriegt, wie ihr überhaupt Basic Instinct findet. Es ist lange her, dass ich das letzte Mal geschaut habe. Das müsste noch in den 90ern gewesen sein. Ich fand den, unabhängig von der plakativen Sexdarstellung, die natürlich ein großer Teil des Films gewesen ist, ich fand den durchaus spannend. Ja, mich hat auch der Film an sich... Plakative Sexdarstellung? Ja, es ist schon... Ja, eine Mumu frontal, auch wenn auch nur so schattig, leicht angedeutet, ist ja... Also der, das war ja ein Aufreger, ich mein, guck mal, die Titten... Die Szene war natürlich, klar, das Verkaufsargument schlechthin für diesen Film. Jeder wollte sehen, wie sieht's im Schritt von Sharon Stone aus. Ja, aber der hatte ja auch eine gewisse Bewandtnis. Also ich meine, der Schritt hatte ein Motiv. Naja, ich meine, die sitzt da, weißt du, will keinen Anwalt, zeigt denen die Mumu und ja, ist eine Frau, die mit ihrer die mit ihrer Sexualität sehr offensiv umgeht und das als Waffe auch einsetzt. Ganz genau, das ja klar, das war auch so der Hintergedanke hinter dem Ganzen. Natürlich ist es, wenn ich plakativ jetzt meine, nicht, dass es einfach so reingeworfen wurde, um Hauptsache Sex dort drin. Es ist auch verankert in der Story und es hat auch Hand und Fuß dort drin, aber natürlich ist es das, was so vorne dann dran steht und die eigentliche Thematik des Films ein bisschen in den Hintergrund rückt, wie es dort verbaut ist und wie das als Polizeifilm, als Mysterium, als Serienkillerfilm denn funktioniert an sich, weil darüber denken die wenigen heute nach. Und ich meine dann, ich habe dann natürlich klar diese Szenen dann erstmal im Kopf, wenn man an den Film denkt, aber ich weiß, dass ich damals den auch eben spannend fand und auch am Ende dann, ach, es ist doch gewesen und dann hat sie, ach, und sie hat sich entschlossen, ihm nicht den Eispickel reinzujagen. Das war auch so ein cooles Ende. Was ja, oder lag der da rein zufällig, weil sie vorher halt irgendwie... Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. This changes everything. Ja, aber ich meine, kann doch auch sein. Bist du dir, also, der Horror. Nee, weiß ich, ich meine, nee, der hat sich vorher wieder seinen Jaggy auf Eis gegönnt und... Aber man sieht ja auch, wie die Hand so nach hinten geht, aber sie dann doch nicht greift, ne? Nee. Wenn sie auf da gerade in Aktion ist. Ja. Und sie hätte nur ein bisschen, na, vielleicht ist das gleiche, nicht vielleicht auf dem gleichen Niveau, aber das Ende von Inception dann. Ohne es jetzt zu spoilern. Ich musste auch direkt an die Münze denken, ja. Ja, oder was? Der Brummkreisel war es, ne? Brummkreisel, nicht Münze, ja. Ohne zu sagen, in welchem Effekt das dann zusammenhängt, aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass es nicht so sein könnte. Für mich war es sehr deutlich, dass sie dann die Killerin ist und dann bewusst dann sich entschieden hat, Michael Douglas nicht Nein, den bringe ich nicht um. Den heb ich mir auf für ein paar Tage. Ganz genau, vielleicht sogar fürs potenzielle Sequel. Aber wie dumm wäre das denn, wenn sie den Typen, mit dem sie wirklich noch anderweitig verbandelt ist, irgendwie umbringen würde und dann, wieder passiert. Schon naja. Wieder, das ist doch Quatsch. Ich bin so unglücklich. Man könnte es auch so interpretieren, dass sie einfach sich das nochmal ins Gewissen gerufen hat und gesagt hat, fuck, damit komme ich nicht durch. Aber war nicht Teil seiner Ermittlungen, dass er herausgefunden hat, dass mehrere Leute auf der Strecke geblieben sind im Rahmen ihrer Bücher? War das nicht so? Sie hatte doch da diesen Boxer-Ehemann plus noch irgendwie so eine andere Geschichte. Ah ja, genau, die Frau. Jawohl. Ja, weiß nicht, da war noch diese Hausfrau, die da irgendwie ihren Mann so umgebracht hat, so bestialisch. Über die hat sie doch auch ein Buch geschrieben. Ja, aber mit der dann, sie dann später auch nochmal irgendwie zusammen zu sehen war. Da hat Michael Douglas sie verfolgt und dann war sie dann bei der zu Hause. Diese ganzen Detective- und Thriller-Elemente von Basic Instinct, die erinnere ich mich kaum, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube dir, dass das sogar eine coole Geschichte verwoben ineinander ist, aber wie gesagt, alles, woran ich mich erinnere, sind die Aufreger-Szenen und das offene Ende, wenn man so will. Aber so richtig geflasht hat er mich nicht. Das ist also ähnlich wie Showgirls. Der ist jetzt auch kein schlechter Film, aber auch nicht, hat mich nicht so interessiert. Es ist meilenweit von einem Robocop oder von einem Starship Troopers entfernt und vielleicht auch von den früheren Filmen. Ja, also, aber das wäre vielleicht eine ganz nette Überleitung, dass wir halt erstmal denen abhaken, weil zum Beispiel Basic Instinct, Drehbuch Joe Esterhaas. Ja. Drehbuch Showgirls, Joe Esterhaas. Ja, also eine Sache, die fortgeführt wird, dass Leute, die bei dem Film vorher bei Verhoeven mitgearbeitet haben, in irgendeiner Funktion mit dabei sind, ob es Ronnie Cox gewesen ist dann als Bösewicht oder jetzt hier mit Joe Esterhaas als Drehbuchschreiber. Ich glaube, nachdem Basic Instinct so der große Erfolg wurde, Showgirls war eines der teuersten Scripts, die verkauft wurden. Ja, nicht nur das. Entweder für Showgirls oder für Basic Instinct hat Esterhaas irgendwie $3 Millionen kassiert. Irgendwie sowas, ja genau, für ein Drehbuch alleine, für damalige Zeit. Von Carolco. Ich meine, Carolco ging es zu dem Zeitpunkt gut, die hatten auch Terminator 2 zum Beispiel im Aufgebot so. Da war auf jeden Fall plötzlich der neue Star am Drehbuchhimmel dann geboren damit so. Und dann bringt er halt Showgirls. Und da kam ja auch als der, guck mal, der... So schnell können Karrieren zu Ende sein. Das Erfolgsgespann, das aus Basic Instinct den Welterfolg gemacht hat, ja. Mit in der Hauptrolle einer Elizabeth Berkley, die, ich weiß nicht, ob sie euch dann bekannt gewesen ist, aber wie ist es hier, California High School hieß es in Deutsch, Saved by the Bell. Saved by the Bell, ja. Mit Screech und hier, wie heißt der nochmal, Mario Lopez. Auf jeden Fall so mit dem Hauptdarsteller Mark Paul Gosselaar, der da immer so Timeout gemacht hat und in der Highschool dann zur Kamera direkt gesprochen hat, ein bisschen so Parker Lewis in der Protoform dann gewesen und da war sie eine der Schauspielerinnen dann dort oder eines der Mädels dann. Ich kannte die vorher nicht. Ich hatte die Serie vorher gesehen und mir war dann irgendwann klar, Moment, das ist die Schauspielerin dort. Ich glaube, sie hat sich in der Serie immer ein bisschen, ich will nicht sagen frigide dann verhalten, aber dann eher nicht in dem in der Art verhalten, wie das sie dann für Showgirls... Das war eine Teenie-Serie, Gredo. Das war eine Teenie-Serie. Ja, aber da ging es doch auch um Beziehungen zum Beispiel. Ja, und was frigide. Also ich meine, bitte, was... Zurückhalten, schüchtern. Was soll die da machen? Im knappen Röckchen rumlaufen und eine Bluse zusammenknoten oder was? Wer weiß. Ach, du siehst mit deinem Bart gerade auch so aus, als würdest du da drauf stehen. Ne? Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, auf Gregors Bart. Auf Gregors Backen- und Schnurri-Kombination. Das ist der Lemmy. Pornobalken und Tracker-Nackentapete. Backentapete. Und Halbglatze. Und Halbglatze, ja. Das ist, glaube ich, ja. Und Hornbrille. Das ist so ein sehr uniker Look, den ich geprägt habe, der hoffentlich nicht auf irgendwelchen Fahndungsplakaten landet. Ja, aber es ist lustig, weil von der Seite bildet dein Kopf so eine Art Yin-Yang. Also einfach so, das eine fließt in das andere über. Haut und Bart. Oben und unten. Also ich hoffe, dass Haut und Bart, dass, ja, dass sie Yin-Yang will. Ja, da kannst du ja, du kannst ja ein Foto machen und es twittern bitte. Und dann das Feedback dann dazu mir bitte vorlesen, was dazu kommt. Wenn Klumpi das Fotohandy eines nicht kann, dann ist es Fotos machen, weil der Akku immer leer ist. Klumpi ist das Klumpi Ding mit der Kamera dran. Das ist mein Kamerafon. Ist das, du, nennst du es Klumpi oder ist das irgendeine asiatische Marke wie Dayu, die ich nicht kenne? Das ist Original Samsung Klumpi 3. Klumpi? 3 der Zoom. Ist da in der Produktpalette. Ja. Zumindest so schön handlich ist. Ein S3 Zoom oder so, aber es hätte wirklich Klumpi. Ja. Es wäre cooler gewesen, wirklich. Die haben es auch so eingestellt. Das hätte es noch so einen gewissen Charme gegeben, so, ne? Ja. Naja, genug von meinem Handy. Ich kann nur leider kein Foto machen. Vielleicht kann ich es doch. Oh, Klumpi hat extrem schwach, 5%. Ja, dann kannst du kein Foto machen, wenn du nur 5% hast. Ich glaube, ich mache ein Foto von dir und Klumpi und dann machen wir ein Foto. Wie er ein Foto von mir macht? Redet ihr mal weiter und ich aktiviere währenddessen Klumpi. Hey, okay. Showgirls, ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich habe den Film nicht einmal komplett durchgesehen. Ich lese einmal vor, ich glaube, niemand hat den komplett gesehen. Also Naomi, ich habe den komplett gesehen, aber ich habe den immer wieder abgebrochen und wieder neu angesetzt. Du meinst, wenn du das zusammennimmst, dann die ganzen Versuche, ist dann irgendwann ein kompletter Film dann dabei entstanden. Naomi Malone zieht per Anhalter nach Las Vegas und wird bestohlen. In der Stadt bekommt sie einen Job als Stripperin. Nach einigen Wochen lernt sie Crystal Connors kennen, die als Star der Show Goddess auftritt. Durch die Beziehung von Connors erhält Malone eine Rolle in der Show. Zwischen Naomi und Crystal entsteht eine Hassliebe, die sich zuspitzt, als Connors von Malone die Treppe heruntergeschubst wird und sich verletzt. Malone übernimmt die Hauptrolle. Connors äußert sich, sie würde es Malone nicht übel nehmen, da sie genügend Geld von der Versicherung bekommen würde. Voll okay, ich bin invalide, aber krieg genug Geld von der Versicherung. Sie deutet außerdem an, sie sei auf einem ähnlichen Weg in ihre Rolle gekommen. Aha. Als Malone sich ganz oben wähnt, wird sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Der Geschäftsführer präsentiert ihr Unterlagen, die ausweisen, dass sie in Wirklichkeit Polly Ann Costello heißt, in ein Heim kam, nachdem ihr Vater ihre Mutter und sich selbst umbrachte und Vorstrafen wegen Drogenmissbrauchs, Prostitution und illegalen Waffenbesitzes aufweist. Malone verlässt daraufhin Las Vegas, beim Trampen trifft sie wieder auf denselben Mann, der sie anfangs bestohlen hat, und fordert mit einem Messer ihren Koffer. Okay, Starship Troopers. Du hast jetzt den Namen? Das ist jetzt der gesamte Film, ja? Das war der gesamte Film anscheinend, ja. Okay. Ja, also ich kenne die Szene auf jeden Fall, kann ich mich dran erinnern. Als, die Treppe. Ja, als sie Gina Gershon die Treppe runterkickt. Unter anderem, weil ich Gina Gershon eigentlich ziemlich cool finde. So. Also die hat schon ein paar coole Filme gemacht. Ja, Gina Gershon sowieso immer in kleinen Rollen. Ja, nicht zuletzt, aber ich hatte nochmal bei Face Off ist sie auch dabei gewesen. Face Off ist sie dabei. Und da hat sie wieder nochmal gesehen, wo ich den und zuletzt mal gesehen habe. Und Bound, also wer Bound noch nicht kennt. Coen-Brüder. Wachowski. Oder? Ach, Wachowski. An welchen denke ich dann? Bei Coen-Brüder? Bound und Blood? Blood Simple, an den denke ich. Okay, nee, Bound von den Wachowskis. Bound. Da waren sie noch Brüder. Die Geschwister, Wazowski, Wachowski. Ja, jetzt sind sie Geschwister, da waren sie noch Brüder. Und der ist cool, den sollte man sich mal angucken. Der hat schöne Kamerafahrten und einen super herrlichen Joe Pantoliani, der dem einen oder anderen Sopranos-Fan vielleicht irgendwie noch geläufig ist oder beziehungsweise den Cypher in Matrix spielt. Mhm. Und echt schöne Thriller, also auch schönes so Trickspiel und so, also kann man sich echt mal angucken. Ja, Gina Gershon, toll. Aber ey, also alles in diesem Film ist so gnadenlos. Man kann jetzt, der wurde ja im Nachhinein als Quentin Tarantino sagt ja, glaube ich, unter anderem, das ist eine missverstandene Satire auf das US-Showbiz und Lifestyle-Gedöns so. Ne? wenn man bedenkt, was Verhoeven für Filme vorher und nachher produziert hat, könnte ich es ihm durchaus zutrauen, ne? Dass es auch eine Satire ist. Das Problem bei Satire ist dann aber natürlich immer, wann ist der Punkt, wie überspitzt stellst du irgendetwas dar, wo es dann deutlich als Satire erkennbar ist und dann den Effekt hat? Oder ist es schwach genug, dass es gar nicht als Satire erkennbar ist und auf einmal feuerst du noch weiter das Klischee an? Ja? Und Showgirls, ähnlich vielleicht wie bei Basic Instinct, aber bei Showgirls hatte ich auch nie das Gefühl, dass da ein richtig guter Film irgendwie drunter liegt oder jemand, nee, der mein Interesse aufrechterhalten kann, sondern es ging um Fleischbeschau, es ging um Stripperinnen, es ging um Sexszenen im Whirlpool, um Treppe runterschubsen. Der bessere Showgirls ist auf jeden Fall Cashback, weil da sieht man nicht nur wesentlich mehr unterschiedliche nackte Frauen, man sieht sie für einen längeren Zeitraum, man sieht sie ohne Bewegung, man sieht sie in groß und klein und nicht nur in Tänzergrößen. Mhm. Und das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Das ist der mit der Frau in Unterhose in dem Supermarkt, ne? Das ist, wo der Typ sich vorstellt, dass er einfach die Zeit anhalten kann. Und für die Zuschauer tut er das. Und dann entkleidet er die Frauen und malt sie oder fotografiert sie. Ist egal, du siehst sie einfach sehr lange nackt. Und Showgirls ist auch nichts anderes. Nur mit viel Pompom und Trumbrum und dieser Aufsteiger- und Fallgeschichte drumherum. Ja. Aber ganz im Ernst, im Grunde, das Einzige, was ich davon auch mich noch erinnern kann, sind halt die Tanzszenen, die Nacktszenen und ein bisschen Drama. So. Ja, wie gesagt, ich kann mich an die Treppenszene erinnern und dann halt diesen einen, wo sie da mit dem Schwarzen irgendwie tanzt. Und ich habe den Trailer 10.000 Mal gesehen, den Film habe ich halt weniger gesehen. So. Der war auf jeder Videokassette damals drauf, ja, oder? Jede, die du ausgeliehen hast, hey, ich habe den Showgirls-Trailer jetzt zum 8. Mal gesehen. Vor allem, glaube ich, dann auch irgendwann dann durch den Terminator 2 habe ich den Trailer zigtausendfach gesehen. Aber ja, ey, Showgirls, keine Ahnung, ey, das hat ihm ja wohl dann auch einige Kredibilität geraubt, oder? Einiges, glaube ich auch. Also da, wir gehen ja gleich auf den nächsten Film dort an. Zum Glück hat sich Verhoeven einigermaßen gut davon erholt. Unser Joe Esterhazy nicht unbedingt davon. Der hat noch dieses Jade, glaube ich, geschrieben. Hier mit, wie heißt er nochmal? Der Rothaarige von CSI Miami. David Caruso, da war doch dieses, der kam ja aus NYPD Blue aus der TV-Serie als Detective dort und das sollte sein großer Kinodurchbruch werden. Ich glaube, Jade, das Drehbuch damals wurde auch von Joe Esterhazy geschrieben, aber viel mehr kam da nicht mehr. Ich sehe hier auch gerade auch, das Drehbuch gab schon länger anscheinend oder zumindest ein Showgirls-Drehbuch und es soll als unproduzierbar gegolten haben, wahrscheinlich, weil es so explizit dann in seiner Sache ist. Und bevor sich Elizabeth Berkley dazu bereit erklärt hat, ihren großen Durchbruch, wer? Ne? Also habe ich gehört, dass Charlize Theron auf jeden Fall dafür zur Debatte stand, beziehungsweise die sollte das mal machen und hat es aber nicht gemacht. Für damalige Zeit, ab wann war sie denn so richtig Charlize Theron? Ich glaube, zu der damaligen Zeit war sie noch nicht. Oh, ja, alle gucken mich an. Ja, ich packe meinen Kram zusammen, weil die Frau ruft und ich bin echt schon zu spät und wir haben ein bisschen zu spät angefangen und die Putzkolonne hat auch so ein bisschen jetzt in die Zeit reingespielt und ich habe um 7 Uhr habe ich ein Käsefondue. Okay, mit dem Käse. Das sind vier verschiedene Arten von Käse. Ganz kurz, der Käse ist wirklich legendär käsig. Und und die Frau noch. Und ja, ich muss eigentlich hin. Nee, du musst dich ja nicht rechtfertigen oder sowas, aber lass uns doch einfach Showgirls beenden. Ich glaube, wir alle sind ja die nächsten ein, zwei Tage hier auch noch zugegen, mal für ein halbes Stündchen, oder? Dann bringen wir Starship Troopers. Genau, Starship Troopers brechen wir nicht übers Knie. Es tut mir wirklich leid, ich bin immer dann der am Ende gehen muss, aber es ist halt auch ein Sonntag und wir haben uns hier schon hergequält und dann wurden wir noch unterbrochen. Es tut mir wirklich leid. Ja, ey, aber gerne reden wir nochmal über Starship Troopers. Es braucht nicht leicht zu tun, erstmal nochmal, lass uns das mal an dieser Stelle pausieren. Charlize Theron, Madonna übrigens auch und Drew Barrymore angedacht für die Rolle dann gewesen. Um sich nackig auszusehen, haben sie nicht gemacht. Wir machen jetzt eine Pause und wir, zumindest für euch, dauert es wahrscheinlich einen kleinen Moment, aber wir kehren dann an einem anderen Tag zurück und dann reden wir über das größte und wichtigste Starship Troopers von Paul Verhoeven. Fände ich cool. Ansonsten könnt ihr auch jetzt drüber reden. Nein. Schon bei Ede hier. Alles gut, ich will meinen kleinen Sohn mal noch baden, das passt. Meinst du deinen Penis? Ja, mein Penis. Heute der Tag, wo du deinen Penis wäscht? Ja, heute ist Peniswaschtag. Das ist schön. Ja. Das ist ja auch Muttertag. Wann? Wenn nicht, wann dann? Bis gleich. Tschö. Es ist ein anderer Tag angebrochen, es ist eine andere Podcast-Session angebrochen, aber wir kommen damit endlich zum großen Finale, zum großen Höhepunkt, woran eigentlich dieser Podcast denn festhängt. Wir können endlich über Starship Troopers reden. Yay! Yeah! Sehr, sehr schön. Ich habe mir, oder wir haben, nachdem wir die letzte Session unterbrochen haben, nochmal kurz darüber gedacht, ey, wäre eigentlich nochmal cool, das Ding zu schauen. Und irgendwie hat es mich gestern Abend überkommen. Ich habe den einfach reingepackt und reingelegt und nochmal tatsächlich komplett geschaut. Alle 2 Stunden und 5 Minuten und 24 Sekunden. Hast du auch die gute alte Flipper-DVD? Mit zwei Seiten oder hast du nur einseitige? Nee, leider nicht. Ich habe das Ding hier auch mitgebracht. Ich habe vor einiger Zeit mir die Trilogie als Blu-ray geholt. Und Trilogie hat mich erstmal gewundert, weil mir nicht bewusst war, dass das so viele Sequels gegeben hat. Aber das Ding war günstiger gewesen, als allein die Blu-ray zu kaufen. Und sie ist noch nicht mal, sie ist noch nicht, die Blu-ray. Sie ist noch nicht mal komplett. Nee, der vierte Teil, ich glaube, das Ding ist rausgekommen, bevor der vierte animierte Teil, das meinst du, ne? Der ist dann nicht mit drauf. Die ist aber dann schon vorher rausgekommen. Die ist von 2008 aus England. Da noch gewesen, wo ich die bestellt habe. Nee, aber ich kann mich an diese Flipper-DVD erinnern. Das war in der Videothek, wo ich das erste Mal dann ausgeliehen habe, wo man mitten im Film dann die Seite wenden musste. Ja, es war auch zum passenden Zeitpunkt. Das war, aber jetzt würde man ein bisschen vorwegnehmen. Aber es ist direkt in der Trennung von den College-Jahren in die Kriegsjahre. Mhm. Genau da ist quasi auch der Moment, wo man die DVD umwechseln muss. Aber ist doch eigentlich gut, ne? Was perfekt passt, ja, wirklich, man ist so, okay, jetzt geht's los in den Krieg, oh scheiße, erst die DVD umlegen. fand ich immer ganz passend, ja. Also Starship Troopers war auch eine meiner, also ich habe die DVD von Starship Troopers, die man drehen muss zu Hause noch, das war halt eine meiner ersten DVDs. Das heißt nämlich, dass du früh zugekauft hast, schön den Scheiß noch weggekauft hast. Genau, aber ich wollte den Film auch unbedingt haben, also dementsprechend. Ich glaube, der einzige, den ich noch hatte, war The Sixth Sense in der US-Fassung, das war auch so ein Flipper. Das ist dann der Twist auf der zweiten Seite. Das war der Twist, ja. Die letzten 3 Minuten sind dann so auf der zweiten Seite. Und die Flashbacks musst du immer die DVD dann umdrehen, damit du die alten Teile nochmal siehst. Die Warum rede denn mit der Frau nicht? Sehr, sehr merkwürdig. Nee, aber ich kenne die Zeit tatsächlich auch noch und da passt es vielleicht ganz gut, weil so Starship Troopers, ich hatte ihn das letzte Mal so Anfang der 2000er dann noch auf DVD gesehen, damals ins Kino gegangen mit einem Kumpel. Ich weiß noch da auch ganz genau, dass wir so eine der wenigen Sitze dann noch bekommen haben, so zur Premiere, und leider war das so ein Liebeschaukelsitz, wo keine Lehne in der Mitte ist. Also sitzen wir dann gemeinsam dort und schauen uns das Starship Troopers an. Ich fand den damals ziemlich cool, ich fand den auch in den 2000ern, wo ich nochmal gesehen habe, cool, und jetzt, wo ich den nochmal geschaut habe, ich finde den super. Also das ist ein Film, der damals gut funktioniert und heute weiß man es wahrscheinlich sogar umso besser zu schätzen, was für Thematiken der anspricht. Ein Film für jede Jahreszeit. Für jede Gelegenheit. Ich habe den ja mal fast eine ganze Jahreszeit durchgeguckt. Durch meine erste Wohnung hatte ich keinen Fernseher. Ich hatte einen Fernseher, aber nichts außer einem DVD-Player und kein Kabel oder Schüssel. Und habe beim Einzug, es hat bestimmt eine Woche gedauert, während ich tapeziert habe und so. Damals habe ich noch tapeziert, habe ich die ganze Zeit Starship Troopers geguckt. Einfach Endlosschleife. Ach, super. Da guckt man ja irgendwann auch gar nicht mehr hin. Man hört nur Bugs, wie sie zerplatzen und Leute, wie sie schreien. Und das kann man sich auch mal 100 Mal angucken. Finde ich auch. Also ich war allein 3-mal im Kino. Ich habe 3-mal dafür Geld. Alleine oder zusammen? Nein, also ich war immer mit anderen Leuten halt, ne? Aber ich war 3-mal Geld dafür bezahlt, dass ich mir den Film im Kino ansehen kann, weil ich den so cool fand. Kannst du mir auch ein bisschen Geld geben, kannst du bei mir angucken. Ja, du so bezahlst du mich doch, Alter. Wie soll ich dir da ein bisschen Geld? Ich gebe dir dann quasi dein eigenes Geld wieder. Teile davon. Wir werden den Naturalien dann bezahlt. Ja, wenn ich kann dir gerne eine Kinokarte kaufen, Simon, ja? Ja, ich habe unten, gratis Kinokarten für Godzilla gesehen. Bei Chris im Schrank. Aha. Ja. Aha. Hat cool. Er die von dir oder was, Schröcki? Nein. Du verteilst hier doch gratis Karten und ich krieg keine. Du kannst gerne morgen mitkommen in A Million Ways to Die in the West. Dafür habe ich noch eine Karte übrig. Oh, das ist hier McFarlane. Ist das McFarlane? Mhm. Ja. Da ist morgen eine Presseverführung. Morgen Abend um 20 morgen Uhr. Morgen Abend. Bin ich vielleicht auch dabei? Doch, bin ich vielleicht dabei. Vielleicht. Kleines Vielleicht. Ich verpasse nicht nur die Premiere von Godzilla, ich verpasse auch das, aber dafür bin ich morgen ja anderswo. Du guckst ja morgen irgendwelche Horrorspiele an. Ich gucke mir ja komische Horrorspiele an. Shinji Mikamis, wie heißt es? The Evil Within. Evil Within. Ja. Mein Penis ist übrigens sauber, ich habe ihn jetzt gewaschen. War ja Badetag, bevor wir uns getrennt haben. Ach, da waren wir. Weißt du, Gott. Ich dachte, jetzt kommt ein Zitat aus Poltergeist. Dieser Penis ist jetzt sauber. Der Pornogeist dann. Ey, wir waren doch wo waren wir? Ich wollte kurz nochmal dann einfach für, falls jemand diesen Podcast hört und nicht genau darüber Bescheid, was um Starship Troopers geht. Es ist eigentlich so, Analogie könnte man schon eher so Zweiter Weltkrieg sehen. Da sind ja auch viele Bildsprache vom Zweiten Weltkrieg dabei und Thematiken, die dort verwurstet werden. Der Krieg der Menschheit gegen die böse Rasse der Insekten. Ich weiß, wie hieß die nochmal, die Insektenrasse? Bugs. Die heißen einfach nur Bugs. Die heißen einfach so. Das ist ja auch Teil. Die werden ja wirklich entmenschlicht sind sie ja schon, aber auch entpersonalisiert. Die werden ja wirklich dargestellt, als ob sie einfach nur dumme Wesen wären, ja, wo man sich ohnehin fragt, wie schaffen die es überhaupt, Kolonien zu gründen und die Erde anzugreifen, wo der Planeten der Bugs so weit weg ist von der Erde, aber trotzdem, dass da Attacken auf die Erde gestartet werden. Das allein zeigt ja, dass sie super smart sind, ja, weil sie nämlich ihr Bugplasma, also nicht nur, dass es mehrere Käferrassen sind, die miteinander arbeiten, was schon mal mehr ist, als die Menschheit geschafft hat, sondern dass sie halt auch scheinbar berechnen können, ich schieße mit dem riesigen, ja, genau, durch den Bug-Arsch so eine Plasmakugel geh in den Meteoritenhagel und dann prallen die Dinger auf der Erde irgendwann 10 Stunden später. Wenn die Puperze mal so ein halbes Grad daneben wäre, würden wir wahrscheinlich den Mars treffen statt der Erde. Also die müssen da schon genau zielen dann damit. Es gibt im ganzen Universum keine besseren Hinternzieler als die Bugs aus Starship Troopers. Siehst du ja auch bei der Invasion dann später. Bei der Invasion der Menschen. Man muss sagen, die Bug-Invasion sieht man ja nie. Es ist ja auch keine, denn sie schießen einfach nur Meteoriten rüber auf die Erde und die machen alles kaputt. Wobei bis heute nie wirklich geklärt ist, ob das wirklich aufgrund von, also die Menschen sagen das. Bug-Krieg meinst du, ja, gell? Die Menschen sagen das vielleicht so. Aber ja, stimmt. Und das Ding ist halt auch, die Wahrscheinlichkeit, dass die Bugs mit ihrem Arsch so einen Meteorit treffen, ist ja jetzt nicht gerade klein, weil die haben ja so einen Meteoritengürtel um ihr Sonnensystem oder beziehungsweise um ihren, du meinst, Planeten. Die wissen das gar nicht. Die schießen einfach mal, der muss halt kräftig einen abdrücken. Irgendwohin muss es, ja, genau. Und ich meine jetzt mal ehrlich, willst du so einen Riesenhaufen im All haben oder willst du auf deinem eigenen Planeten haben? Ich gebe dir völlig recht. Ja, also so dementsprechend schießen die halt einfach mal einen Strahl ab und naja, gut, ey, Kollateralschaden so, ne? Also ich meine, kann passieren. Sich ja auch nicht dafür, dass die Nachbarschaft nicht stinkt, darf ruhig die Menschheit mal untergehen. Also das ist durchaus kein geringes. Naja, ich meine, wie gesagt, ne, es könnte ja auch alles Propaganda beziehungsweise perfider Plan des Militärs gewesen sein, um einfach da auf diesen Planeten das ist aber schön, vorwärts das zu gehen. So. Die Invasion scheitert ja kläglich. Aber ja gut, weil sie die halt auch für dumm halten. Das ist ja der erste große Fehler. Sie haben sich halt echt verschätzt. Die Arroganz der Menschen natürlich nochmal dann in den Vordergrund gedrängt. Das ist aber auch das Schöne, dadurch, dass ich den Film und die Thematik schon so kannte. Ich meine, das war damals beim ersten Gucken so langsam so die Erkenntnis, es wird nicht per se richtig direkt rausgesagt, die Menschheit sind eigentlich die Bösen oder die Aggressoren, die auf dem Planeten dann dort landen. Zwar dort als Mensch hat man natürlich dann eher die Nachvollziehbarkeit, oh Gott, du bist in einer Kriegssituation, gerade hast keine Ahnung, was da passiert, deine Leute werden massakriert, aber man hat irgendwie doch auch schon Mitleid, wenn es speziell gegen Ende hin dann diese Szenen kommen, wo dann mal die Bugs dann massakriert und hattest du beim ersten Mal am Ende echt Mitleid? Nicht direkt. Och, also ich hatte schon, da mehr, ne? So ein, also es ist schwierig, ein bisschen vielleicht schon. Ja, es hat mir leid getan, dieses große Ding dort, als es mit den Der Brain Bug, der dann mit diesen dicken Sägen dann und dieses Zensierschild dann auffloppt. Aber der Brain Bug hat doch Sander allein schon noch irgendwie. Der war ja auch ein Arschloch. Ja, der hat es aber verdient, dass ihm das Gehirn abgesaugt wird. Ja, sie haben sein Gehirn ausgelutscht. Das Ganze weggelutscht. Auch einer meiner Lieblingssätze. Super gut, ja. Nee, aber ich meine, Entschuldigung, beim ersten Mal, ich muss es echt sagen, ich hatte kein Mitleid mit den Viechern. Ich habe mich eher gefreut für Sim, dass er quasi derjenige war, der diesen Brainbug gefangen hat. So, ja. Da muss man fast nochmal zurückgehen. Einfach, wir haben wir doch gar nicht gemacht. Nee, einmal kurz zusammenfassen, was es überhaupt geht für die wenigen, die es noch nicht kennen. Ohne was zu spoilern, oh Gott, das wird schwierig. Doch, also haben wir schon. Ja, im Grunde haben wir schon viel gespoilert. Es gibt halt Bugs, die greifen die Erde an, mehr oder weniger ungewollt, sag ich mal, wie Billardkugeln über diverse Wege hinweg. Genau. Also sie greifen nicht direkt an, sondern sie schicken Meteoriten auf die Erde, die alles kaputt machen. Wenn sie dann irgendwo auf eine Stadt treffen, alles. Und um das sozusagen, um dem entgegenzuwirken und Feuer mit Feuer zu bekämpfen, klassische menschliche Art, Problem sich in den Weg zu stellen, ist einfach die Jugend zu rekrutieren in Massen und die ganze Gesellschaft auch, man weiß nicht, ob sie durch den Angriff so wurde oder schon so ist seit einiger Zeit. Die Gesellschaft ist sehr faschistisch, sehr promilitärisch, sehr Bürger, also du bist nur dann ein würdiger Bürger, wenn du gedient hast. Also eigentlich, genau, du kriegst alles, wenn du im Militär bist. Du kriegst Ausbildung, du kriegst Schule, Gesundheit, du darfst alles mehr Babys kriegen. Wie bitte? Genau. Du darfst mehr Babys kriegen. Da sind Genehmigungen, ja. Wesentlich mehr Erlaubnisse, eben nicht nur, dass da ein sozialer Status entsteht, sondern eben auch wirklich, dass man, dass Leute das noch gerne machen, obwohl die Gefahr da ist, dass sie dann im Dienste sterben. Aber es ist eine gute Sache. Jeder will zum Militär, weil auch so viel Gutes dabei für den eigenen Fortschritt entstehen kann. Wir werden später auch vielleicht nochmal auf das Buch eingehen hier von Heinlein, weil das da doch auch da ein paar gravierende Unterschiede auch hat. Auch vor allem eigentlich fast noch geilere Szenen hat als im Film. Hast du es im Nachhinein nochmal gelesen oder vorher? Ich habe es im Nachhinein danach gelesen. Mhm. Davor kannte ich nur den Film und war begeistert. Dann habe ich das Buch gelesen und fand das Buch noch besser, weil er auch diese ganzen politischen Motive sind nicht so platt. Mhm. Diese Gesellschaft wird noch ein bisschen tiefergehend beschrieben und ist nicht so simpel in ein, zwei Werbespots irgendwie plakativ beschrieben. Und ich fand es auch geil, dass sie so eine Art Mechs haben und so Jumpsuits, also richtige Roboteranzüge, so ein bisschen wie der Master Chief, in denen sie, und das machen sie auch, sie invasieren, nicht invasieren, sie erobern andere Planeten. Mhm. Das heißt, da sind die Menschen eben nicht die Opfer, sondern sind ganz klar die Täter, die einfach sich einmal zu weit wagen und auf einen Gegner treffen, der sie halt kaputt macht. Aber das ist im Film, wird es auch gesagt. Ja, im Film wird es kurz mal angerissen, als gesagt wird, als diese Diskussion ist zwischen den beiden Fernsehhanseln, wo der eine sagt, wir haben sie eventuell provoziert, indem wir uns viel zu weit vorgewagt haben und so, da wird so angerissen, stimmt. Ich akzeptiere keine Gesellschaft, in der es intelligente Insekten gibt. Ja, ja auch sehr, dieser Sprecher ist dann noch sogar mit seinem Gesicht. Ich finde die Vorstellung, dass ein Bug denken kann, schon fast obszön. Ja. Das ist so geil. All diese Leute werden dann eben ausgebildet, nur die Besten der Besten der Besten. Es sieht auch ein bisschen so aus, als wären das alles genetisch gut abgetunte Menschen. Es wirkt im ersten Moment, wenn du es dann siehst, als ob du gerade so bei Beverly Hills 90210 dann vom Set gestolpert bist. Ja gut, aber das sind ja auch dann die bestimmte Bevölkerungsgruppe, die sie da abbilden. Also die zeigen ja quasi, dass von diesen jungen, Neureichen oder reichen Kids irgendwie. Vor allem, also da kommen ja noch andere, Gesellschaftsschichten irgendwie, werden ja noch aber vorgestellt. Aber egal, aus welchen Gesellschaftsschichten sie sind, sie sehen alle verteufelt gut aus und sehen wirklich alle aus, als hätten die seit 100 Jahren genetische Inzucht schon. Also, nein, jetzt es wurde gewählt sozusagen dann miteinander kopuliert, damit die Ergebnisse dann dort entstehen. Der Sohn von Gary Busey? Jake Busey? Naja, okay, der hat Muckis und der ist groß. Ja, immerhin. Aber hat auch original eine Kaulleis wie ein Pferd. Und er kann super Geige spielen, das ist ja auch. Ja, und er hat dieses riesen Lachen. Ja. Jeder hier möchte mein Kumpel sein. Ich, ja, genau. Ich hatte da nochmal gelesen, dass Paul Verhoeven ursprünglich mal wesentlich jüngere Leute dann auch mal ins Auge gefasst hat, um da auch näher dran zu sein, wie sowas dann passiert, dass wirklich Leute, die dann auch aussehen, als ob sie gerade hier aus der Schule gestolpert sind. Und dann wurden trotzdem eher diese Mid-20er gefühlt dann vom Aussehen her genommen, aber es hat trotzdem immer noch ganz gut gepasst. Ich meine, Doogie Howser, jetzt mal ehrlich. Ja, also. Ja, aber ich meine, das ist doch perfekt besetzt. Also, das ist eigentlich wirklich perfekt muss besetzt. Man mal, ich kann die Leute gerade nicht aufzählen, aber man muss sich das so vorstellen, fängt es an mit einer Live-Berichterstattung der Invasion von Klendatu 2 oder so, oder Klendatu nur. Klendatu, glaube ich, ja. Und die geht furchtbar schief, will man gar nicht weiter drauf eingehen, auch ziemlich geil gemacht. Und da geht's schon richtig los und dann bist du Flashback wieder zurück in der College-Zeit. Und all die Leute, die teilweise auch da verheizt wurden in den ersten Szenen, siehst du dann wieder und die sind alle smart, hübsch, haben das Leben vor sich und vor allen Dingen wollen nichts anderes mehr als unbedingt aus verschiedenen Gründen fürs Militär arbeiten. Ganz genau. Und du siehst auch so jemand wie Johnny Rico, also der Hauptdarsteller Casper Van Dien, der ihn darstellt, der eigentlich von einem wirklich reichen Elternhaus da ist, die ihm die Möglichkeit geben, nach Harvard zu gehen und so weiter. Und er sagt, nein, das ist nicht das, was ich will. Ich möchte dem Militär beitreten, was natürlich wahrscheinlich eher so die persönlichen Beweggründe mit seiner Freundin Carmen. Bei ihm ist es die Freundin und die Freundin will, weil sie klug ist und da die Ausbildung kriegt, auch zur Armee. Genau, weil dann sie doch Pilotin Hauser, werden will. Weil Denise Richards einfach scheiße ist in diesem ganzen Film. Die ist so scheiße. Ja, aber die ist so süß. Nein, also die hat einfach nur große Brüste, das war's. Sie hat nicht große Brüste. Das Gesicht ist es vor allem. Denise Richards hat große Brüste. Aber da noch nicht. Die hat Charlie Sheen noch nicht gekauft. Die hatte wirklich da noch keine großen Brüste. Ich habe mir eine Deleted Scene angeguckt, da sahen die nicht so groß aus. Vor allem auch großes Plus, es wird sehr viel Unisex geduscht in diesem Film. Das heißt, da stehen dann auch mal die blanken Frauen direkt neben den Kerlen. Und man fragt sich, warum ist das nicht überall so? Genau, ich habe auch gedacht, das wäre eine schöne Bundeswehrzeit gewesen, als ich das gesehen habe. Ja, wobei, da sind die Leute noch nicht genetisch aussortiert. Genau, vielleicht bist du nicht dann in der, oder dann bist du der Hässler, der dann steht in der Gruppe und die haben keinen Bock mit dir zu duschen. Nach dem, was ich so an Frauen bei der Bundeswehr zu meiner Zeit, möchte ich jetzt nochmal Suppe zusagen, irgendwie mitbekommen habe, da hätte ich nicht unbedingt gemischte Duschen gebraucht, sag ich mal so. Ja, aber es war eine schöne Vorstellung. Genau, und die Dina Meyer hat mir wieder die Gelegenheit gehabt, ihre Brüste zu zeigen. Mhm. Es sind die natürlichsten Brüste. Es sind keine Hollywood-Brüste, die man da sieht. Es sind Kriegsbrüste. Es sind alte, ausgelutschte Lappen, die, jetzt mal metaphorisch gesprochen, die keine Zeit haben, prall zu stehen, weil der Krieg ist viel zu ermattend und ermüdend. Alt und ausgelutscht. Ja, das war metaphorisch gesprochen. Ich rede jetzt von keiner bestimmten Brust. Okay, okay, also wir reden nicht über Dina Meyers Brüste. Es waren keine, ja, okay, es waren wirklich keine Airbag-Brüste. Also es ist nein, nee, es bei Dina Meyer auf keinen Fall. Eine ganz normale Körperform eben dann dort gehabt, die dann nicht dann speziell dementsprechend, wobei Denise Richards eher das Gegenteil dort ist, die wirklich so eine richtige Hollywood-Schönheit zu der Zeit gewesen die, ist. Das mit ist den ja ultraweißen Szenen und alles. Boah. Nur die ist halt auch Pilotin, ja. Klar. Und die flotten Ärsche sind ja auch die arroganten Penner in jedem Krieg gewesen für die Soldaten darunter, weil die ja, ich meine klar, hier, Death from above und sie sind ganz oben und sie sind sicher, relativ auch und können offenbar nicht so gut fliegen, wie man in der zweiten Hälfte des Starship Trooper Films sieht und der Schlacht, weil das ist teilweise, aber da kommen wir gleich noch zu. Lass uns kurz einmal den Bogen spannen. Mhm. Die werden ausgebildet und jeder hat seinen Fachbereich. Da haben wir den super smarten Taktiker und Theoretiker, da haben wir irgendwie die Pilotin, da haben wir John Rico als Paradebeispiel für den tumben, etwas dummen, aber unglaublich kräftigen und ehrenvollen Soldaten. Kanonenfutter. Keine Ahnung von Mathe, aber hält einiges aus. Aber kann gut zielen und hat wirklich dann auch charakterliche Stärke. Befehlsstärke, ja. Du brauchst ja die Leute am Boden, in der Luft, so quasi die Geisteswissenschaftler im Hintergrund und all das hat man da. Also es wirkt am Ende auch hier, wenn irgendwie Dewey Hauser in seinem Nazi-Mantel immer rumläuft und so und die ganzen Farbtöne, das alles wirkt natürlich sehr NS. Ja, stellenweise fast romantisierend, weil es auch diese Aufmärsche hat, diese riesigen Bilder, wo einfach 100.000 Leute stehen oder Waffen schultern und das sieht nur mal irgendwo das ist interessant was, aus. Was Verhoeven natürlich auch dann vorgeworfen wurde, dass da glorifiziert wird, aber natürlich, ich sehe es mehr natürlich als einen Kommentar auf die ganze Bildsprache und er hat speziell diese Anfangsszene dort mit den Soldaten, die Reihe umstehen, da hat er gesagt, das ist teilweise Schuss für Schuss aus Leni Riefenstahl hier Triumph des Willens danach gemacht, um da diese Bildsprache dort dann darin werden zu lassen, dass sehr viel Zweiter Weltkrieg-Analogien und sowas dabei sind. Und das hat das hat dann auf Anhieb erstmal keiner gerafft. Also ich kann mich noch erinnern. Ja, aber da muss man ganz schön doof auch oder blind sein, weil hallo? Ich kann mich erinnern, als der Film rauskam, da gab es riesen Aufschrei wegen den Uniformen und so weiter und so fort, ja. Okay, soweit will ich jetzt noch nicht vorgreifen, aber wie gesagt, also als der Film rauskam, da gab es wirklich. Da war so ein kleiner Skandal, wurde da ja kreiert. So, da war Verhoeven mal wieder der Provokateur und bla bla bla und keiner hat verstanden, was er da eigentlich erzählen will. Und ja, ey, ich muss sagen, ich habe beim ersten Mal, war mir das egal, ich habe das mit der jugendlichen Begeisterung eines gewaltgeilen jungen Mannes gesehen. Mit einem Ständer die ganze Zeit. Ja, genau, weil ich halt Menschen und Käferkörper zerplatzen sehen wollte, ja, das fand ich gut. Und das kriegt man. Ja, das kriegt man en masse. Dann kriegst du da halt diese Schönfressen. Ich habe zwar den Diss auf Beverly Hills 90210 verstanden, ich habe auch so ein bisschen die Militärkritik irgendwie mitbekommen, als er meinte, als bei der Rekrutierung, beziehungsweise als sie dann quasi, als sie erfahren, was sie, in welchem Regiment sie unterkommen, da geht Rico doch zu diesem Typ an den Schreibtisch und er meinte, Mobilinfanterie, hat mich zu denen gemerkt, was ich heute bin. Ja, und er hat halt keine Beine mehr, hat einen Roboterarm irgendwie und genau, er hat einen Arm, ist irgendwie mechanisch, der andere ist gar nicht mehr da. Und das ist auch geil, das ist ein geiler Kontrast, weil nämlich die einzigen, sag ich mal, hässlichen Leute in diesem ganzen Film sind immer nur die Lehrer und die Veteranen. Und die Lehrer sind ja letzten Endes, wie sich dann zeigt, auch Veteranen aus dem letzten Backkrieg. Also die einzigen, die quasi noch erlaubt sind, in dieser wunderschönen Welt zu sein, sind die halt bewiesen haben, dass sie es drauf haben, weil sie im Krieg gekämpft haben. Ganz genau. Das sind alles so subtile kleine Sachen, wenn man sich mal drüber nachdenkt, warum das so ist, wie diese Gesellschaft aufgebaut sein muss. Da kommt man auf so viele, und da ist man beim Buch. Und da wird es dann eben nochmal näher erklärt und auch deutlicher, dass es eben NS-Thematik auch sein soll. Also es wird deutlicher. Auch ich leiste mal einen Beitrag. Dann, Michael, auch ich leiste mal. Wir die kleinen Bugs und die Mutter von super! Das fand ich immer da, also wer da nicht wusste, dass es Satire ist. Das ist, ja. Also wie die sich kaputt lacht. Das ist auch wirklich fantastisch. Und dann auch verteilen sie noch Patronen an die Kinder. Genau, wie die Mutter dann da auch guckt und yeah, und sich freut, dass da einfach so kleine Käfer zerplatzt werden von den Kids. Oh, so hysterisch. Ja, das war schon sehr extra. Sehr übertrieben. Nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Wurde das angesprochen, dass jemand da auch nochmal Michael Ironside dann rausstellen, der ja bei Total Recall dann der Bösewicht oder einer der Bösewichte gewesen ist und hier als der Drill Instructor dann mit dabei ist, Roughnecks. Ja, und später sind es Ricos Roughnecks und so weiter. Der auch, der hätte in dieser Gesellschaft eigentlich keinen Platz gehabt, aber obwohl er keinen Arm mehr hat, mit seinem mechanischen Arm später dann rumläuft und sich dann jetzt nochmal beweisen kann, wo der Krieg wieder ausbricht, das ist ein komplett charakterlicher Konterpunkt zu den anderen Leuten, die man sieht. Und man merkt, dass so jemand wie Rico, der eigentlich visuell und auch vom Lebensstil oder sowas eher zu denen dann gehört, aber eigentlich auch das in sich hat, ne? Dass er trotz seinem Platz in der Gesellschaft da so mal durchkommen kann. Das war sehr interessant zu sehen, wie dann der so wächst. Vor allem auch, es ist ja ein Jahr eigentlich nur dann von der Highschool-Situation oder von der Schulsituation bis dahin. Und da ist quasi aus Rico ein Veteran geworden, der dann selbst in der Lehrerrolle dann da ist und in der Chefrolle und so weiter. Wie schnell dann sowas auch gehen kann. Du findest einfach auch im Militär deinen Platz durch Überleben. Also indem du einfach nur nicht kaputt gehst, so wie andere, wirst du automatisch auch befördert und findest dann auch irgendwann einen geordneten Platz für dein Talent, so was auch immer es sein mag. Obwohl ich jetzt Redcheck, muss ich eigentlich sagen, im Nachhinein finde ich das eigentlich noch fast den vernünftigsten Charakter in diesem ganzen Film, so, weil der ist zwar überzeugt davon, dass man da in diesen Krieg ziehen muss, ja, das kann man vielleicht irgendwie anzweifeln, ja, und angreifen, aber er geht aber auch hin und überredet keinen. Er sagt halt einfach nur, ey, das ist ein Soldat, das ist die Pflicht eines Soldaten, ja, und wer sich dafür zu berufen fühlt, der soll das halt machen. Aber wenn man das halt nicht macht, er geht nicht hin und versucht halt irgendwie unterschwellig, wie in anderen Propagandafilmen, ja, irgendwie. Er macht im Grunde keine Propaganda, er macht sie schon als Lehrer. Ja, aber. Aber er überredet niemanden. Genau, es ist die Propaganda nicht, weil dort das Diktat von oben dann da ist, dass es machen muss, sondern aus der eigenen Überzeugung heraus. Für einen Film, der eigentlich sehr politisch aufgeladen ist, siehst du ja nicht aktiv Politik dann dort. Du hast also keine Charakter, das ist der Politiker, das ist die Regierung, das ist das und das und das, sondern es wird alles ausgedrückt durch die verschiedenen Bevölkerungsschichten, wie sie agieren, wie sie zueinander stehen. Das ist interessant zu sehen, dass da nicht eben direkt quasi der böse Politiker gezeigt wird, der das und das und das macht. Ich meine, das war ja, also man kann es ja fast übertragen auf zum Beispiel im Westen nichts Neues. Das ist ja genau das Gleiche, weißt du, da glauben ja die deutschen Schüler auch irgendwie, sie müssen in den Krieg ziehen und so weiter und fühlen sich ja von ihren Lehrern auch noch bestätigt. Mhm. Das fand ich zum Beispiel bei Starship Troopers nicht ganz so gravierend, also deswegen habe ich das auch gesagt, da war das halt ein bisschen andersrum so, ja, aber da ist halt auch schon diese ganze Militär, wie soll man sagen, Euphorie ist ja so tief in dieser Gesellschaft verwurzelt und verankert. Ja. Ich meine, wenn du hin, also, aber, und dann aber noch diese kleinen, trotzdem auch diese kleinen Spitzen, wo es zum Beispiel gezeigt wird hier, er war ein Verurteilter oder er ist ein verurteilter Mörder. Ja, ja, beobachten das Urteil Sie lebenslänglich. Genau, oder jetzt die Hinrichtung. Die Hinrichtung heute sehen Abend Sie live. Sehen Sie live heute um Abend 20 live. Uhr so, ja. Auf also, allen Kanälen. Ja, aber das ja, es war ja, glaube ich, also ohne, dass ich jetzt die hundertprozentige Wissensgewalt habe darüber, aber ich glaube, dass es ja im NS-Regime dann auch oder in generell diktatorischen Regimes immer so ist, dass das Militär natürlich gepusht wird ohne Ende, aber gleichzeitig Kriminalität in der Gesellschaft und so wird unglaublich verdammt und man ist da halt sehr strikt. Ja, also wenn du, sag ich mal, quasi mit einer Uniform antötest, völlig cool, kriegst einen Orden, alles andere wird komplett verdammt, ist ja irgendwie auch so, aber also das wird da auch im Buch dargestellt, nochmal ein bisschen krasser, wie die Gesellschaftsform strukturiert ist. Es ist wirklich wie so ein Keil zentriert auf das Militär. Alles führt zum Militär. Willst du ein Kind kriegen, bist du da. Willst du irgendwie studieren, bist du da. Ist ja zum Teil heute auch so, bis auf das Kinderkriegen. Aber dass dir die Bundeswehr hilft, damit macht sie auch Werbung. Mhm. Dass sie dir hilft, dein Studium zu machen oder Karriere zu machen. Mit uns kriegst du Karriere, auch wenn du sonst keine Chance gehabt hast. Und auch in allen Bereichen so. Es ist kein Maschinenbau, Job, es ist ein oder Abenteuer. Halt auch irgendwie Technik oder Kommunikations irgendwas. Abenteuer, alles beim Abenteuer Afghanistan. Abenteuer Afghanistan. Nehmen Sie Ihr Handtuch gleich hier mit. Gut, aber ich meine, sag mal so. Die werfen, glaube ich, das machen die doch. Die werfen aus dem Helikopter, werfen die so Deutschland-Handtücher einfach aus. Oder? Das ist doch unsere Afghanistan. Landen die in Afghanistan auf den leeren Liegen am Strand, damit sie schon wissen, dass die Deutschen gleich da sind. Nee, auf dem Panzer und die gehören dann uns. Entschuldigen Sie, ich habe da heute Morgen schon mein Handtuch drauf geworfen. Sehen Sie Dieter Bohlens Gesicht drauf, ist meins. Ich will gerne auch nochmal für einen Film, der 1997 entstanden ist, die Effekte mal ein bisschen herausstellen. Wahnsinn. Weil selbst heute, wo ich die geguckt habe, klar, den Film siehst du an, dass der in den 90ern gedreht ist, so wie dort, aber die Bugs und alles, das sieht immer noch fantastisch aus. Ich habe gestern Godzilla gesehen, den alten, und also die Bugs hatte ich besser in Erinnerung noch als den Emmerich Godzilla. Die funktionieren heute auch noch wirklich sehr gut für jemanden wie mich, der jetzt CGI zwar gut findet, wenn es dann dazu passt, aber lieber dann so praktische Effekte hätte, richtige Sachen. Und natürlich gibt es da auch sehr viele Modelle, die dann benutzt wurden, speziell wenn Leute durchbohrt wurden durch die Beine. Ja, wenn Rigo zum Beispiel hier sein Oberschenkel. Genau, der Oberschenkel dann perforiert. Durchbohrt wird oder vielen Situationen, die da sind. Aber die Bugs sehen immer noch fantastisch aus und nicht eben nach Billo 90er CGI. Ja, das war auch ein teurer Film damals, 100 Millionen Dollar. Und 100 Millionen Dollar, das war, ich meine, guck mal, da kam vielleicht 3 Jahre vorher kam Terminator 2. 92 war Terminator 2. Ich glaube, sicher 92? Ja, ziemlich sicher. Aber ich denke dann eher so Jurassic Park war 94. Das war auch noch in einer gewissen... War Terminator 2 nicht 94? Nein, 92 ist er. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ganz sicher? Da bin ich mir ganz sicher, dass es 92 war. Gut, aber egal. Es ist ja auf jeden Fall... Es sind auch nur 5 Jahre dann. Es sind auch noch 5 Jahre. Und ey, ich denke an sowas wie... Das ist das andere Ende des Spektrums, aber Spawn, der Kinofilm, der so einige der schlechtesten CGI-Szenen dann auf der großen Leinwand auch nicht allzu weit, das war 95, 96 dahinter hat und ein Film, der jetzt 17 Jahre alt ist, seitdem er rausgekommen ist und immer noch super aussieht und man nichts gegen die CGI-Effekte sagen kann, immer noch beeindruckend, wie es ist, die Masse an den Bugs, wie sie sich bewegen. Ich habe auf der DVD oder auf der Blu-ray noch so ein bisschen so ein kleines Mini-Making aufgesehen. Die hatten sogar 91, Entschuldigung. 91 war es sogar. Ja. Die hatten so eine Apparatur, wo Leute so Puppenspieler ihre Hände dann so mit Extremitäten der Bugs sozusagen haben. Da waren Tracking-Punkte drauf. Das heißt, die Bug-Bewegungen wurden tatsächlich so getrackt wie mit Greenscreen und dann drauf gemacht, dass da so halbwegs natürliche, zackige Bewegungen entstehen. Und der Film beeindruckt heute immer noch durch das visuelle Design. Auch, ist echt super. Auch so kleine, Kleinigkeiten wie zum Beispiel bei dem ersten Angriff da auf dem Bugplaneten. Nee, du meinst ja auch da am Anfang Klettertuch. Ja. Und wenn sie da zum Beispiel so, wenn gezeigt wird, dass ein Soldat von so mehreren Viechern direkt auseinandergerissen wird und so, ja, wie nahtlos der Übergang eigentlich ist und wie gut es aussieht, also dass da die Körperteile durch die Gegend fliegen und man jetzt nicht unbedingt sofort den Eindruck hat, okay, das ist jetzt eine digitale Figur oder genau. Alles super ausgeleuchtet, also. Es wird, finde ich, auch gut gezeigt, warum man, also es passt nicht immer, weil auf der einen Seite wird einer von dreien innerhalb von Sekunden erledigt, aber du hast später auch eine Person, die irgendwie 20 Bugs mit einer Knarre aufhält. Also so ein bisschen die Gewichtung der Gefährlichkeit ist manchmal nicht ganz richtig. Ja. Ist ja auch okay, ist für die Dramaturgie wahrscheinlich wichtig. Aber ich finde es super, wie die Viecher animiert sind und einem das Gefühl geben, das sind einfach Bestien. Die wollen dich zagstücken, damit du aus dem Weg bist. Die wollen dich nicht essen. Die wollen dich einfach nur töten, damit du aus dem Weg bist, weil das ihre Aufgabe ist als Arbeiterdrohne, als Kämpferdrohne. Und die Bewegung, finde ich, kriegen die so gefährlich dynamisch hin, dass ich wirklich Angst hätte, da auch nur 3 Meter nah dran zu sein. Und das Gefühl wird gut transportiert im Film. Ich habe es immer dann so, der Gefährlichkeitsgrad, den habe ich jetzt, wo ich den nochmal gesehen habe, eher dadurch eingestuft. Es gibt noch dieses Werbevideo mit hier Doogie Howser, wie er zeigt, schieß ins Nervenzentrum, weil wenn du nur einen Arm abballerst, ist das noch nicht. Und sie werden am Ende besser. Genau, und ich denke, dass einige der Soldaten, also das speziell wo das erste Mal, nachdem die aus dem Training raus sind und auf die Bugs dann drauftreffen, einige, die auf Schockstarre, andere laufen weg und so weiter und dass die nicht richtig wissen, okay, ich müsste eigentlich in die Mitte zielen, aber ich ziele auf die Extremitäten und so weiter, dadurch, ne? Trotzdem blöd. Steht. Was trainieren sie? Kampfmann gegen Mann mit irgendwelchen Lasertags. Kick zwei Zweierloch, irgendwelche Football-Tricks, die sie da ausmachen. Ja. Weißt du, und das aber Mensch gegen Mensch, anstatt dass sie mal trainieren mit jemandem, der so tut, als wäre ein Bug. Weil das ist ja offensichtlich eine ganz andere Sache. Obwohl ich hoffe, dass diese Trainingsmethode, die sie da haben, dass die eines Tages mal erfunden wird. Ja. Wie sie da mit den Lasern, also das eigentlich schon ganz geil weiterentwickelte gewesen. Form von Laserknarren. Ja. Also wie heißt es hier? Lasertag. Also vor allem, dass die auch diese Westen haben, die dann so den Schmerz dann und Schock. Oder zumindest dich halt so paralysieren, dass du halt nicht mehr weiterkämpfen kannst. Das wäre geil. Ich mich paralysiert. Aber um mal darauf hinzukommen, ich meine, die Kriegsführung der Menschen ist komplett doof. Also wirklich den ganzen Film über ist sie komplett doof. Sind, weil die einfach denken, die haben gar keine Chance. Entschuldige, du hast ja ausgeführt, Simon, im Buch ist das ja eine wesentlich technisiertere Gesellschaft, die dann präsentiert wird. Das ist ja auch eine kriegerische noch. Genau, also die erobern wirklich. Aber das ja auch solche Sachen wie Mechs und sowas, das tritt ja dort nicht auf. Wir haben eher so eine Art, das sind Soldaten, die mit sehr wenig Equipment einfach als Fleischfutter dann losgeschickt werden und so weiter und nicht, dass eben das adäquates Equipment da stimmt. Da sehe ich eher so Parallelen, so wie die Amis, die Leute in den Irakkrieg geschickt haben, ohne da Schutzwesten zu haben, weil die sich nicht leisten können. Ja. Ja, aber ich meine, ey, die haben Atomgranaten, die sie einfach mal eben schnell auf ihr Gewehr draufpacken, weißt du? Aber die siehst du nur in einmal. Der Werbung. Ja, okay, stimmt, da siehst du es auch, okay, einmal wird es auch benutzt. Ja, und aber auch am Ende hin auch einmal nochmal, wo dann unten der Typ sich genau, opfert. Genau, geht los! Ich meine, da fragt man sich zu Recht, warum schießt ihr nicht die ganze Zeit mit den Dingern? Ja, oder ich meine, du siehst einmal zwischendurch... auf dem Weg auf Klinidatum. Das alles als Raketen von weiter Entfernung. Ja, aber die haben halt nicht gedacht, dass das so ist. Die dachten, das Bugfeuer ist vereinzelt und ungezielt. Und als sie da waren, war es schon zu spät. Ja, okay, aber wenn ich doch die erste Angriffswelle, da würde ich doch hingehen und würde diesen ganzen Planeten so zubetonieren mit irgendwelchen Bomben und sonst irgendwas. Ich meine, sie zeigen es ja einmal, wie diese Gleiter irgendwie über den Planeten gehen und so eine Herde von Bugs irgendwie niederbrennen. So, nach der ersten Angriffswelle. Ja. Nachdem sie einmal gemerkt haben, fuck, so einfach geht's nicht, dann werden sie smart. Ja. Am Anfang ist es das typische arrogante Militär. Ach, was wollen wir denn? Wir haben die Waffen, wir haben die Männer, wir haben die Schiffe, das sind nur gehirnlose Bugs. Und dann kriegen sie fett auf die Fresse. Mhm. Und das finde ich gerade so geil, offen gesagt, weil du siehst, diese Arroganz wird dem Militär ja voll zum Verhängnis, ja. Und wie viele Leute, die perfekt ausgebildet sind, deren Leben man mitgekriegt hat, allein bei sowas ausgelöscht wird, durch so einen dummen Fehler, der dann, der Sky Marshal, der dann abtritt, so, ah, oh, ja, okay, der, ah, ärgerlich, muss er abtreten, so. Muss er abtreten. Und dann kommt okay. der Nächste und hat eine viel bessere Strategie. Und du denkst, ey, seid ihr alle bescheuert? Das ist original eine Parabel natürlich auch zu all anderen Sachen, die in unserer Gesellschaft passieren. Politisch, militärisch, global, all dieser Scheiß. Es ja, ist, vor allem, ist sehr ich mein, viel Kommentar natürlich dabei. Wie aktuell ist es jetzt immer noch, dass irgendwelche, also dass ein Land, sage ich jetzt mal, ja, also nennen wir es jetzt Erde oder nennen wir es, keine Ahnung. Gibt es den geheimen Eilenplaneten, ich nenne, ja, mit denen wir in Kontakt stehen. Der Lalilulilu. Ja, aber es geht ja nur mal darum, dass die da ihre Freiheit in einem anderen Land verteidigen oder auf einem anderen Planeten. Ne? Mhm. Also so gesehen, ich meine, da müssen wir heute noch von zehren oder zehren wir heute noch von. Also es ist wirklich unglaublich, wie aktuell der Film, wie du schon gesagt hast, einfach wirkt, wenn man sich damit vor Augen fasst, was in den letzten 10, 15 Jahren auch dann Preemptive Strike und so diese passiert ist, ja. Taktiken der Armees so einfach und dann schlagen, halt auch noch, bevor du weißt selbst getroffen wirst. Und dann halt auch noch, ich meine, am Ende, warum sind die Planeten da so wichtig? Warum ist es den Menschen so wichtig, dass sie da vordringen? Weil dieser Meteorgürtel ist. Genau, ja, nicht nur das, aber damit sie dann auch ihre, sag ich mal, ihre Gürtelstation da installieren können, weißt ganz du? Genau. Also ich meine, und wenn sie die als Waffe irgendwann dann benutzen können, da soll es ja wohl darauf gefühlt hinausgehen, wenn dann hier die Telepathen dann die verstehen, wie die Bugs funktionieren. Wenn du so deine Aliens von LV-19 dann sozusagen holst, dann ist das ja die perfekte Waffe, mit denen du dann angreifen kannst. Und jetzt wo wir jetzt bei den Telepathen sind, also wo wir jetzt hier Barney Stinson darf hier seine Kartentricks zeigen und so weiter, beziehungsweise Barney Stinson bringt ja am Ende den alles entscheidenden Satz, der diesen ganzen Film komplett noch einmal umkehrt. Mhm. So. Und das habe ich leider erst irgendwie, das habe ich noch nicht mal bei den 3 Mal im Kino gerafft. So. Das war einfach nur, ja, geil, gib mir mehr, ja, immer schön Action und so. Aber irgendwann auf DVD habe ich dann auch gerafft, so ey, eigentlich macht das ja genial, ne? Also er macht ja dadurch, dass er diesen Bugs quasi die Angst gibt, ja, oder beziehungsweise ihn, den. Also er, muss man dazu sagen, er fasst den Brainbug an, den sie auf Planet P am Ende finden und sagt dann so, er fürchtet sich und alle Freunde und alle jubeln. Ja, alle jubeln. Und er fürchtet sich der arme Brainbug erst recht, ja. Die arme Sau. Und das macht diesen ganzen Film, stellt ihn halt nochmal komplett auf den Kopf und das macht diese Klasse von Paul Verhoeven auch aus, dass er es nochmal schafft, in der letzten Sekunde nochmal dem Gewinner, ja, und dem strahlenden, glücklichen Zuschauer, sage ich jetzt mal, der darüber froh sein kann, dass die Menschheit fortbestehen kann, dem gibt er nochmal so einen kleinen Denkzettel mit auf den Weg. Es ist das, was es alles nochmal rund macht. Genau. Also Untertöne, die mitgesprungen sind, aber das fasst es nochmal zusammen. Und und halt nur so einen kleinen Kick in den Hintern, so hier, ne? Freu dich, aber denk mal drüber nach. Also man hat das Konzept ja gesehen, Gears of War ist ja eindeutigst inspiriert von Starship Troopers, wie das alles ist. Sogar einen ähnlichen Twist sozusagen haben sie versucht, da dorthin zu bauen, aber natürlich nicht ganz so clever, finde ich, wie bei Starship Troopers, weil da kriegst du auch was, wir sind jetzt auf dem Planeten, wir sind nicht auf der Erde, sondern auf dem Planeten der Locust und dies und jenes und alles, aber es war so ein bisschen Halbseiten. Trotzdem, jetzt hast du mir das Ende von Gears of War gespoilert. Das ist alle ehrlich. Nein, Quatsch. Solange du nicht sagst, was im dritten Teil passiert. Die Strandszene oder was? Mit Dominic Rodriguez. Ach nee, Santiago. Scheiß Nachtriss. Ey, da hat mich das Ende so abgefuckt im dritten Teil, muss ich sagen. Redest du jetzt von Gears of War? Ja. Also ja, was heißt halt abgefuckt, aber ich fand's halt einfach so, ne? Dafür, dass du vorher so viel durchgemacht hast. Ich hab den dritten nicht zu Ende gespielt, weil echt nicht? Mich so wenig interessiert hat. Oh, krass, okay. Also ich fand den zweiten storytechnisch dann schon so, und der dritte war dann irgendwie, okay, ja, jetzt killt ihr alle langsam, alle nacheinander dürfen sie jetzt verrecken und mehr, da habe ich dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt, auch weil die Story null vorangegangen ist. Ja. Also es wurde mir zu blöd und konfus mit diesen Übermächtigen dann noch, diese Olle, war das so eine Olle? Ja, diese Olle, die auf der riesen Hummel geritten ist. Ich mag sowas ja nicht. Ich habe sowas wie, der Brainbug war mir schon fast zu viel bei Starship Troopers, aber da passt es noch, weil es nur so eine insektenartige Rasse ist. Da finde ich das okay, dass es eine Führungskaste gibt, die denkt. Ja? Mhm. Aber das, um das auch noch, die ganze Zeit werden die Bugs ja entmenschlicht und quasi zu rein instinktgesteuerten, dummen Wesen gemacht. Und dann aber, nachdem die Menschen aufs Maul bekommen haben, freuen sie sich über sowas Simples wie, dass die Angst haben. Wo sie am Anfang versucht haben, ihnen sämtliche Emotionen zu nehmen, ist am Ende das aber, weil es ihnen wieder in die Karten spielt, auch okay. Das sind so viele Sachen, wie sich auch diese, eine Sache, Entschuldigung, ja. diese Das Fernsehprogramm, was wir ja schon oft hatten von Werwölfen, ist da, finde ich, auch genau auf den Punkt. Ja. Du siehst da eben nicht dieselben Szenen, die man gesehen hat in der Live-Übertragung von Clendatu oder so, wie die Leute kämpfen mit ihren Waffen, die gar nicht gut genug sind, sondern du siehst halt irgendeinen Typen, der eine Waffe, die so groß ist wie Nil fährt und die hält er in der Hand, damit schießt er auf den Berg und der Berg ist weg. Und denkst du, oh, das ist ja eine geile Waffe, da gehe ich auch zum Militär. Da geh ich auch hin. Wenn ich damit rumschießen darf, da kommen die ja so gar nicht so nah. Und dann gehst du zum Militär und kriegst eine Kackwaffe und musst irgendwie auf 2 Meter Entfernung die Dinger abknallen, wovon es hunderte gibt. Also ich finde das ganz geil, wie das einem so immer so gerät wird. Du guckst dieses Fernsehprogramm und denkst, okay, jetzt finde ich es doch wieder geil. Jetzt will ich auch in den Krieg gehen. Mhm. Und dann siehst du dann die Übertragung und denkst, fuck, nee, stimmt, so war's ja. Diese Doppelung, der Werbespot, den man am Anfang sieht, der wird ja am Ende nochmal gedoppelt, aber mit den Akteuren, die wir jetzt über den Film kennengelernt haben. Da ist dann jetzt unser Denise Richards dabei, unser Rico und so weiter und die einfach die Gesichter ausgetauscht, aber die gleiche Message wird wieder weitergegeben. Captain Carmen Ibanez. die schlimmste Szene im Film, wie sie beim Pilotentraining, ja, wie sie da zu dem Gleiter mit ihrer Freundin zu dem Gleiter rennt. Wer zuerst ist am Steuer da? Und dann, oh nein, schon wieder Ibanez. Und ey, wie die dann wirklich an diesem Knüppel, beziehungsweise an diesem Lenkrad vor diesem kleinen Gleiter hängt. Ey, ja, es ist einfach nur furchtbar. Und sich so kaputt lacht mit ihrem schlechten Nasenlächeln, dem schneeweißen Nasenlächeln, wobei es dann übergeht. Aber es passt natürlich Tube. Dann. Ja, es passt halt. Für die anderen schwitzen und werden richtig gedrillt. Vom Marine Instructor und. Aber und die Haare bei ihr sitzen immer perfekt, ja. Obwohl sie dann. Und kriegt Tee abends. Ihr Captain bringt ihr Tee. Und überleg mal, was bei Rico da ist. Also, der wird ausgepeitscht. Du hast genau diese Szene vorher, glaube ich, gehabt, wo Rico ausgepeitscht wird, weil unter seinem Kommando oder unter seiner Führung dann jemand dort gestorben ist beim Training. Und die Szene danach siehst du dann Denise Richards, die auf dem Schiff sitzt, Tee gebracht bekommt und sagt, oh Mann, die dritte Nachtschicht ist immer so anstrengend. Die zieht sich ewig. Die ganze Zeit hier sitzen. Und der andere, aber wenn du dabei bist, dann geht's klar. Mir gut. Deswegen heißt es auch lieber eine Schwester im Puff als ein Bruder bei der Luftwaffe. Ja. Ne? Es wurden übrigens etliche Szenen rausgeschnitten, die nochmal verdeutlicht haben, dass der Nebenbuhler von Rico, Xander sozusagen, dass Denise Richards oder Carmen, ihr Charakter, dann zwischen den beiden hin und her gerissen ist. Das wurde ja ein bisschen abgeschwächt dann dort. Ey, tut mir leid. Also ich finde, Denise Richards, ab der ersten Sekunde, wo sie da mit Xander irgendwie rumlabert, oh was, du gehst zur Flottenakademie? Oh, da will ich auch hin. Opportunistische Schlampe. Ja, das sage ich dazu. Ja. Ja, mach die ganze Zeit hier einen auf voll treu. Sie macht in Wirklichkeit, Cock-Teasing at its best, ohne Scheiß. Die hat die alle aneinander gewickelt und sich um die Hüfte gebunden. Verhoeven hat in Test-Screenings Beschwerden von den Frauen bekommen, die den Film gesehen haben, weil gesagt haben, hey, das ist die größte Bitch, wenn sie das macht, wenn sie Rico nicht treu ist für all das, was er dann so durchmacht. Und zumindest haben sie dadurch eben dann die Szenen rausgeschnitten, wo dann deutlicher gezeigt wurde, dass sie und Xander da ein bisschen so am Anbandeln sind. Ne, das ist ein bisschen dann in Schärfe. Und auch rausgeschnitten wurde dann eine Kussszene sozusagen, die kurz vor Ende dann entstanden ist, wo dann Rico dann wieder mit ihr dann unterwegs ist, dass sie sich da küssen, weil da ist die Geschichte ja eigentlich schon weitergegangen. Da hatten wir das mit deiner Myers Charakter und sowas dort gehabt. Also da wurde sehr viel dann noch rumgedrückt, weil die Frauen haben sich beschwert. Dieser Film funktioniert so nicht für uns. Man muss aber auch sagen, bei aller Liebe, Xander ist ja zwar ein Arsch, aber am Ende, immerhin am Ende, also wo es dann richtig eklig wird, gibt er ihr ja das Messer, obwohl er es auch hätte selbst behalten können. Wisst ihr, was du meinst? Man freut sich zwar auch, aber eigentlich hat er auch noch einen netten Move am Ende gemacht. Er hätte ja auch sich selbst retten können. Er ist ein Arsch, aber er ist kompetent genug gewesen. Der ist mit dem Dropship runtergekommen, um Rico und die anderen dort zu retten, hat mitgeballert. Moment, die sind explodiert oben. Also sie mussten da raus. Nicht aus Nettigkeit gekommen. Das ist danach passiert. Ich meine, wo sie in der Station sind und dann kommen Carmen und Xander in den Dropship runter, um dann... Ah, Planet P, die Belagerung, gell? Belagerung dann dort zu retten. Also Kloster, nee, was ist das? Das ist einfach eine Station. Die wurde einmal in der Werbung vorgezeigt, dass die Leute da alle so schon tot sind und dann landen sie dort. Ja, aber die sagen doch, dass das irgendwelche unverbesserlichen oder unbelehrbaren Kolonisten oder sonst irgendwas sind. Ja, es kann ja sein, dass es Kolonisten sind, aber am Ende sind auf jeden Fall auch militärische Kollegen da, weil einer ruft ja auch die Leute, dem das ganze Gehirn weggelutscht wird. Der wird ja gezwungen von den Bugs, den falschen Notruf abzusetzen. Den Notruf abzusetzen. Und der General, der sich im Schrank versteckt, das ist doch hier, dann so geil als Fettfleck nur noch am Boden landet. Aber das ist doch hier, wie heißt der? Der Träger von Quarto. Ach so, das ist der Träger von Quarto, der ihn in der Brust hat. Doch, du hast recht, das ist der. Das ist der, ja. die Haare, gell? Diese etwas lichten Haare und diese kleinen. Doch, das ist mir gar nicht aufgefallen. Krass. Muss ich sagen. Hast du noch was zu sagen, Ede, weil du gerade gekommen bist zum Thema Starship Troopers? Komm, kurzes zwei Sätze Review. Sehr toller Film. Mag ich sehr. Ja. Es ist tatsächlich einer, ich glaube, meiner Lieblingsfilme. Und irgendwie altert der auch gut, obwohl der ja eigentlich keine guten Effekte hat in dem Sinne. Hat er tatsächlich, aber ich habe den heute also gesehen. Nach heutigen Maßstäben meine ich so. Selbst nach heutigen Maßstäben sieht er echt gut aus, effektmäßig, ja. Ja, aber man sieht es halt, natürlich, man sieht den Unterschied. Aber was ich sagen wollte, ist, der funktioniert halt trotzdem. Also der ist echt, die sind so gut, die Effekte, dass sie, dass man zwar sieht, dass es Effekte sind, aber dass sie trotzdem noch funktionieren. Es gibt ja auch Filme, wo man sagt, es geht nicht mehr. Aber der ist echt toll. Dann kommt ja ein Remake, ne? Habt ihr da schon drüber geredet? Nee, das wusste ich gar nicht, dass da ein Remake kommt. Doch. Nach 4 Teilen endlich mal. Soll ein Starship Troopers Remake kommen? Habe ich jetzt vergessen, müsste man mal googeln. Aber das war bei der Empire, die hatten so einen Remake-Report und da war Starship Troopers auch mit aufgelistet. Okay. Aber schon mit der Prämisse... Würden wir uns wünschen, PG-13? Oder? Nee, weniger Gewalt. Komm nochmal ins Mikro. Ja, wirklich Destroyer of Dreams. Was soll man denn damit von halten? Weniger Gewalt. Ja. Ihr könnt den Krieg zwischen zwei Planeten schon machen, aber... Aber dann wären so, original alle drei großen Werhöfen-Filme nochmal geremaked worden. Robocop, das und welche noch? Total Recall. Ja, Basic Instinct. Teil 2, war doch im Grunde auch ein Remake. Ja, dann immer noch mit Sharon Stone, dann Basic Instinct. Und diesmal zeigt sie hinten was. Also nicht diesmal nicht vorne, sondern... Oh, ich habe letztens... Ja, der Ede macht pantomimisch gerade gut nach. Wie hieß das? Wie heißt das? Goziel? Nee, Godi? Wie heißt das? What? Das berühmte Bild, Mann. Das Arschloch-Bild. Ach, das... ich weiß nicht, wovon du redest. Kein berühmtes Arschporträt. Ich kenn's wirklich nicht. Goziel, genau. Ja. Goziel. Nicht danach googeln, liebe Kinder. Das ist von Eduard Laser gemalt, oder? Laserstrich. Laserarsch. Laserarsch. Okay, aber lass uns das Ding dann noch mal in Richtung Ende steuern. Wir hätten zwar noch... Nein! Doch. Wir haben nicht über die anderen Star-Troopers geredet, also auf jeden Fall, die sind ja auch scheiße. Halt mir fest, er hat 3 Filme gemacht, die man sich heute immer noch perfekt angucken kann. Muss. Und eigentlich gesehen haben sollte, die als Guilty Pleasure wie als auch gesellschaftliche Klatsche quasi funktionieren. Und ja, die einfach perfekt unterhaltsam, also richtig gut unterhaltsam sind so, ne? Und die es halt dann, keine Ahnung, in ihrer Neuauflage nie geschafft haben, noch mal denselben, wie soll man sagen? Die Gesellschaft ist anderswo angekommen, als diese Remakes dann gemacht wurden und die konnten nicht die gleichen Aussagen, den gleichen Biss sozusagen erhalten und haben sich eher in Spezialeffekte ergeben. Also, ja, bisher. Bisher zumindest. Also was ich im Nachhinein ein bisschen schade fand, er hat zwar dann noch Hollow Man gemacht, dann in den 2000ern, was so sein letzter großer Hollywood-Film war, bevor er dann wieder in die Niederlande gekommen ist. Seit Mitte der 90er haben wir keinen richtigen Verhoeven-Film mehr eigentlich gehabt, ne? Der wirklich von der Qualität, vom Inhalt, von der Aussage, von der Bildsprache gekommen ist. Nämlich würde es mal interessieren, wie dann nach heutigen Maßstäben, wenn er heute nochmal einen Hollywood-Film machen würde, würde der anders aussehen? Ist der Mann anders geworden? Würden seine Aussagen noch so funktionieren? Haben die was Zeitloses hinter sich? Funktioniert es mit dem Umfeld heute? Das haben wir ja bei vielen anderen Regisseuren gesehen, die dann irgendwann den Absprung nicht richtig verpassen. Und da hast du so die Carpenter-Fälle, wo da ab und zu mal ein kleiner Lichtblick ist, aber nicht mehr viel dabei. Ja, oder aber auch die Coppolas und die Ridley Scotts bringen es ja auch nicht mehr so richtig. Ja, jeder Regisseur hat ja auch so seine Ära und die wenigsten schaffen es, sage ich mal, über 3 Generationen, 3 Jahrzehnte oder so wirklich up-to-date zu bleiben auch mit allem. Außer James Cameron. Ja, der ist aber, weil er immer einen Schritt voraus ist. Und der bringt auch nur pro Generation einen Film raus. Ja, das muss man dazu sagen. Naja, aber auch so zum Beispiel Walter Hill. Ich meine, Walter Hill und Verhoeven haben, glaube ich, schon mit so eine Großzeit gehabt, also dieselben Großzeiten, also oder dieselbe aber Periode Hill, geteilt. Ja, so Hill mehr Ende 70er, Anfang 80er. Ja, oder? Gut, ne? Aber ich meine, ich sag mal, der war, glaube ich, Red Heat und so, das war ja auch alles noch ein bisschen später. Und das waren ja alles noch solide Filme, weißt du? Also dementsprechend. Aber, so ab Last Man Standing aber wurde es dann ein bisschen so. Ja, okay, aber Last Man Standing war immer noch gut. Ich meine, wenn man schon irgendwie klaut, dann klaut man halt gut, bei guten Leuten, weißt du? Und wenn man, dann hast du halt so ein Kurosawa Western Dirty Gangster-Ding mit Bruce Willis. Ist okay. Ja. Aber halt, was der jetzt zum Beispiel jetzt gemacht hat, also die letzten Filme, die er gemacht hat, jetzt hier mit Stallone, diese Shootout und so Sachen, ja. Also, ich möchte sowas nicht von einem Paul Verhoeven sehen. Das würde ich eigentlich nur mit sagen, weißt du? Also, das ist ein Film, der wirkt wie eine Folge CSI mit Stallone. Und halt ein bisschen mehr Gewalt, oder beziehungsweise, aber das wäre halt vor Jahren, wäre das halt Direct-to-DVD oder Direct-to-Video gegangen. Und ich möchte halt nicht einen Paul Verhoeven-Film oder irgendwie sehen, wie Paul Verhoeven sich irgendwie für so ein, weiß ich nicht, oder wie Rennie Harlan jetzt, wenn der jetzt so, wenn Paul Verhoeven jetzt sowas wie Legend of Hercules irgendwie machen würde, ja, weil er halt Kohle braucht oder weil er sich denkt, oh komm, die bieten mir das an, also mach ich's, ja, scheiß doch drauf, das möchte ich nicht sehen, ey, weißt du, dann möchte ich lieber diese drei oder vier, fünf Filme, die er da wirklich die ihn zur Ikone gemacht haben, die möchte ich dann eigentlich in Erinnerung behalten, so wie sie sind. Ja, und nicht nochmal wissen, okay, der hat auch noch richtige Grütze dann danach gemacht, okay, weil ihm halt nichts Besseres eingefallen. Und du hast natürlich recht, unter solchen Voraussetzungen würde ich auch ungerne das Andenken sozusagen dann zerstören und den Look, den man dort hat. Ich muss heute keine Brian De Palma-Filme mehr gucken. Zum Beispiel Brian De Palma, was der für geile Filme gemacht hat. Und dann macht er diesen Passion mit Nomi Rapace und weiß ich nicht, wer es noch war. Und du denkst dir einfach nur, das ist eine Karikatur seiner selbst, so, ja. Ey, überlege einfach nur, ich finde, Starship Troopers wäre so geeignet gewesen für einen zweiten, dritten, vierten Teil, für einen guten, meine ja, Helden. Und eben, der war ja nicht sowas direct to DVD Billigzeug. Ja, das, man hatte ja gerade so die Charaktere etabliert und ein paar waren auch schon wieder weg. Genau, und es war die Geschichte hat eigentlich angefangen erst. Ja, eigentlich fing es gerade erst an. Und dann so undankbare Drecksfilme dahinter. Ah. Obwohl, also, ich sag jetzt nicht, dass der vierte ja ganz okay war und der dritte. Nee. Also der Animationsfilm ist in der Tat noch halbwegs okay. Also wenn ich. Da hätte ich lieber ein paar dreckige Asiaten gesehen, die das. Also jetzt nicht Asiaten, sondern ich hätte gerne ein paar Asiaten gesehen, die das dreckig animieren, mein Freund. Ja, okay. Du, Teil 2 und 3 und auch der Animationsfilm, die kommen alle nicht an das Original ran. Keine Frage. Ja, also es ist alles. Und Teil 2 ist wirklich absoluter Rotz. Was ich aber auch nicht so wirklich verstehe, warum der. Naja, ich meine, der ist von 2004, ja. Also warum die so lange gewartet haben und warum die dann auch so wenig Geld nochmal da reingesteckt haben. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, so ein richtiger Erfolg, Kassenerfolg war Starship Troopers nicht. Der erste? Nee. Ich glaube, bin dreimal dafür ins Kino gegangen. Du bist dreimal ins... Genau, das ist ja leider... Man verklärt es auch ein bisschen so, aber der hat so knapp 100 Millionen Dollar gekostet. In den Staaten hat er etwas über 55 nur eingenommen. Sicher? Ja, und mit dem Rest der Welt ist er dann zwar über dem Budget gekommen, so 110, 120 Millionen Dollar, die DVDs und das andere Business hat es dann gemacht. Ich wette nämlich auch, dass der auf DVD nochmal richtig abgegangen ist, weil es war auch einer der optisch geilsten DVD-Filme damals. Es war einer der ersten, also für mich war es mit The Rock und Con Air waren es die ersten Filme für DVD. Mhm. Und also, oder nee, ich glaube nur Con Air und dann eben Starship Troopers. Und Matrix natürlich auch, aber es gab am Anfang eben echt wenige DVDs für ein Jahr ungefähr. Und das war einer davon und der war super. Also auch um zu zeigen, wie eine DVD qualitativ aussehen kann. Ich hoffe, die haben das Geld mehr als reingespielt, weil sie haben es verdient. Ich hoffe es auch mal. Zumindest hat es genug Geld dann in DVD gebracht, dass du eben auch wirklich die Direct-to-DVD-Sequels und die TV-Filme dann eben bekommen hast. Ne? Wie fast alles von Verhoeven, er macht den ersten geilen Teil und dann kommen die Billow-Sequels und Remakes und andere Schauspieler dabei. Und spätestens beim dritten siehst du, wer es nicht bei Hollywood geschafft hat, weil dann sind die Schauspieler auch wieder dabei. Obwohl der Marauder, das sieht man hier nämlich ganz gut bei Starship Troopers. Casper Van Dien, da ist er wieder. Der Marauder hat aber echt noch ein paar nette hier TV-Spots. Also da gibt's so eine geile schwulen Anspielung irgendwie auf du, also beziehungsweise so eine Duschraum-Anspielung, wo so ein Typ so meint, ja, und ich bin gern bei der Armee, weil ich dann immer mit meinen Kumpels duschen kann oder irgendwie sowas, ja. Und da sind schon zwei, drei schönen, also vom satirischen Grad her sind die schon echt fein da irgendwie dargestellt, aber die retten den Film jetzt auch nicht, ja. Also ich wüsste noch gar nicht mehr worum es geht. Ja, er ist zumindest wieder zurück im dritten Film, dann unser Johnny Rico und hier Jolene Blalock, die hat bei Enterprise die hier die Vulkanierin gespielt auf der Brücke. War das nicht die aus Sex and the City? Nee, T'Pol hieß sie dort. Und ich sehe hier beim zweiten Hauptdarsteller Richard Burgi. Weißt du noch jemand, was der gemacht hat? Das war der Sentinel im Fernsehen. Da gab es eine TV-Serie, wo er die Fährte aufnehmen konnte von Verbrechern, weil er in den Dschungel geschult war. Ey, da geht's darum. Das ist jetzt der Starship Trooper. Da geht's darum, dass die Bugs quasi menschliche Körper übernehmen können. Das ist total der Scheiß. Ja, aber das ist schon vorbei. Also das ist doch Quatsch. Ja. Das ist ja wirklich Quatsch. Du würdest einfach durchziehen können wie Highlander. Immer wieder neuer Planet, noch neue Bugs, neue Leute, die gemetzelt werden und neue Herausforderungen. Ich sag nicht, dass ich das so will, aber das alleine hätte gereicht. Aber sobald sie anfangen, aus Special-Effekt-Gründen die Bugs in Menschen zu machen, so wie auch bei Battlestar Galactica, was mich auch tierisch genervt hat, dass die Zylonen jetzt irgendwelche Menschenroboter sind, ey. Oh Gott, sag doch einfach frei raus, wir wollen gerne einen Film machen, haben aber die Kohle nicht. Wäre viel ehrlicher. Bei der neuen. Ich meine jetzt bei Battlestar Galactica, ja, bei den neuen sind die Zylonen doch jetzt ja, eine Handvoll Zylonen-Modelle. Ja, aber du siehst, also und die anderen sehen auch aus wie Menschen, das meine ich ja. Es gibt nur noch ein paar Wächter, die aussehen wie Zylonen und die sehen auch nur aus wie pseudo-coole Zylonen. Und der Rest sind alles diese regenerierten Zylonen-Roboter, die aussehen wie Menschen, die sich auch neu wieder... Aber die ganzen Raumschiffe sind doch auch alles Zylonen. Ja, aber das ist ja, also allein, dass das Raumschiff jetzt... Dass das Raumschiff quasi mit dem Zylon verschmolzen ist und da nicht mehr ein Zylone am Steuer sitzt, ist schon scheiße. Versteht? Allein das ist schon schlimm. Du kannst doch nicht einfach alle Sachen eine. Das ist wie wenn ich jetzt sagen will, Star Wars, okay, da es gibt keinen Darth Vader mehr und keinen Sith Lord. Stattdessen ist der Todesstern selbst hat ein Laserschwert, was richtig lang ist, und damit kämpft er gegen die Sternzerstörer. Also, ich würde den gucken, ehrlich gesagt. Okay. Zugegeben, es klingt ziemlich cool. Es klingt ziemlich aber cool. Aber halt auch nur, wenn es hinten auf der Verpackung stehen hast. Hoffen wir, dass Abrams sich daran ein Beispiel nimmt. Hoffentlich nicht. Ey Leute, vielen Dank nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt auch nochmal adäquat. Jetzt haben wir aber nichts zu Hollow Man gesagt. Hat den einer von euch überhaupt gesehen? Ich habe ihn natürlich gesehen, fand ihn auch okay. Vor Urzeiten mal irgendwie. Also man muss ja schon sagen, dass die Unsichtbarkeitseffekte und dann auch so mit den Farbspritzern dann und sonst irgendwas, das fand ich ja auch schon, das war ja schon gut gemacht. Ich fand auch cool, wie sie den Affen da damals zum ersten Mal dieses Serum das Unsichtbarkeitsserum Schicht für Schicht. Dieser Effekt ist fantastisch, oder? Auch also wo sie Schicht für Schicht alles auflöst. Genau, wo du halt die Muskeln siehst, wo du dann irgendwann die Adern, dieses Adernkonstrukt siehst und so weiter und das fand ich cool. Das habe ich keinen Bierunterricht gehabt, solche Sachen. Also meine ich jetzt irgendwelche anschaulichen Bilder, die über so ein Schemata-Modell rausgehen, weil ich kann mir da besser was vorstellen, wenn ich das einmal so sehe, wie es wirklich in 3D im Körper aussehen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war es da zum ersten Mal, dass ich gedacht habe, ah, okay. Da und natürlich Indiana Jones, wo der eine Typ sich auch Ebene für Ebene auflöst. Mhm. Da hat man auch gesehen, ah, so sieht das also aus. So würde das genau aussehen, wenn einer schmilzt wegen der Bundeslade. Es gibt ja verschiedene Gründe, weshalb man schmelzen könnte. Genau, wenn du die falsche andere Lade aufmachst, dann schmilzt du ein bisschen kurz anders. Kurz auf die Sonne teleportiert, ist wieder ganz anders, geht auch viel schneller. Mir war zumindest der Hollow Man ein bisschen zu nah dran an so einem normalen Horrorfilm oder so. Also der hat typisch dann devolviert, dann Kevin Bacon ist halt böse, nutzt seine Situation aus und dann so 10 kleine Jägermeister-Style einen nach dem anderen. Ich muss auch sagen, er wirkt, also diese Atmosphäre, was jetzt so bei Robocop, bei Total Recall und auch bei Starship Troopers ist, die Atmosphäre von so einem Science-Fiction-Film, die ist bei Werwölfen immer gleich. Die ist immer so ziemlich viel glatte Flächen und also nicht so viel kleinteilig, wie zum Beispiel jetzt wie ein Blade Runner oder sowas. Und bei Hollow Man, das wirkte alles wieder so wie so ein typischer, den hätte auch, keine Ahnung, den hätte auch Rob Minkoff, den hätte auch sonst irgendwie jemand machen können, den hätte auch Robert Zemeckis machen können zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Hollow Man, ja. Das wirkte einfach halt, das hatte nichts von der normalen, also von der herkömmlichen Paul Verhoeven-Atmosphäre, fand ich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der schlecht ist, er ist halt auch nicht einfach so der überragende Film, aber ich fand halt auch, dass er nicht unbedingt gleich als Verhoeven-Film irgendwie klassifiziert oder ausgezeichnet war oder stimmungstechnisch irgendwie war. Man denkt nicht zuerst, dass es ein Verhoeven-Film ist, wenn man von dem hört, ne? Nur wenn man noch extra nachschaut. Ja, er findet auch, also mir persönlich ist er zu... Der Hauptcharakter ist auch zu unsympathisch. Also Kevin Bacon wird ja irgendwann wirklich, fängt ja schon unsympathisch an. Er fängt gleich an, ich bin unsichtbar, 3 Stunden später, ich vergewaltige jemanden. Haha, ich habe die Macht, genau. Irgendwie hätte es ein bisschen subtiler, die Macht, die man bekommt, gefühlt durch ultimative Macht sein. Korrumpiert ultimativ oder so. Unsichtbare Macht korrumpiert unsichtbar. Ja, gut. Ja, aber zumindest einer, wenn man sich den noch angucken will, die Effekte heute auch noch ganz okay bei Hollow Man. Ach ja, klar. Ja. Und natürlich, das Kopfkino danach, nach dem Film, ist natürlich eh das Beste. Wenn du dir überlegst, ich hätte jetzt niemanden umgebracht, ich hätte einfach nur... Genau, was hätte ich denn gemacht? Man hätte nur leises Fappen im weiblichen Umkleideraum gehört. Über Jahre hinweg das Phantom Fappen. Der Geister, also da gibt's dann so Geschichten, das ist der Lockerroom, wo der Geister fappert. Wenn du dich da ausziehst, hörst du es irgendwann. Aber ich sag mal so, muss man dann, also da könnte man doch eigentlich noch ein bisschen weiterdenken, oder? Deshalb ist das Kopfkino, was Simon da erwähnt hat. Ich sage, das Kopfkino danach macht mir am meisten Spaß bei so einem Film. Also weil du denkst, die haben alles falsch gemacht, wir für die Menschheit und Forschung, scheiß doch drauf. Hab Spaß, Junge. Ja. Wie oft könntest du ins Kino gehen zum Beispiel umsonst? Ja, und auch einen Sitzplatz. Setz dich einfach auf jemanden drauf. Zum Beispiel. Auf jemanden draufsetzen, genau. Oder jemand setzt sich auf dich drauf. Oder jemand setzt sich auf dich drauf. Auch nicht schlecht. Möglichst mit Rock. Ja, du bist ja auch immer nackt, das darf man auch nicht vergessen. Ja, das stimmt, du darfst ja nichts anhaben. Ja. Und ich habe mich auf eine Mohrrübe gesetzt. Hallo? Da ist ja gar nichts. Ich setze mir normal drauf. Jetzt sind wir gegen Ende nochmal ins pornografische Anzuglitten. Ja, wie bei Verhoeven-Filmen des öfteren Mal. Ja, gut, Sex und Gewalt liegen halt bei ihm dicht beieinander. So. Wir können es jetzt noch prügeln. Okay. Das machen wir dann auch. Ja. Lass es uns beenden mit einem kleinen Shoutout an den ganz großen des Art-Designs und der Kunst, Giga. Ja, HR Giga ist heute verstorben. Oh ja, der ich würde das zumindest dann heute nochmal bei der Aufnahme dann anerwähnen. Ein Alien-Film von Giga und Verhoeven wäre auch nicht schlecht gewesen. Das wäre eine interessante Sache gewesen. Das wäre ganz cool gewesen. Wo, komische Sachen. Wo auch immer er gerade ist, wahrscheinlich geht es ihm ganz schlecht. Giga. Also heute dann großer Shoutout. Viel von meinem oder dem Film, den ich sehr mag, hat er viel beeinflusst. Ja klar. Also zumindest Alien. Ja, Species. Mindestens 10 Jahre richtungsweisend. Nicht gut, ich weiß. Aber warte mal, was habe ich noch gelesen jetzt im Zuge von... Dune sollte er ja mal Dune, designen. Genau, Dune. Da war dann mit Jodorowsky, das hat dann nicht so ganz geklappt. In den 60ern noch, ja. Und was war denn noch? Er hatte noch irgendwas. Egal, da komme ich jetzt nicht drauf. Egal, ey. Alles für ein andermal. Vielen Dank, Simon, vielen Dank, Daniel, für die Zeit, die ihr abgenommen habt. Es macht immer wieder einen großen, großen Spaß. Und ich hoffe, dass ihr jetzt auch beim Zuhören großen Spaß habt. Und guckt euch Starship Troopers an. Geht heute noch. Oder Robocop. Oder Robocop. Oder Total Recall. Oder Total Recall. Und statt Showgirls bitte einfach Cashback, weil bessere Möpse. Ja, aber Showgirls sollte man schon einmal gesehen haben. Halb also Showgirls. So allein, ey, setzt euch hin mit ein paar Leuten. Mit einer Kiste Bier und ey komm, da kann man Spaß mit haben. Ja, gut. Dann würde ich ja sagen, Flasche Wodka. Ja, von mir aus. Flasche kann auch Absinth sein, ist mir egal. Flasche Domestos einfach. Flasche Domestos. Geht das auch ganz gut. Okay, Leute, dann sage ich Tschüss. Tschüss. Und jetzt Gewalt, oder? Ja. War das nicht der Star Trek Gewalt? So. Pow! Auf der ganzen Welt verpflichten sich junge Menschen, um für die Zukunft zu kämpfen. Ich leiste meinen Beitrag. Ich leiste meinen Beitrag. Ich leiste meinen Beitrag. Auch ich leiste meinen Beitrag. Sie alle leisten ihren Beitrag. Und Sie? Treten Sie der mobilen Infanterie bei und kämpfen Sie für die Zukunft. Die Barks haben erneut einen Meteoriten zu uns geschickt, aber diesmal sind wir vorbereitet. Die planetarische Verteidigung ist besser als je zuvor. Klen Datu, Heimat der Barks und Ursprung der Angriffe, bewegt sich um ein Zwillingssonnensystem, dessen exorbitante Schwerkraft unbegrenzt Meteoriten in Form dieses Asteroidengürtels erzeugt. Um unsere Sicherheit zu garantieren, muss Klen Datu entfernt werden. Eine vollautomatische Morita. Wer will sie mal halten? Unsere Kinder. Wir müssen sie schützen. Ein Mörder wurde heute gefasst und vor Gericht gestellt. Schuldig. Urteil Todesstrafe. Die Hinrichtung heute Abend überall im Netz, auf allen Kanälen. Möchten Sie mehr wissen? Sind Sie medial begabt? Wenn Sie sich für übersinnlich halten, sind Sie es vielleicht auch. Die Föderation führt zu diesem Thema Untersuchungen durch. Möchten Sie mehr wissen? Jedes Schulkind weiß, dass Arachnoiden gefährlich sind. Doch mormonische Extremisten setzten sich über alle Warnungen hinweg und ließen sich in der arachnoiden Quarantänezone nieder. Zu spät. Dantana war bereits von anderen Siedlern bewohnt. Von Arachnoiden. Möchten Sie mehr wissen? Aus den Trümmern und der Asche von Buenos Aires erhebt sich Trauer. und es wächst der Zorn. Nur ein toter Bug ist ein guter Bug. In Genf trat der Rat der Föderation zusammen. Wir müssen dieser Bedrohung unseren Mut, unser Blut und unser Leben entgegensetzen. Sorgen wir dafür, dass die menschliche Zivilisation und nicht Insekten die unbestrittenen Herrscher dieser Galaxie sind und auch bleiben. Sky Marshal Dean gab Pläne für eine Offensive gegen Klendatu, dem Ursprung des Meteoriten, bekannt. Wissenschaftler bemühen sich, neue Wege zu finden, wie man die Bugs töten kann. Die Drohnen des Arachnoiden-Volkes sind nicht besonders klug. Wenn man ihnen die Gliedmaßen wegschießt, sind sie dennoch 86% kampf- und einsatzfähig. Kleiner Tipp, immer auf das Nervensystem zielen. Damit bringt man sie zur Strecke. Möchten Sie mehr wissen? Auch unsere Jüngsten beteiligen sich. Wir brauchen Ihre Mithilfe am Arbeitsplatz, zu Hause, in Ihrer Gemeinde. Welche Geheimnisse verbergen sich in diesem rätselhaften Wesen? Wissenschaftler arbeiten Tag und Nacht daran. Nur wenn wir die Bugs verstehen, werden wir sie besiegen. Wir haben die Schiffe, wir haben die Waffen, aber wir brauchen Soldaten. Soldaten wie Lieutenant Janet Lumbreeze. Wir sind jetzt in Ihrer Reichweite, Captain. Und Captain Carmen Ibanez. Alle Einheiten fertig machen. Abwurf steht unmittelbar bevor. Soldaten wie Recruit Ace Lady und Lieutenant John Rico. Kommt schon, ihr wilden Hunde, es geht los, wollt ihr denn ewig leben? Wir brauchen sie alle. Kämpfen sie für die Zukunft. Sie werden weiterkämpfen. Sie werden gewinnen.